Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Und mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, die E3 hat uns überrascht und überrannt und überrollt. Vor allem überrascht. So ganz plötzlich war E3. Ja, das nicht, aber sie hat uns überrascht mit dem, was da so alles zu sehen war. Das hat sich zuerst so angehört wie... Wir wurden davon überrascht, dass plötzlich E3 war. Wir hatten nicht damit gerechnet. Wir saßen völlig nichtsahnend zu Hause vor unserem PC, hatten Streams im Hintergrund laufen, die irgendwas mit E3 zu tun hatten, aber das völlig unbewusst. Und dann plötzlich ist es uns eingefallen. Ganz überraschend war es dann doch nicht in der Hinsicht, das stimmt. Aber doch überraschend, was da alles passiert ist. Die E3 war riesig dieses Jahr, hatte ich so das Gefühl. Wesentlich riesiger auch als in den letzten Jahren. Und es war wieder sehr, sehr spaßig und spannend, sie zu gucken. Wir saßen hier mit 3, 4, 5 Leuten rum und haben uns Pressekonferenzen angeguckt, zwischendurch Tower gespielt und unseren Spaß gehabt. Aber bevor wir da einsteigen, natürlich wie immer so die Frage, Joe, wie geht's dir denn gerade mit wieder mehr Bloodborne spielen und so und Final Fantasy 14 Erweiterung heute, ist ja alles sehr spannend. Ja, mir geht's gut. Bloodborne durchgespielt, jetzt gerade im Coop versuche ich durch die Chalice Dungeon zu gehen, das macht auch super viel Spaß. Natürlich mit der Einschränkung, dass Bloodborne natürlich nicht dafür gemacht ist, genauso wie die anderen Soul-Spiele, jetzt richtig im Coop gespielt zu werden. Also sie haben es ja mittlerweile seit Dark Souls 2 so, dass man das kann mit Freunden spielen. Mhm. Aber an sich ist ja eigentlich schon so dafür gedacht, dass du einfach mit Fremden sozusagen Coop spielst. Deswegen... du gewisse, sage ich jetzt mal, Komfortfunktionen da schon vermisst, also dass du dann jedes Mal neu suchen musst und das dauert dann manchmal ein bisschen, bis du dann den anderen gefunden hast. Dann merkst du schon, das könnte man schon besser machen, aber du hast auch das Gefühl, sie wollen das gar nicht besser machen, weil allerdings das eigentlich nicht dafür gedacht ist. Aber gut, es funktioniert zumindest einigermaßen, ich kann mit dem Kumpel Bloodborne spielen und Merlin hat schon gesagt, heute startet, also heute Aufnahmetag, am Freitag startet Early Access von der Final Fantasy 14 Erweiterung. Ich habe jetzt vorhin auch schon ein bisschen gespielt und nachdem ich endlich reingekommen bin und bin ehrlich gesagt auch schon sehr gespannt drauf, dann gleich nachher weiterzuspielen. Das war bisher... also beeilen. Ja. Deswegen, also die Folge wird ganz kurz, Joe wird fast keine Kommentare abgeben, einfach nur ja, stehe ich auch so und wenn das nur möglich wäre. Nee, also ich freue mich natürlich jetzt auch diese Folge aufzunehmen, war eine super spannende E3, auch für mich. Ich würde sogar sagen, für mich war das eine der spannenderen E3en seit langem, weil sie auch meinen Geschmack ein bisschen getroffen hat, aber das Fazit, glaube ich, dazu werde ich dann am Ende, beziehungsweise am Ende der nächsten Folge nochmal kommen. Wenn ihr das jetzt gerade hört, wahrscheinlich so in 4, 5 Stunden, wenn ihr die beiden Folgen direkt aneinander hört. So ungefähr. Ja, tatsächlich, die E3 war ziemlich cool. Ich habe auch die letzten Wochen, ehrlich gesagt, nicht groß was anderes gemacht. So, ich habe ganz normal nebenher gespielt, wie ich das immer so tue. Warte immer noch auf meinen Dark Souls 2 Patch und werde langsam wahnsinnig. Aber ansonsten geht alles so seinen geregelten Gang. Ich habe endlich mal wieder Heroes 5 installiert, wie ich das hier, glaube ich, auch schon selbst in der Aufnahmezeit des Podcasts immer mal wieder gesagt habe. Dieses Spiel lässt mich nicht so ganz los. Und da jetzt gerade ja Heroes 7 auch so langsam zu einem Zeitpunkt kommt, wo man gehypt werden kann und die meisten Fraktionen feststehen, man schnell sich die ganzen Modelle im Internet angucken kann, habe ich schon wieder sehr viel Bock auf Heroes. Habe ich mir wieder 5 installiert und festgestellt, was für ein fantastisches Spiel das ist. Aber ansonsten war es tatsächlich sehr viel E3 einfach jetzt quasi eine Woche lang. Das war so Vorbereitungen. Wenn wir ehrlich sind, ist ja auch schon vor der E3 so einiges quasi geleakt, beziehungsweise da auch schon veröffentlicht worden. Bevor das ganze E3-Trubel losging, dann jetzt 3 Tage E3 quasi vom Prinzip her. Dann haben wir gestern auch nochmal einen Tag gehabt, wo wir uns dann nochmal Hands-on-Berichte durchgelesen von Dingen, die auf dem Showfloor eben zu sehen waren, die nicht in den Pressekonferenzen waren und. Also eigentlich habe ich wirklich eine Woche lang E3, habe ich das Gefühl, hinter mir. Ja. Und freue mich jetzt auf jeden Fall auch, das Ganze, was da jetzt so passiert ist, irgendwie dann auch mal loszuwerden, was man sich dafür Gedanken macht. Aber auch definitiv vorwegnehmen, das werden lange Folgen. Ich habe das Gefühl, das ist dieses Mal tatsächlich eine E3, wo so viele Spiele drin sind, dass die auch länger werden als unsere üblichen E3-Folgen. Das heißt also, es werden zwar nur 2 Folgen werden, aber beide, denke ich mal, werden länger werden. Und wir werden trotzdem garantiert nicht alles erwähnen können, was erwähnenswert gegebenenfalls auch wäre noch. Wir orientieren uns wie letztes Jahr auch an den Pressekonferenzen. Wir werden diese Folge, um dann mal ein bisschen so quasi den Ablauf klar zu machen, wir werden diese Folge erstmal über die großen 3 reden, das heißt Microsoft, Sony, Nintendo. Auch genau in der Reihenfolge, wie sie letztendlich dann auch auf der E3 stattgefunden haben. Die Pressekonferenzen werden da eigentlich durch alles durchgehen. Die einzigen Titel, die wir da rausnehmen, sind dann Titel, die Multiplattform sind, beziehungsweise vor allem auch noch auf anderen Plattformen, beziehungsweise auf anderen Pressekonferenzen ein bisschen ausführlicher vorgestellt wurden. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, Rise of the Tomb Raider, wobei wir, glaube ich, da schon dann bei Microsoft auch drüber reden, aber andere Square Enix-Titel zum Beispiel. Fallout 4, weil Bethesda eben seine eigene Pressekonferenz hatte und da auch wesentlich mehr gezeigt hat. Wir werden zwar exklusive Dinge, die da irgendwie relevant sind, erwähnen, aber dann wirklich über das Spiel ausführlicher reden, werden wir dann in der zweiten Folge, wo wir uns dann nämlich eben die Pressekonferenzen der anderen 4 quasi vornehmen, die noch Pressekonferenzen hatten. Allein das macht es auch schon mal ein bisschen schwieriger dieses Jahr. Sonst ist es ja so üblich, dass Ubisoft und EA immer noch da sind, plus ein paar kleinere. Dieses Jahr war Bethesda mit ihrer ersten ersten Pressekonferenz da, die auch tatsächlich ziemlich gut gelungen ist. Da werden wir ausführlich drüber reden. Square war wieder mit von der Partie. Es gab diesmal eine Konferenz über den PC, über PC Gaming, die ehrlich gesagt ein bisschen underwhelming war, aber auch das muss erwähnt werden. Und dann werden wir nächste Woche auch noch alles mit reinnehmen, was eben nicht so auf Pressekonferenzen stattgefunden hat, sondern eben so ein bisschen außerhalb des Ganzen. Und dann auch ein Fazit über die ganze Messe vom Prinzip her ziehen. Das heißt, wir haben viel vor auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir steigen auch relativ zügig ein, weil auch diese Folge heute habe ich so ein bisschen Angst, dass die relativ lang werden könnte. Wie gesagt, ehrlich gesagt war es, um das Fazit ganz minimal vorwegzunehmen, eine sehr coole E3, extrem viele Spiele. Man merkt, dass jetzt so die Next Gen quasi so wirklich sich gesettelt hat. Es ist jetzt so, dass die Next Gen sich etabliert hat. PlayStation 4 hat sich verkauft, so gut wie keine PlayStation oder irgendeine Konsole vorher. Und man merkt jetzt langsam, okay, jetzt geht's mit den Spielen los. Nachdem wir die letzten 2 Jahre dann viel Übergangszeit hatten, Übergangstitel und dann ja vor 2 Jahren dann auch erstmal die Konsolen, sind wir jetzt wirklich so richtig drin. Voll und scheint auch die Zeit der Cross-Gen-Spiele zumindest im Westen einigermaßen vorbei. So ziemlich, ja. Allerdings. Und entsprechend, ja, gibt's viele Spiele, über die wir reden wollen. Und dann starten wir gleich mal einmal mit Microsoft. Wir haben es jetzt erstmal so gemacht, wir haben alles komplett chronologisch aufgebaut, so wie es auch in der Pressekonferenz war. Das Einzige, was wir rausgenommen haben, waren die Dinge, die nicht spielebezogen waren, beziehungsweise nicht direkte Spieleankündigungen oder Spieletrailer waren. Die machen wir am Ende jeweils immer von den Segmenten. Aber wir steigen direkt bei Microsoft mit dem ein, womit auch Microsoft eingestiegen ist, und das ist Halo 5 Guardians. Ich glaube, für uns beide auch schon eins der uninteressanteren Spiele. Wir müssen natürlich trotzdem anerkennen, dass es ein Riesentitel ist, höchstwahrscheinlich. Halo ist halt nun mal Halo und ist auch das für Microsoft, was es schon immer war, eben ein Stück weit Zugpferd. Dadurch, dass sie schon vor, weiß ich nicht, mit Spin-Offs und allem drum und dran wahrscheinlich 5 bis 6 Spielen gesagt haben, sie hören eigentlich auf und immer noch welche produzieren, muss man wohl irgendwie auch anerkennen, dass das immer noch ein ziemlich großes Ding ist. Und ja, keine Ahnung, Guardians sieht jetzt auch nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Das wird bestimmt, glaube ich, wieder ganz unterhaltsam werden. Artstyle, muss ich sagen, gefällt mir persönlich ein bisschen besser, obwohl es natürlich immer noch Halo ist, aber trotzdem, die Aliens finde ich persönlich ein bisschen angenehmer, auch wenn Henrik, glaube ich, sagte, der mit uns zusammen geguckt hat, dass die in 4 schon so ähnlich aussahen. Ich hatte sie das erste Mal jetzt so in der Form gesehen und muss sagen, sie sehen ein bisschen cooler aus als, wie hießen die davor, die da rumgesprungen sind. Glaube ich, oder? Ja, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher auf jeden Fall, aber irgendwie die da vorher rumgelaufen sind, waren nicht so mein Fall, aber tatsächlich die Aliens, die man da jetzt gesehen hat, die sahen schon ganz cool aus. Und insgesamt ist es halt Halo, ne? Keine Ahnung. Nathan Fillion passt ganz gut rein. Ja, also ich habe da auch das Gefühl, also ich weiß, dass es ja innerhalb der Fanbase nach Halo 4 ja auch durchaus zu so einem kleinen Bruch gekommen ist. Also Halo 4 war ja das erste Halo, das nicht mehr von Bungie entwickelt wurde. Und das merkt man anscheinend, also oder viele merken das anscheinend und haben das Gefühl, okay, die Serie ist bei 343 Studios nicht so ganz in den besten Händen. Also was ich jetzt davon gesehen habe, scheint ja eigentlich die Halo-DNA recht gut, sage ich jetzt mal, noch sag ich mal, eingefroren worden zu sein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt irgendwie fundamental anders aussieht. Es wird wahrscheinlich wieder sehr starken Fokus auf Multiplayer haben und solange sie das besser hinkriegen als jetzt bei der Master Chief Collection, wo es ja richtig, richtig schief gegangen ist, solltet einem ja starken Launch diesen Holiday eigentlich nichts im Weg stehen. Das denke ich allerdings auch, ja. Stimmt schon, ja. Ich glaube, da waren einige Leute skeptisch. Ich muss auch sagen, man merkt ja auch dann da, was ich schon gesagt habe, ne? Also der Stil ist zwar schon noch irgendwie Halo, aber auch ein bisschen anders. Ich liegt wahrscheinlich auch am Entwicklerstudio und mir persönlich gefällt es besser. Wenn ich natürlich jetzt riesen Halo-Fan wäre, dann würde es wahrscheinlich anders aussehen. Aber so grundlegend habe ich auch das Gefühl, dass es schon ganz gut wirkt irgendwie. So wie gesagt, ich meine, mit Nathan Fillion hat man einen ziemlich beliebten, prominenten Schauspieler auch, der dann eben einem Charakter die Stimme und vor allem auch das Gesicht leiht. Irgendwie der Bug, den haben wir auch relativ ausführlich dann eben im Gameplay schon gesehen. Richtig schief gehen kann das, glaube ich, ohnehin nicht. So ein Halo wird sich definitiv auch verkaufen, egal was passiert. Und solange der Multiplayer, wie du schon sagtest, gut wird, dann passt das wahrscheinlich auch alles ganz gut. Ist, glaube ich, einfach nur nicht so ein Titel, um den wir beiden uns groß scheren. Auch weil ich keine Xbox One habe. Kommt natürlich dazu, aber selbst bei mir, der ja weder eine Xbox One noch eine PS4 hat, ist es trotzdem auch von den Titeln, die eben Konsolen exklusiv sind, einer von denen, die mich irgendwie am wenigsten interessieren. Aber ich war auch noch nie ein Halo-Fan. Ich habe dann den ersten auch gespielt, als er dann damals rauskam für den PC und konnte die Faszination noch nie so richtig verstehen. Hat natürlich trotzdem völlig zu Recht seinen Platz quasi in der Hall of Fame der Shooter auf den Konsolen, weil er es natürlich ein Stück weit salonfähig gemacht hat, aber trotzdem so richtig was damit anfangen konnte ich auch noch nie. Viel interessanter hingegen dann würde ich sagen, das nächste Spiel, was wir gesehen haben, nämlich Recall. Ja. Das war durchaus interessant und spannend. Das war durchaus interessant, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, diese Kombination von den Namen, die man im Trailer gesehen hat, also vielleicht nochmal kurz zur Rekapitulation, also Recall scheint ein Action-Adventure zu sein mit einem weiblichen Hauptcharakter und die Hauptmechanik des Spiels scheint auch dahin zu legen, dass man eben gewisse Cores sammelt, die man in Maschinen reinsetzen kann und damit dann die Maschinen zum Leben erwecken kann. Und es scheint da viele verschiedene Cores zu geben, viele verschiedene Maschinen. Also man sieht im Trailer, dass der, also die Hauptcharakterin erstmal mit einem hundähnlichen Maschine zusammen unterwegs ist. Der Hund opfert sich dann mehr oder weniger, aber die, sag ich mal, der Kern von ihm bleibt erhalten und sie setzt ihn in einen neuen Roboter ein und anscheinend, also wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe, ist sozusagen der Hund als Wesen dann wieder da, nur halt in einer anderen Form. Mhm. Und das Team ist eigentlich recht interessant, weil Director ist Keiji Inafune, das ist der, den kennen wahrscheinlich die meisten als Macher von Mega Man. Mhm. Und das Entwicklerstudio, das mache ich, habe den Namen jetzt hier vergessen, aber das ist auf jeden Fall das Entwicklerstudio oder von den Entwicklern gemacht, die hauptsächlich an den Metroid Prime-Spielen gearbeitet haben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Kombination. Ich weiß nicht, ob die so in einer Form schon mal miteinander zusammengearbeitet haben. Man hat jetzt leider noch kein Gameplay gesehen. Ich wüsste noch nicht, dass sie auf dem Showfloor jetzt groß schon Gameplay gezeigt haben. Nee. Aber ich bin durchaus gespannt auf den Titel. Sah interessant aus. Auch mal was Neues, auch ein bisschen. Hat das Gefühl, vielleicht könnte es wieder so eine gute Mischung aus japanischem Einfluss und westlichem Spieldesign sein. Also mal schauen, wie das wird. Ja, definitiv. Ich glaube auch tatsächlich, dass so die Sache irgendwie halt eben die Kombination aus den Machern so ganz interessant ist. Das ist eben, ja, Keiji Inafune. Sein Studio heißt Comcept, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann eben The Armature, die Metroid Prime gemacht haben. Und die arbeiten eben zusammen an einem Titel. Und das klingt in der Theorie schon mal ziemlich cool auf jeden Fall. Ich muss sagen, der Stil gefiel mir persönlich nicht so ganz so gut. Mir war das ein bisschen zu whimsical und zu comichaft. Aber diese ganze Spielmechanik mit dem Kern, wie du es gerade schon genau beschrieben hast, das ist eben so eine blaue Kugel quasi, beziehungsweise rote Kugeln bei den Gegnern. Man kann eben auch diese roten Kugeln aus den Gegnern rausziehen, um sie damit eben abzuschalten. Das könnte schon ziemlich interessant und spaßig werden. Also grundlegend dieses Prinzip aus Mensch plus dann eben in dem Sinne tierischer Begleiter, das funktioniert ja immer ziemlich gut. Sind ja auch schon wieder völlig durchgedreht, als Fallout 4 den Hund gezeigt hat, warum auch immer. Und entsprechend, glaube ich, könnte das tatsächlich ziemlich cool werden. Und ist auf jeden Fall definitiv einer der spannenderen Titel, mit denen man jetzt nicht so gerechnet hat, also die jetzt das erste Mal angekündigt wurden. Sieht definitiv auf jeden Fall ganz cool aus. Ist auch ein cooler Trailer. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, Gameplay gab es nicht zu sehen, aber der Trailer zeigt zumindest, finde ich, für so einen Pre-Render-Trailer, eben für so einen Announcement-Trailer, schon relativ gut auch, was das Gameplay sein könnte, zumindest was wir vermuten können darüber. Sieht cool aus, definitiv. Das muss ich auch sagen. Als nächstes, war noch Fallout 4 da. Das ist jetzt erstmal etwas, was wir nicht groß hier besprechen wollen, sondern bei Bethesda. Was wir aber hier an dieser Stelle erwähnen müssen, was, glaube ich, tatsächlich einer der für mich zumindest spektakulärsten Teil der Microsoft-Pressekonferenz war, auch hauptsächlich, weil die jetzt nicht so krass viele Höhepunkte hatte, aber trotzdem eine relativ spektakuläre Nachricht bei Fallout 4 war, dass es tatsächlich jetzt erstmal auf Konsolen einzigartig, wobei das wohl in Zukunft auch bei Sony der Fall sein soll, aber jetzt erstmal angekündigt hat es nur Microsoft, wird es die Möglichkeit geben, Mods, die am PC mit dem Creation Kit für die PC-Version erstellt wurden, also die klassischen normalen Mods, die wir alle für Bethesda-Spiele kennen, die werden dann auch speziell, wir wissen noch nicht genau, in welcher Form, was für ein Gateway es da gibt, wo das angeboten wird speziell, aber sie werden auf der Xbox One nutzbar sein. Das heißt also, Mods, die am PC erstellt werden für die PC-Version, werden auch von der Xbox One-Version von Fallout 4 nutzbar sein. Das ist ziemlich spektakulär auf jeden Fall. Todd Howard war auch auf der Bühne und hat eben darüber geredet, und gesagt, er hat da jahrelang Lobbyarbeit für betrieben, bis endlich quasi die Leute von Microsoft sich dafür zu erweicht haben, so ungefähr. Und das finde ich klingt auch relativ realistisch. Irgendwie bislang haben sich da ja alle relativ gegen gewehrt, eben gegen dieses Mod, was ja eben gerade für offenes System und sowas steht, auch auf den Konsolen einzuführen. Das wird natürlich auch nicht alles beinhalten. Logischerweise werden Grafikmods höchstwahrscheinlich komplett nicht möglich sein, weil im wahrscheinlichsten Fall wird Fallout 4 in der Form, wie es gemacht wird, die Hardware schon komplett ausreizen. Was bedeutet, so richtig viel Platz nach oben ist da wahrscheinlich nicht mehr. Und entsprechend wird es wahrscheinlich damit schwierig. Aber so alles andere ist natürlich schon ein ziemlich großer Deal, dass man plötzlich Mods für ein Konsolenspiel hat. Sind wir jetzt mal gespannt, wie das letztendlich läuft. Wie gesagt, ist noch nicht so ganz klar, in welcher Form sie die anbieten werden. Ob sie da so wie Steam Workshop haben werden, wo man dann eben bei Xbox Live einfach seine Library hat, wo man dann eben Mods subscriben kann. Wie werden die gespeichert und installiert? Gibt es da in irgendeiner Form Support, wenn da irgendwas nicht läuft? All diese Dinge sind noch überhaupt nicht klar, aber auf jeden Fall Mods für Konsole wird es für Fallout 4 auf der Xbox One geben. Wie gesagt, sie haben schon gesagt, sie wollen es auch mit Sony machen für die PlayStation 4, aber angekündigt ist es erstmal für die Xbox One. Ja, also das war auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, hat auch niemand von uns erwartet in der Hinsicht. Allerdings. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das alles über das ihr neues Bethesda.net irgendwie abhandeln. Also dass es dann auch einfach eine Plattform sein wird, die du dann über die Xbox dann sozusagen ansteuern kannst und dass es dann eben über die Bethesda-eigene Plattform abgehandelt wird. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass Xbox Live jetzt da extra Modifizierung dafür, sage ich jetzt mal, aufwenden wird in dem Moment. Und da Bethesda ja dieses Bethesda.net angekündigt hat, würde sich das auch für die Konsolen durchaus anbieten. Du hast ja schon gesagt, sie sind anscheinend auch noch im Gespräch mit Sony, aber ich habe, also jetzt persönlich habe ich das Gefühl, das sollte an sich dann auch vielleicht erstmal kein Problem sein. Beide Konsolen haben eine ähnliche Architektur. Ich denke, wenn Sony da das okay gibt, dann sollte das auch auf der PlayStation 4 kein Problem sein. Aber ja, zuerst, wie gesagt, auf Xbox One, und das ist, glaube ich, doch recht groß, weil man weiß ja, auch vor allem bei Bethesda-Spielen, man sagt immer, die PC-Version hat deswegen den Vorteil, weil sie eben modbar ist. Natürlich, hast du ja auch schon gesagt, wird das wahrscheinlich auf den Konsolen erstmal begrenzt sein, aber dass du überhaupt die Möglichkeit hast, ist, glaube ich, schon mal ziemlich spektakulär. Also da hat niemand im Vorhinein daran gedacht, glaube ich. Nee, ja, überhaupt nicht. Also vor allem auch, weil nicht so ganz, ich meine, letztendlich ist das ja auch kein besonders kreativer, innovativer oder, sagen wir mal, unerwarteter Schritt im Sinne von, dass wir das alle irgendwie unlogisch finden, sondern natürlich sind Mods für Konsole etwas, womit man ja letztendlich schon ein Stück weit seit Jahren irgendwie rechnet, im Sinne von, dass man davon ausgeht, dass das halt ein offensichtlich sinnvoller, cooler Schritt ist und dass das irgendwann mal passieren muss. Trotzdem ist es halt über Jahre hinweg nicht passiert, gerade auch von Microsoft aus, die ja in der letzten Zeit vor allem eben auch einen keinen besonders guten Track Record haben, was eben gerade Integration von der Xbox One mit Windows-Rechnern, was ja an sich super naheliegend wäre, viel naheliegender als bei Sony zum Beispiel. Da haben sie sich ja nie groß drum gekümmert. Cross-Platform, Multiplayer und so ein Kram war nie so ein Ding, um das sich Microsoft groß bemüht hat, obwohl sie die perfekte Ausgangssituation dafür gehabt hätten. Da war sogar Sony offen in vielerlei Hinsicht in diesem Belang. Deswegen glaube ich, hat einfach auch keiner wirklich damit gerechnet. Entsprechend definitiv eine coole Nachricht. Jetzt sind wir mal gespannt, was letztendlich draus wird und welche Mods tatsächlich dann wirklich laufen. Aber tatsächlich eine coole Sache. Nächster Titel, Plants vs. Zombie Garden Warfare. Da, ja, weiß ich auch nicht so genau, was man jetzt da noch groß zu sagen soll. Naja, EA macht viel Geld damit und es macht Sinn, dass es ein Sequel kommt, und mich interessiert es genauso wenig wie der Vorgänger. Ja, gut zusammengefasst. ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Viel mehr kann man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Da gab es dann ja auch noch relativ viel zu sehen bei EA. Vielleicht reden wir da nochmal drüber, weil man da auch ein bisschen Gameplay gesehen hat. Insgesamt, ja, das ist halt Plants vs. Zombies, keine Ahnung. Das ist auch so ein Titel, würde ich sagen, den wir, also den habe ich eigentlich, ja, den erwähnen wir jetzt hier, obwohl wir ja gesagt haben, gewisse Titel erwähnen wir nicht, wenn es mehr zu erzählen gibt auf anderen Pressekonferenzen. Den erwähnen wir jetzt hier, weil wir auch schon wissen, dass wir bei EA nicht viel drüber reden werden. Das ist eher so ein Ding, das wir quasi name-droppen. Ich würde auch behaupten, ohne da jetzt irgendwie wirklich tatsächlich 100% sicher zu sein, dass das auch nichts für die meisten unserer Hörer ist. Von daher, glaube ich, werden wir auch niemand damit vergraulen, wenn wir... Ich habe mal gehört, dass wir die größte PVZ-Fanbase von allen Podcasts haben. Tatsächlich? Oh. Naja, das ist natürlich, das tut uns super leid. Wir verlieren natürlich jetzt 90% unserer Hörer dann dadurch. Aber andererseits muss ich auch sagen, nee, so weit will ich nicht gehen, dass ich sage, es tut mir nicht leid. Trotzdem. Wir werden aber darüber reden, weil es uns interessiert. Ist halt, ja, keine Ahnung, ist halt ein Multiplayer-Shooter mit Plants vs. Zombie-Optik und Klassen und Geballer. Ja. Das war's. Ich habe noch nie genau verstanden, was überhaupt der Sinn dahinter ist, dass man Pflanzen gegen Zombies hat. Ich meine, ich weiß schon, wo das herkommt, dass am Anfang so eine Art Tower-Defense-Ding war mit, wo eben Pflanzen in so einem Garten und so ein Kram, verstehe schon, aber trotzdem ist es keine besonders coole oder sinnvolle Kombination für mich nach wie vor. Vor allem nicht nach dem, was da jetzt draus geworden ist. Also wenn man halt irgendwie ein Mohun-Strategiespiel hätte, das wäre irgendwie auch ein bisschen weird, aber naja, wie auch immer. Nächster Titel wieder wesentlich relevanter, Forza 6. Wissen wir nicht so wahnsinnig viel zu bisher. Das Einzige, was wir sagen können, ist, es sieht wieder sehr fantastisch aus. Andererseits, Forza Motorsports sind ja jetzt irgendwie nie Grafikrücken gewesen. Aber wenn man vermuten kann, sie haben ja auch, glaube ich, einige Szenen, die speziell ausgeschrieben waren, als In-Engine-Szenen quasi gezeigt. Und die sahen schon tatsächlich ziemlich fantastisch aus, aber Forza sieht halt immer gut aus. Darüber hinaus weiß man jetzt letztendlich noch nicht, was man an der Position eigentlich wieder sagen kann, ist, dass Microsoft froh sein kann, dass sie mit Turn 10 ein so profiliert, also auch ein so effizientes Studio haben. Wir haben sie mit Forza 6 schon zu tun, und ich habe keine Ahnung, wann Gran Turismo 7 überhaupt mal in den Startlöchern steht, wahrscheinlich erst in 3-4 Jahren oder so. Also im Sinne von, sag ich mal, Simulationsrennspielen auf den Konsolen scheint Microsoft extrem gut aufgestellt sein mit Forza 6, ohne dass ich jetzt da groß noch was speziell zum sechsten Teil jetzt sagen kann. Ja, das stimmt allerdings auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sieht, wie gesagt, absolut super aus, und mehr können wir da leider noch nicht zu sagen, aber ich glaube, das ist auch wieder so eine ziemlich sichere Bank, dass es gut wird. Von daher, glaube ich, muss man sich da als Rennspielfan nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen. Das ist ein sehr etabliertes Studio, das seit Jahren diese Serie betreut, und das, wird schon gut werden. Nächster Titel ist dann wieder wesentlich spannender, Dark Souls 3. Dark Souls 3 haben wir jetzt auf der Pressekonferenz an sich auch nur einen Trailer gesehen. Es gab allerdings eine hinter verschlossenen Türen vorgeführte Demo, Gameplay-Demo, die ungefähr eine halbe Stunde lang war, die einige Leute gesehen haben, wo wir einige Berichte eben zu haben. Und ich würde sagen, da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Erstmal Trailer ist wieder ein Souls-Trailer, ne? Ist so typisch das, was man von der Intro-Cinematic erwartet eigentlich. Ja. Wobei es wesentlich weniger Voice-Over gab, als wir das gewohnt sind. Von daher, vielleicht ist es auch nicht die Intro-Cinematic. Und es war ja schon vorher geleakt, dass es erscheinen würde, deswegen auch keine große Überraschung. Aber trotzdem sah wie immer awesome aus, auf jeden Fall. Was interessant ist vor allem, ist dann halt eben das Gameplay, was man hinter den verschlossenen Türen gesehen hat. Das stimmt. Und natürlich auch vielleicht ganz für die Dark Souls 2 vielleicht nicht ganz so gut fanden, vielleicht. Mhm. Eine Nachricht, die freuen sollte, ist, dass Hidetaka Miyazaki, ich bin mir nicht ganz sicher, also laut Medieninformation hieß zuerst, er ist der alleinige Director, manche sagen, er ist Co-Director, aber er ist auf jeden Fall in einer tragenderen Rolle wieder dabei als in Dark Souls 2. Mhm. Und auch da gab es auch zum Titel selbst so ein paar widersprüchliche Informationen, zuerst hieß es, sei auf jeden Fall das letzte Dark Souls, beziehungsweise das letzte Souls, dann hat Miyazaki gesagt, das muss nicht unbedingt das letzte Souls in dem Sinne sein, also Souls ist mehr als sozusagen nur Dark Souls, also wir sind uns einfach nicht sicher, ob das jetzt wirklich das letzte Dark Souls ist oder nicht. Richtig. Er hat aber schon irgendwie so gehint, dass zumindest die Dark Souls Spiele, also jetzt ohne Demon's Souls und Bloodborne eben so ausmacht, dass da das vielleicht das letzte Spiel sein könnte, aber dass die Formel von Souls auf jeden Fall damit nicht enden wird. Ja. Was, glaube ich, auch niemand irgendwie erwartet hat. Läuft so gut dafür, glaube ich. Ja. Davon ausgehen könnte. Und ich meine, es gab jetzt auch innerhalb der Community schon die ersten, sage ich jetzt mal, sorgenvollen Kommentare, ob es denn so gut ist, dass jetzt Souls anscheinend auch zu so einer Art Yearly IP wird. Wenn man Bloodborne mit dazu zählt, hat man jetzt in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr einen Souls-Titel gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, zwischen Dark Souls 1 und 2 waren es vielleicht 2 Jahre. Da war mehr Zeit dazwischen, ja, aber sonst danach passt aber es. Aber zwischen 2 und Bloodborne war jetzt 1 Jahr, zwischen Bloodborne und 3 wird jetzt 1 Jahr liegen. Dass es da Leute gibt, die ein bisschen Angst haben, dass es da Abnutzungserscheinungen geben könnte. Ich selbst bin auf jeden Fall gespannt drauf. Es ist auf jeden Fall nicht so dieser Hype da, als Dark Souls 2 angekündigt wurde. Also es war auf jeden Fall schon was ganz anderes. Als stimmt. Da hat man schon das Gefühl, so, naja, das Dark Souls 1 lief, glaube ich, schon ganz gut, aber es ist wahrscheinlich eines dieser Spiele, wo dann so 3-4 Jahre später, wo man sagt, okay, da kommen wir, gehen jetzt nochmal darin zurück, aber so früh hat man das damals nicht erwartet und dementsprechend, vor allem jetzt, da ich auch Bloodborne gespielt habe, hat man das Gefühl, das geht jetzt alles irgendwie doch sehr Schlag auf Schlag und man hat nämlich nicht so diese Zeit, tatsächlich so lange wieder von dem Spiel weg zu sein, dass das Gefühl, oh, geil, jetzt habe ich noch wieder richtig, richtig Bock drauf. Ich habe auch so richtig Bock drauf, aber es könnte natürlich ein bisschen mehr sein, wenn ein bisschen mehr Zeit hinter Bloodborne liegen würde. Auf jeden Fall. Aber genau, du könntest auch vielleicht noch mal kurz so erwähnen, was sie so gezeigt haben so in der verschlossenen Tür. Also, ja, absolut. Also was ich noch dazu sagen möchte, also ist auf jeden Fall schon so definitiv, dass wohl zumindest die Dark Souls Storyline, die jetzt natürlich, ne, also ist ja, die Souls-Spiele sind auch Bloodborne zum Beispiel. Bloodborne gehört auch ein Stück weit dazu. Das ist die Art, wie die Welt aufgebaut ist. Es ist auch, wie die ganzen Welten ein Stück weit zusammenhängen. Aber trotzdem gibt's ja schon zumindest eine Storyline, Dark Souls 1 und 2, die relativ sinnvoll verfolgt wird. Und die wird in 3 zumindest abgeschlossen. Für alle Leute, die jetzt sich nicht groß mit der Souls-Geschichte beschäftigt haben, ist das wahrscheinlich ziemlich irrelevant. Ich glaube, für Leute wie mich und, glaube ich, auch dich, die sich sehr viel mit der Story beschäftigt haben, die da auch sehr viel Spaß dran hatten eben, ist das schon super interessant, dass eben damit quasi dieses Age of Fire, was eben im ersten Teil so angeführt wurde, wahrscheinlich zu Ende kommt, dass tatsächlich jetzt nur noch die letzten Aschen von den Feuern übrig sind, das Age of Darkness vielleicht anbricht, was eben das Zeitalter des Menschen quasi dann in dem Sinne wäre. Lord Gwyn wird wieder mit eine Rolle spielen und sowas, also ich glaube zumindest da wird dann zumindest ein bisschen Abschluss reingebracht, aber natürlich klar, so an sich die Souls-Spiele-Serie ist damit nicht vorbei, aber zumindest finde ich es ganz cool, dass eben diese Geschichte vielleicht dadurch ein bisschen abgeschlossen wird. Hinter verschlossenen Türen wurde dann wie gesagt nochmal Gameplay gezeigt, eine halbe Stunde lang und das, glaube ich, hat dann auch viele Leute, die am Anfang relativ skeptisch waren, dann doch schon wieder ziemlich zum einen zufrieden und vor allem gestimmt und vor allem auch wieder sehr aufgeregt gemacht. Zum einen merkt man natürlich, dass in der Zwischenzeit Bloodborne rausgekommen ist. Das sagen eigentlich alle. Das Spiel ist definitiv schneller geworden. Es ist natürlich trotzdem immer noch ein Souls-Titel. Das heißt, es ist kein Bloodborne. Bloodborne ist ja tatsächlich so, dass das ganze Spiel insgesamt schneller geworden ist und es tatsächlich auch gar keine ganz langsamen Spielstile mehr gibt. Wie wir ja alle wissen, es gibt keine Schilde zum Beispiel. Das heißt, es basiert wesentlich mehr auf Parieren und Ausweichen. Es gibt auch selbst bei den schweren Rüstungen und schweren Waffen keine richtig langsamen. Man rennt also nie als Tank rum, sondern man muss immer ein bisschen beweglich bleiben. Das ist natürlich dann Dark Souls schon wieder ein bisschen was anderes. Man kann auch wieder als krasser Stärkecharakter mit dicker Rüstung spielen, das geht definitiv. Aber trotzdem merkt man dann eben gerade, dass selbst im schnellen Spielstil tatsächlich so eine Mischung sich aus Bloodborne und Dark Souls einstellt. Schnelles Ausweichen, schnelle Reaktionen, auch die Schläge gehen ein ganz Stück schneller. Man hat jetzt tatsächlich auch, was man natürlich in Dark Souls nie hatte, in Dark Souls hatte man immer nur so ein Moveset, bloß eben mit One Hand und Two Hand. In Bloodborne gibt es ja ein relativ cooles Waffenverwandlungssystem quasi, dass man eben für jede Waffe eine zweite Form hat, die auch das Moveset verändert und sie eben ein bisschen anders macht. Ganz so sind Dark Souls nicht, aber dafür hat jede Waffe jetzt nochmal ein spezielles Moveset quasi, das man quasi aufladen muss zu Spezialattacken, die relativ lange dauern, aber besonders mächtig sind. Also sie haben tatsächlich so ein bisschen das Ganze nochmal aufgebohrt, was das angeht. Atmosphärisch wirkt es natürlich wieder wesentlich mehr wie Dark Souls, aber man merkt trotzdem, dass Bloodborne zwischendurch passiert ist auch wieder. Natürlich ist zum einen die Optik super aufpoliert, die Engine sieht um einiges schöner aus, das haben alle schon gesagt. Man sieht eben das Next Gen definitiv, was man eben in Dark Souls 1 und 2 logischerweise nicht hatte. Das sieht man jetzt in der Engine, das Spiel ist wesentlich schöner von den Effekten her und es ist definitiv auch, was Bloodborne eben natürlich auch wirklich sehr konsequent gemacht hat, tatsächlich einfach ein Stück düsterer geworden. Es ist immer noch Dark Fantasy, also es hat nichts mit dem, sagen wir jetzt mal, so ein bisschen steampunkigen und vor allem viktorianisches, klassisches Gothic-Horror England, was ja so ein bisschen in Bloodborne das Setting war. Damit hat es nicht so wirklich was zu tun, aber zumindest merkt man ganz klar, dass eben dieses Düstere, was sie in Dark Souls 2 ja groß angekündigt hatten, was ja nie so richtig realisiert wurde, was aber in Bloodborne dann ja doch sehr präsent war, das merkt man auch Dark Souls 3 an. Und ja, es ist halt Miyazaki wieder zurück, von daher glaube ich, sind da alle ziemlich gut gestimmt. Tatsächlich kann man natürlich nicht 100% sagen, ob es jetzt alles nur daran lag, dass Miyazaki eben nicht Project Lead war beim zweiten Teil, aber trotzdem ist, glaube ich, für die meisten der zweite Teil eben einfach so ein etwas schwächerer Abklatsch, so fast schon, von Dark Souls. Und in der Hinsicht, glaube ich, freuen sich da doch sehr viel, dass eben Miyazaki wieder zurück ist. Aber alles noch relativ früh. Wir sind jetzt mal gespannt, was passiert. Es kommt ja Anfang nächsten Jahres schon raus. Ja, und, ich vermute wahrscheinlich, dass es wieder so März 2016 sein wird. Wahrscheinlich. Das passt ja vom Release-Window der letzten zwei Titel ebenfalls ziemlich gut. Und dann werden wir mehr wissen auf jeden Fall. Nächster Titel, The Division, werden wir auch nicht groß drüber reden. Das Einzige, was, glaube ich, relevant ist, ist, dass es eine exklusive Beta für die Xbox One gibt noch dieses Jahr. Nee, Anfang nächsten Jahres, Januar 2016, startet die Beta exklusiv für die Xbox One. Ist vor allem eine offene Beta. Das heißt also, da werden tatsächlich jetzt wirklich im Gegensatz zu einer kleinen geschlossenen Beta sehr viele Leute ihre Hände an das Spiel endlich kriegen. Es gab auch wieder Gameplay zu sehen. Es gab auch tatsächlich das erste Mal Gameplay, dass man eben einfach spielen konnte auf der Messe. Das heißt, es gibt auch ziemlich viele Hands-on-Berichte, aber wie gesagt, da gehen wir dann bei der EA-Pressekonferenz drauf ein. Ubisoft-Pressekonferenz drauf ein, genau. Ich bin schon immer bei Shootern einfach immer pauschal bei EA. Aber genau, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool, dass eben, wenn man Xbox One besitzt, zumindest dann eben eine Beta drin ist, die dann Anfang nächsten Jahres startet und man sich das Spiel dann schon mal angucken kann, definitiv. Gleiches gilt für Rainbow Six. Kommt als nächstes Rainbow Six Siege. Werden wir auch bei Ubisoft nochmal ausführlicher drüber reden. Interessant vor allem auch da, dass man, wenn man es auf der Xbox das Ganze kauft, kriegt man Vegas und Vegas 2 umsonst dazu. Vegas 2 will, glaube ich, keine Sau haben, aber Vegas 1 zumindest war ein fantastisches Spiel und ich glaube, es wird durchaus dem einen oder anderen gefallen. Wenn man natürlich jetzt schon Fan der Serie ist und deswegen gespannt ist auf Rainbow Six, dann hat man Vegas garantiert schon gespielt, weil Vegas der letzte richtig große Titel war. Wenn man das nicht ist und jetzt gerade erstmal quasi mit Siege einsteigen möchte und das Ganze eben wegen Siege, wegen den Trailern sowas spannend finde, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, mal vorher Vegas zu spielen. Und ansonsten ist es immer gut, wenn man einfach Spiele dazu geschenkt kriegt. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß was zu sagen. Ja. Gigantic ist dann so ein bisschen das Einläuten der kleineren und vor allem der Indie-Titel in dem Bereich, die jetzt dann kommen. Schwer zu sagen, wie man jetzt mit Gigantic direkt umgeht. Gigantic ist im Prinzip ja einfach ein Third-Person-Shooter-MOBA, so ein bisschen wie Smite es ist, mit einem sehr eigenen Grafikstil, so ein bisschen Cell-Shading, sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Ja. Gigantic deswegen, weil quasi jeder einen Giant hat, der quasi am Ende der Lanes jeweils wartet und der besiegt werden muss, der aber so eine Art kleiner Bosskampf ist. Auch das erinnert wieder so ein bisschen an Smite, wobei das an Smite tatsächlich eher so ein sich wehrende Basis ist, wohingegen tatsächlich dieser Gigant, der eben da am Ende ist, tatsächlich ein bisschen mehr Gameplay-Umfang haben soll. Sieht relativ fast-paced und cool aus. Wenn man den Grafikstil mag, glaube ich, dann könnte einem das Spiel auch gefallen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen was, woran sich die Geister auch scheiden. Sieht jetzt erstmal nicht verkehrt aus, aber auch nicht so übertrieben spannend, würde ich sagen. Sieht zumindest von den ganzen MOBA-Versuchen jetzt neben LoL und Dota noch als einer der innovativeren Titel aus. Auf jeden Fall. Ja, aber wie es halt auch bei Smite ist, ich finde immer so der Perspektivwechsel ändert schon relativ viel, hat einen sehr eigenen Stil, ist auf jeden Fall sehr gut wiedererkennbar, definitiv. Und ich meine, keine Ahnung, MOBAs sind so riesig, keine Ahnung, die werden irgendwo potenziell immer dann irgendwann auch funktionieren auf der Konsole. Vor allem, weil natürlich LoL und Dota 2 nicht auf den Konsolen sind, also dementsprechend ist da auf jeden Fall auch noch ein Markt da, der erschlossen werden kann. Richtig. Und fast schon erschlossen da werden. Da ist ja momentan nur Smite, momentan auch nur auf der Xbox. Ich glaube, es gibt noch so ein paar kleine andere Titel. Es gab irgendeinen Marvel Heroes Titel, glaube ich, auch, der irgendwie sowas ähnliches gemacht hat. Aber ja, also das größte Vertreter ist derzeit definitiv Smite und dann Gigantic kommt dann jetzt eben. Und dann kamen 4 Indie-Spiele, die allesamt extrem cool aussahen, muss ich sagen. Ich bin der Meinung, dass tatsächlich so mit das beste Indie-Showing war. Wenn man es jetzt natürlich Quantität und Qualität einander gegenübersetzt, wird es schwierig, weil es eben nur 4 Titel waren, aber dafür sahen sie alle 4 sehr cool aus. Und der erste war Cuphead, übertrieben cooler Artstyle. Übertrieben cooler Artstyle. Definitiv. Ich dachte zuerst, als ich den ersten Trailer gesehen habe, die haben da jetzt irgendwie so einen alten Popeye-Film reingehauen. Ja. Weil es genau so aussieht. Und das ist irgendwie das Faszinierende dran, so ein spielbarer Popeye-Cartoon. Auf jeden Fall. Das Interessante ist vor allem einfach, dass es eben dieser klassische Animationsstil aus den 30ern und 40ern, das ist so die ersten Disney-Animationen, die man halt so kennt, mit diesen sehr langen und sehr fließenden Steamboat Armen Willy-mäßig und so. Steamboat oder wie das hieß. Genau, sowas in die Richtung. Das haben sie tatsächlich extrem gut eingefangen, haben es aber gleichzeitig auch richtig cool mit Farben gearbeitet. Sieht aus wie so ein altes Technicolor-Farbbild auf dem Fernseher mit so einem leichten Flimmern und sowas. Gameplay sieht auch cool aus, das ist so ein 2,5D-Sidescroller Brawler so ein bisschen. In dem Sinn natürlich nichts Originelles im Indie-Bereich. Absolut nicht. Aber tatsächlich glaube ich, ist es da wirklich der Artstyle, der es ausmacht. Dieses Spiel sieht so interessant aus. Mit diesem 2D-Animationsstil, der auch wirklich perfekt in Szene gesetzt ist. Also, wo man dann ja auch oft tatsächlich so ein bisschen den Bruch sieht zwischen Spielfigur und Hintergrund und so ein Kram, scheint da alles aus einem Guss zu sein. Eine perfekte Animation. Wirklich, wirklich sehr spannend. Also für Leute, die so ein bisschen auf diese Art von Spielen stehen und die eben auch bei Indie-Spielen einfach auch zu schätzen wissen, dass sie manchmal ein bisschen eigen und anders aussehen. Guckt euch unbedingt diesen Trailer an. Sieht sehr, sehr cool aus. Nächster Titel, glaube ich, auch ganz interessant, jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, ist Tacoma. Das ist, glaube ich, nicht wegen seinem Artstyle gerade besonders interessant, sondern weil es von den Machern von Gone Home ist. Und Gone Home ist ja einer dieser Indie-Geheimtipps des letzten Jahres gewesen. Fantastischer Titel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also für alle Leute, die das noch nicht gespielt haben, auch das ist definitiv ein Blick wert. Gone Home ist ein sehr, sehr cooler Titel gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, von der Herangehensweise hier ein bisschen was anderes, aber ebenfalls spannend. Das ist irgendwie eine Sim-Spiel im Weltraum. Es geht hauptsächlich um Space Stations, man ist aber, glaube ich, auch außerhalb der Space Station. Es geht um Schwerelosigkeit, es geht um Erkundung, es geht um Nutzung des Raums, den man hat. Ist derzeit noch relativ schwer zu sagen. Der Trailer sieht auch super interessant aus, definitiv. Aber ganz schwer einzuschätzen, was es letztendlich wird. Gone Home war ja auch relativ experimentell was Gameplay angeht. Trotzdem sehr, sehr cooler Titel, würde ich sagen. Und gerade weil Gone Home eben auch ein ziemlich großer Erfolg war, glaube ich, gibt es da durchaus einige Leute, die dann auch aufmerksam geworden sind, dass es jetzt eben einen neuen Titel von den Machern gibt. Nächster Titel, Ashen. Den haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Wenn ich mich recht entsinne. Zumindest haben wir ihn vorher schon gesehen, das war keine Neuankündigung. Ich glaube, es war schon letztes Jahr, dass man den gesehen hat. Letztes Jahr schon genau dasselbe, dass wir da gesagt haben, auch war extrem interessanter Artstyle und das Gefühl war gleich so ein Shadow of the Colossus-Ding. Ja. Wo es ja in letzter Zeit einige von gibt, müssen wir ja auch mal ehrlich sagen. Klar, Shadow of the Colossus ist damals in einer Zeit groß, wo man sagen würde, damals war es so neu und dieser ganze Stil, wenn man heute einen Shadow of the Colossus sehen würde, würde man sagen, Indie-Titel. Voll. Das passt total gut. Dieses reduzierte Gameplay, diese reduzierte Grafik auch, diese leere Welt, in der eben nur diese Kolosse rumlaufen, das passt super gut zu Indie-Titeln definitiv. Und wie wir es schon oft genug gesagt haben, sowas wie Atmosphäre, wie Musik, wie Artstyle und sowas, das sind alles sehr mächtige und kraftvolle Tools, um Leute von einem Spiel zu überzeugen und gleichzeitig verhältnismäßig günstig, weil sie eben nicht 20 Programmierer erfordern, die das Ganze umsetzen. Und Ashen ist da so ähnlich. Das hat einen sehr coolen, pixeligen Cell-Shading-Stil mit deine Spielfiguren haben komplett blanke Gesichter, die Monster haben großteilig komplett blanke Gesichter. Es sieht so ein bisschen eher nach Survival aus im Gegensatz zu einem Shadow of the Colossus. Aber trotzdem eben diese riesigen Monster nicht so ganz klar. Es sieht aus wie ein Third-Person-Exploration-RPG so ein bisschen. Den Trailer, den sie gezeigt haben, der war ganz anders als der erste Trailer. Der erste Trailer war ziemlich ruhig von der Mut her. Man hat so einen riesigen gefiederten fliegenden Drachen oder eine gefiederte Schlange gesehen, die am Himmel entlang flog, während man selbst auf so einem Felsvorsprung stand. Das Ganze war, glaube ich, eher ein bisschen moody. Jetzt hat man 2 Spieler gesehen, die in einen Dungeon reinlaufen, die von Skeletten angegriffen werden. Beide sterben bei der Aktion auch, was tatsächlich ziemlich überraschend war, fand ich. Und insgesamt war das ein sehr cooler Trailer auf jeden Fall auch, muss ich sagen. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Vor allem, weil ich letztes Jahr auch schon ziemlich gespannt darauf war. Und ja, der letzte Titel war Beyond Ice. Und das ist auch ein sehr interessantes Konzept, würde ich behaupten. Das ist auch ein sehr interessantes Konzept. Das Spiel dreht sich um ein Mädchen, das blind ist. Und das dementsprechend, also man aus der Sicht des der blinden Hauptfigur sozusagen die Welt um einen herum erkundet, also oder das ungefähr sieht, was die blinde Hauptcharakterin sozusagen in ihrer Vorstellungskraft, wenn sie durch diese Welt läuft, eben sieht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannender Titel, ganz einfach deswegen, weil es, glaube ich, auch in dem gehen in eine Richtung geht, die dann noch ein bisschen neu ist. Also es erinnert mich, hat mich ein bisschen auch an Unfinished Swan so erinnert, wo man ja auch die Welt so mit Farbtupfern erst für sich entdecken muss. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Konzept. Ich meine, man hat jetzt noch nicht so viel dazu gesehen, aber das, was ich davon gesehen habe, klang sehr spannend und sehr interessant. Auf jeden Fall. Hat auch einen sehr schönen Artstyle. Einen sehr coolen Artstyle, ja. Zu jedem Indie da. Stimmt, dadurch bestechen die meisten Indies ja nun mal auch, aber das war tatsächlich ein sehr schönes Spiel. Die Frau, die das entwickelt, war auch sehr interessant, fand ich. Die haben ja ein paar Interviews mit ihr auch im Laufe der E3 gemacht und das ist halt eine College-Studentin, die hat mit dem ganzen Konzept angefangen während des Colleges und die ganze Idee quasi gehabt und hat dann auch schon während des Colleges angefangen, das Konzept in der Form zu entwickeln, dass sie eben... Das Interessante an dem Spiel ist letztendlich auch die Herangehensweise, wie man andere Sinne im Videospiel umsetzt. Geruch ist im Videospiel völlig irrelevant, in jeder Hinsicht, es sei denn, es ist eine reine Gameplay-Mechanik, auf den Knopf drücken und man riecht und riecht dann was in der Nähe quasi. Ähnlich geht's mit Hören, auch wenn wir das in Shootern zum Beispiel zur Orientierung nutzen, ist es eben ganz schwer zu sagen quasi, wie es wäre, wenn man sich nur auf diesen Sinn verlässt. Und wenn man eben mit diesem Mädchen in dieser Welt steht und natürlich erstmal hört man Dinge in der Entfernung, bevor man sie zum Beispiel anfassen, riechen kann. Zum Beispiel hat sie als Beispiel daneben gesagt, man hört in der Entfernung plätscherndes Wasser. Und man sieht dann auch in der Grafik, stellt sich das dann logischerweise dar, weil das, was man hört, wird in der Grafik dann auch schon visualisiert. Und man sieht eben so einen schönen kleinen Wasserfall. Und wenn man näher kommt, kommt plötzlich der Geruch mit rein und sie fängt eben an zu riechen, dass das Wasser sehr brackig und schlecht riecht. Und dann sieht man eben, dass es halt ein Kanalabfluss ist. Also das ist quasi ein Rohr, das aus einem Kanal kommt, wo eben ja ungefiltertes Klärwasser quasi in einen Fluss läuft. Und plötzlich verändert sich natürlich das ganze Bild, was man davon hat. Am Anfang sieht man diesen schönen kleinen Wasserfall, plötzlich hat man dann eben diesen Drainer-Switch, ne? Also diesen Kanalausgang. Und das ist halt eben ganz interessant, wie sie damit spielen quasi. Also wie sich Geräusche durch Geruch verändern, durch Fühlen und Tasten verändern. Sehr, sehr cooles Konzept. Und wie gesagt, angefangen hat das alles auf dem College, wo sie dann eben einfach Freunde von sich eingeladen hat, hat dann die Augen verbunden und hat gesagt, okay, wir spielen euch jetzt einen Sound vor und ihr sagt uns, was ihr hört und was ihr denkt, was es ist, um ihnen dann im Nachhinein quasi zu sagen, was es wirklich war. Wo man eben dann merkt, okay, man verwechselt sehr schnell gewisse Dinge, wenn man sich eben nur auf sein Gehör verlässt. Sehr, sehr spannender Titel auf jeden Fall, würde ich sagen. Sollte man definitiv im Auge behalten. Wird, glaube ich, sehr, sehr cooles Gameplay auch werden. Egal, was sie dann letztendlich damit macht. Wenn es nur reine Exploration ist, könnte es natürlich vielleicht irgendwann ein bisschen repetitiv werden, aber so die Idee davon klingt sehr, sehr cool auch. Ähnlich cool ist Ion, würde ich behaupten. Ion ist der neue Titel von dem DayZ-Macher, der ja schon vor geraumer Zeit auch weggegangen ist von Bohemia, nachdem er eben seinen Titel DayZ an Bohemia verkauft hatte. Gab es auch ziemlich viel Unmut. Wollen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Letztendlich ist es so, dass er seinen Titel verkaufen wollte, dass das Spiel, was er jetzt macht mit Ion, das Spiel ist, was er eigentlich machen wollte. Der Mod war nur eine fixe Idee, die sich sehr schnell entwickelt hat und wesentlich größer geworden ist als ursprünglich geplant. Und letztendlich wollte er damit irgendwann gar nichts mehr zu tun haben, wollte auch schon viel früher von Bohemia weg, als er letztendlich gegangen ist. Aber jetzt hat er eben die Möglichkeit, eben auch mit dem Geld wahrscheinlich, was er ein Stück weit bei Bohemia verdient hat, wirklich das umzusetzen, worauf er Bock hat. Und das ist tatsächlich Ion. Und Ion sieht auch wieder sehr, sehr cool aus. Auch wenn wir noch nicht so wahnsinnig viel wissen darüber. Es ist auch ein bisschen im Sinne von Tacoma so ein Space Station Simulator. Ja. Mehr können wir fast gar nicht sagen dazu. Wir haben noch nicht wirklich viel dazu gesehen. Es klingt in der ersten Theorie erstmal super spannend. Was er später auf der Gaming-Konferenz noch gesagt hat, war, dass er mit einer Firma zusammenarbeitet, die tatsächlich im großen Stil Simulationen vollführt. Anscheinend ist es so tatsächlich, dass sämtliche Spielfiguren in der Welt so realistisch simuliert werden, dass sogar ihre Organe in ihrem Inneren simuliert werden und dass, wenn theoretisch jemand angegriffen wird und eben seine Leber verletzt wird, dann wird quasi auch im eigenen Kreislauf und innerhalb des Körpers das Ganze so umgesetzt, als wäre das eben wirklich der Fall. Das heißt, es wird simuliert, was passieren würde, wenn die Leber verletzt ist, die Lunge, das Herz und dergleichen. Und entsprechend klingt es auch wieder wie ein sehr spannender Titel, aber es ist noch so früh in der Entwicklung, dass wir noch fast nichts dazu sagen können, würde ich sagen. Schwer, was dazu sagen. Ja, aber es klingt auf jeden Fall super spannend, definitiv mal wieder. Und DayZ hat ja nun gezeigt, dass der durchaus interessante Ideen hat, der Herr. Von daher können wir da alle gespannt sein. Und der nächste Titel wäre dann Rare Replay. Beziehungsweise, nee, Rise of the Tomb Raider. Nee. Den hätte ich fast übersprungen. Ja, schönen großen Titel übersprungen. Nee, Rise of the Tomb Raider. Die wurden zwar auch nochmal bei Square gezeigt, aber tatsächlich hat man bei Microsoft, weil es ja auch eigentlich ein quasi Exklusivtitel ist, nochmal wesentlich mehr Gameplay gesehen und das sah auch ziemlich cool aus. Ich meine, du hast ja Rise of the Tomb Raider gespielt, ich bin ja noch nicht so weit gekommen. Du meinst, ich habe Tomb Raider gespielt. Tomb Raider, wie ist es? Der erste Teil? Tomb Raider einfach. Echt? Hatte der nicht auch noch Untertitel? Ja, keine Ahnung. Nee, der hieß einfach Tomb Raider. Okay. Ja, du hast Tomb Raider für gespielt, das Reboot. Ja. Und entsprechend kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr auch dazu sagen, wie jetzt Rise of the Tomb Raider aussieht. Ich meine, letztendlich, das, was man von Rise of the Tomb Raider jetzt auf der Xbox-Konferenz natürlich vorhin gesehen hat, also man ist doch diesmal in vielen Regionen unter der Welt unterwegs, aber anscheinend recht prominent ist auf jeden Fall dann das Setting der Berge. Also ich habe mal vermutet, dass es das Himalaya sein soll. Mhm. Dementsprechend habe ich auch da vielleicht erstmal das Gefühl gehabt, die Parallele zu Uncharted 2 ist in dem Sinne erstmal unübersehbar. Ja. Und man hat leider noch nicht jetzt so viele Änderungen in dem Sinne feststellen können, ob sie jetzt beim Gameplay ein bisschen was geändert haben, im Sinne von, was ja viele Leute ein bisschen schade fanden, ist, dass im ersten Tomb Raider der Survival-Aspekt, obwohl der eigentlich stark beworben wurde, ein bisschen zu kurz kam und das dann eigentlich nur eine sehr geringe Rolle während des Spielprinzips eigentlich gespielt und das Ganze sich dann doch eher angefühlt hat wie ein sehr schneller, fast-paced Action-Adventure, wie jetzt zum Beispiel Uncharted. Und das, was man jetzt von Rise of the Tomb Raider gesehen hat, also man sieht im Trailer eben, wie sie an der Felswand mit ihrem Gefährten langläuft und dann diese gefährliche Felswand auch noch hochklettern muss und dabei bröckelt dann der ganze Fels ab und so. Das erinnert alles schon sehr daran, wie Uncharted damals zum ersten Mal solche, sag ich mal, halb geskripteten Szenen sozusagen inszeniert hat. Mhm. Und ich meine, wir haben das ja schon oft gesagt zu dem Tomb Raider Reboot, dass man das Gefühl hat, Uncharted hat sich von Tomb Raider inspirieren lassen und weiterentwickelt und der Reboot von Tomb Raider orientiert sich dann daran wiederum an Uncharted selbst. Ja. Und sie haben versprochen, dass es jetzt auch mehr Tombs geben soll als im ersten, dass auch Tombs eine größere Rolle spielen soll. Leider hat man davon jetzt selbst noch nichts gesehen. Sie haben das nur geteased. Ich erwarte einfach mal, dass man jetzt dann demnächst dann auch noch mehr dazu erfährt, weil das Spiel erscheint ja auch schon Ende des Jahres, nämlich am 10. November, am gleichen Tag wie Fallout 4. Was übrigens auch sehr gut gewählt ist. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Überschneidungen zwischen den beiden Fangruppen gibt, aber das ist auf jeden Fall schon nicht der beste Tag, um so ein Spiel zu releasen. Ich meine, das große Problem bei Fallout 4 ist ja hauptsächlich, dass es fast egal ist, ob es Überschneidungen gibt. Fallout 4 wird so ein Riesentitel werden, wenn wir jetzt mal zum sowas wie Skyrim ausgehen oder so ein Kram oder GTA 5 halt diese Open World Exploration-Sachen, dass es fast egal ist, was da noch rauskommt. Also Fallout 4, habe ich das Gefühl, spricht fast jeden an. Das ist ja das Problem da rein. Aber, ja. Ja, bin mal gespannt. Ich glaube, das wird so dieser große Microsoft-Contender auf jeden Fall im Action-Adventure-Genre. Da haben sie ja momentan ansonsten nicht so viel Exklusives. Das stimmt. Und Uncharted ist ja erst verschoben worden auf 2016. Von daher glaube ich schon, dass das auch eine große Rolle spielen kann. Ich meine, das erste Tomb Raider war ja im Nachhinein auch ziemlich erfolgreich, auch wenn Square anfangs nicht ganz so zufrieden war. Das hat ein bisschen gebraucht, bis es in Gang gekommen ist, ja. Ich glaube tatsächlich, also für mich erstmal grundlegend ist es schon einfach interessanter deswegen, weil es eben ein bisschen mehr nach Tomb Raiding aussieht. Ich bin ja an sich ein relativ großer Fan der alten Serie gewesen und konnte ja mit dem Reboot nicht so wahnsinnig viel anfangen. Grundlegend, was man jetzt eben schon an Informationen weiß, du hast gesagt schon, Himalaya war so das große Gebiet, das sie gezeigt haben. Sie haben ja auch ganz am Ende des Trailers gezeigt, wie sie eben in dieses Grab reinkommt und man sieht so ein bisschen Grab-Feeling zumindest. Man hat anscheinend auch schon bei einer erweiterten Präsentation, die irgendwie wohl hinter verschlossenen Türen erfolgt ist, Wüstenlandschaft ein bisschen gesehen. Das heißt, sie reist tatsächlich auch irgendwie noch in der Welt rum. Ich glaube, es gab irgendwie noch einen Dschungelbereich. Das heißt, es gibt auf jeden Fall mindestens 2, 3, 4 Gebiete, in die sie dann auch unterwegs ist. Und gameplay-mäßig ist tatsächlich wieder ähnlich, dass sie eben quasi ein bisschen strandet, bloß diesmal nicht auf einer Insel, aber ein bisschen anders, man am Anfang so einen kleinen Schlauchlevel-Bereich, und dann öffnet sich so eine große Welt, die man ziemlich frei erkunden kann, das heißt, es orientiert sich da schon sehr am ersten. Und ich bin jetzt mal gespannt, was letztendlich bei rumkommt, wenn der Survival-Aspekt ein bisschen besser gehandelt ist, wenn es nicht so einen krassen Bruch zwischen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe jemanden erschossen und ich mähe alle mit irgendwelchen komischen, ekligen Finisher-Killer-Moves nieder, gibt. Und wenn es tatsächlich ein bisschen mehr Tomb Raiding gibt, dann glaube ich, könnte ich da durchaus begeistert von sein. Ich war ja grundlegend nicht komplett abgeneigt im ersten Teil gegenüber. Mal schauen, ob es wieder so übertriebene Todesanimationen gibt. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich muss da immer wieder an dieses Conan O'Brien Review denken, ja, wo am Ende völlig desillusioniert da ist und denkt so, oh Gott. Ja, wie sie immer und immer wieder mit dem Kopf zuerst in diesem spitzen Stock, der in diesem Wasserfall hängt, irgendwie hängen bleibt. Ah! Oh Gott, ja. Ich weiß auch nicht, also es gab schon durchaus Dinge, die mir im ersten Teil bisschen sauer aufgestoßen sind. Ich hoffe, ja, dass das tatsächlich einfach jetzt im nächsten Teil besser wird. Und dann wäre ich, glaube ich, auch wieder an Bord. Also grundlegend bin ich ja nicht ganz abgeneigt. Nächster Teil wird wahrscheinlich wieder etwas sein, wo du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kannst. Das ist, Rare war dann da und alle haben, wir waren ja schon sehr gespannt, was Rare letztendlich machen würde. Ein Glück gab es vorher schon Gerüchte, dass sie eh 2 Sachen vorstellen. Sonst, glaube ich, wäre nach dem ersten schon wieder eine gewisse Ernüchterung breit geworden. Das erste war nämlich, jetzt im Lichte, wenn man das zweite immerhin sieht, dann doch ein bisschen versöhnlicher, aber ich glaube, im ersten Moment ein bisschen blöd. Es war nämlich Rare Replay. Zum, was ist es, 30-jährigen Jubiläum? Zum 30-jährigen Jubiläum von Rare, ja, gibt es, glaube ich, 30 Spiele in der Collection für $30. Korrekt, ja. Was ein an sich ein ganz guter Deal ist. Auf vor allem, wenn man sich das, den Katalog von Spielen anschaut, der dann eben da mit drin ist. Also Banjo-Kazooie ist dann mit drin, Battletoads und halt alles andere, was man eben von Rare kennt und vielleicht auch einige Formen auf der Xbox nicht gespielt haben werden, weil vieles davon ja dann auch damals für die Nintendo-Konsolen erschienen ist. Von daher ist das, glaube ich, für den Preis eine sehr gute Kollektion, um eben entweder nochmal in die ganzen alten Rare-Spiele einzutauchen oder um sie eben erst noch für sich zu entdecken. Mhm. Auch wenn ich das Gefühl habe, ein paar von den Spielen weiß nicht, ob wie die Beispiele heutzutage ankommen. Also ich meine, Mel und ich haben wir erst vor ein, zwei Jahren oder so nochmal das zweite Battletoads oder das dritte nochmal rausgehauen und haben gemerkt, oh das wow. Funktioniert einfach. Ich meine, das geht ja gar nicht mehr darum. Wir wären sogar theoretisch, glaube ich, frustresistent genug gewesen. Aber ich meine, meine Kindheitserinnerungen daran waren halt die ersten drei Level, weil weiter bin ich nie gekommen. Ich habe also nichts anderes von dem Spiel jemals gesehen. Ich habe immer wieder Spaß daran gehabt, diese ersten drei Level zu spielen, aber mein Anspruch war damals auch schon entsprechend gering. Heutzutage, dieses komplette Trial and Error und einfach nur auswendig lernen des Levels ist echt einfach hart. Zumal es ja immer noch dann auch, gerade bei den Jetski-Levels ist, klar weiß ich, was als nächstes passiert. Heißt nicht, dass ich das unbedingt hinkriege, auch genau zu reagieren. Das war tatsächlich sehr ernüchternd und hart, ja. Ja, aber dann haben sie, wie du auch schon gesagt hast, noch was Neues angekündigt, eine neue IP nämlich. Und man hat ja schon für alles möglich vermutet, Battletoads, neues Spiel oder neues Banjo. Und sie haben sich anscheinend entschieden, ein neues Spiel zu entwickeln in einem Piraten-Setting. Also das Ganze heißt Sea of Thieves. Mhm. Vom Grafikstil her sieht das auch schon aus wie so ein klassischer Rare-Titel, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie jetzt gesagt haben, dass es ein MMO ist, aber es sah zumindest schon nach MMO-Feeling aus. Du hast schon andere Charaktere gesehen, die eben mit Nicknames durch die Welt gelaufen sind. Das sieht so aus, als wäre es so eine klassische Pirateninselwelt. Du wirst dein eigenes Schiff haben können, so wie es aussieht. Sie haben auch schon Schiffkämpfe und gezeigt, also du kannst andere Schiffe kapern und eben mit deinem Schiff eben durch die Karibik fahren, so ein bisschen, sag ich mal. Jetzt viel mehr Details hat man leider noch nicht gesehen. Bin mal gespannt, was jetzt daraus wird. Ich meine, ich persönlich muss halt auch da wieder sagen, Piratensetting ist ja nicht so ganz so meins, aber ich kann auch nachvollziehen, dass das Piratensetting bei einer Großteil der Spielerschaft sehr beliebt ist, weswegen ja auch Assassin's Creed Black Flag durchaus beliebt und gut angekommen ist. Auf jeden Fall. Also ich war jetzt nicht so mega begeistert davon. Ich glaube, ein Kumpel von mir, der sehr viel mit Rare aufgewachsen ist und die haben das Ganze noch ein bisschen positiver gesehen, oder? Ja, ich glaube, also ich meine, grundlegend glaube ich, ist auch kein Spiel, das ich groß spielen würde, selbst wenn ich könnte, weil halt eben einfach auch der Rare-Stil nicht so meiner ist unbedingt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich halt schon früher ein großer Fan der Rare-Spiele war und dass ich auch grundlegend eigentlich, wir sind uns ja in der Hinsicht relativ einig, Piraten-Szenario ist nicht von uns beiden nicht so unbedingt das. Aber ich fand es auf jeden Fall relativ cool aus, definitiv. Ja, mir hat schon durchaus gefallen. Also diese ganze Idee eben von einem, also ja, du hast recht, sie haben nicht gesagt, dass es ein MMO ist. Es fühlte sich so ein bisschen so an, aber ganz klar ist es nicht. Auf jeden Fall ist es ein großes Multiplayer-Spiel, das ist schon mal klar. Und wenn du eben tatsächlich so Enter- und Kaper-Schlachten eben mit anderen Schiffen hast, wo man dann auch schon gesehen hat, wo echt einige Leute unterwegs sind, dann ist es tatsächlich auch ein relativ großer Multiplayer-Modus. Also vielleicht persistente Welt in MMO, nicht so ganz klar. Sah aber durchaus spannend und cool aus, definitiv. Das muss ich schon sagen. Also mir hat das schon ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, was sie daraus machen. Ich meine, grundlegend bei Gameplay muss man sich bei Rare ja eigentlich keine Gedanken machen. Das heißt, also das wird wahrscheinlich schon für das, was es... Naja, es kommt halt drauf an, ne? Das ist so, die Xbox 360-Zeit war nicht so geprägt von dem besten Gameplay manchmal. Ja gut, aber das ist ja wieder das Problem. Da hatte man eben doch das Gefühl, dass Microsoft die halt auch Dinge machen lässt. Da haben wir uns ja schon oft genug darüber beschwert, die nicht unbedingt zu ihnen passen. Da hat eben Rare Kram entwickelt, der nichts mit Rare zu tun hat. Und man hat die ganze das Gefühl gehabt... Ja, man hat die ganze das Gefühl gehabt, Microsoft nutzt Rare nicht für das, was sie gut können. Gibt Rare einfach die Möglichkeit, ein Spiel zu machen, wie es klassische Rare-Spiele eben sind, und das wird funktionieren. Oder nimm eine der alten IPs, keine Ahnung, ein Ratchet und Clank hätte man auch wieder beleben können, wenn man, Ratchet und Clank. Nein, Banjo-Kazooie, ja. Ich meine, das letzte war ja Nuts and Bowls, was ja ein ganz anderes Typ von Spiel war auf der Xbox 360, was mega gefloppt ist, zu Recht auch. Richtig, aber das ist also das Problem. Ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht tatsächlich mal wieder so ein klassische Rare-Franchise sein, wo dann eben Rare auch zu seinen alten Stärken zurückkehrt. Aber du hast natürlich echt klar, so einen richtig guten Track Record haben sie jetzt aus der Xbox 360-Zeit nicht, aber ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen auch die Schuld von Microsoft war. Definitiv, ich meine, das ist ja eh so eine Diskussion, Microsoft und seine First-Party-Studios. Absolut, ja. Aber auf jeden Fall nicht verkehrt, definitiv. Sind jetzt mal gespannt. Nächster Titel, glaube ich, brauchen wir nicht viel zu sagen. Völlig interessant für uns beide. Fable Legends, da haben wir auch schon letztes Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre, drüber geredet. Ja. Taucht auch immer wieder auf. Und es sieht immer noch so interessant aus wie vorher. Absolut. Nämlich langweilig. Sehr, sehr langweilig. Sie haben nochmal mehr zu dem ganzen Spielprinzip gesagt. Wir wissen ja schon, dass es quasi einen Gegenspieler geben kann, der in den Levels, wo dann eben die vier Helden sich durch Monster prügeln, so ein bisschen der Dungeon Master ist und ihnen eben Monster entgegenwirft und so ein Kram. Das Ganze ist jetzt ja auch als Spielprinzip nicht wahnsinnig verkehrt. Dieses ganze Dungeon Master-Prinzip gab es zum Beispiel auch schon damals im ersten Vampire, gab es in Neverwinter Nights und hat da sehr, sehr cool und spaßig funktioniert. Das war eben so ein bisschen dieses Pen-and-Paper-Rollenspielgefühl. Einer ist eben der Spielmeister und entscheidet, an welcher Stelle mit wem sie zusammentreffen, wie die Kämpfe verlaufen und so. Das kann schon ganz cool sein. Es sieht aber halt nun mal einfach casually, firlefanzig und mäh aus. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, niemand interessiert sich wirklich für dieses Spiel. auch wenn ich mir so die Pressestimmen und sowas angucke, ist das tatsächlich immer so ein Ding, das ziemlich unter dem Radar läuft. So, ja, Fable Legends war da, sieht wie immer ganz gut aus und fertig. Puh, keine Ahnung. Also richtig begeistern kann ich mich dafür leider auch nicht. Und entsprechend, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas anzufügen? Nein. Okay, gut. Dann kannst du halt gleich quasi loslegen mit den nächsten beiden, die wir so ein bisschen zusammenfassen können. Gears of War war auch vertreten. Und zwar einmal mit der Ultimate Edition und einmal mit Gears of War 4. Die ja schon ein paar Monate vorher geleakt ist. Korrekt. Durch ein paar Leute, die nicht wissen, was eine ja, was eine NDA-Klausel sein soll. Richtig. Für die, die es nicht bekommen haben, es gab ein paar Leute, die haben eben also Quality-Testing für Microsoft gemacht an der Gears of War Ultimate Edition und haben es dann für eine gute Idee gefunden, einfach Screens an Freunde zu schicken. Immer gute Idee. Die Leute wurden auch gefeuert und hat deren Xbox wurde dann auch sofort außer Gefecht gesetzt, in Anführungszeichen. Wo auch viele gesagt haben, es ist einerseits gruselig, aber andererseits, naja, die Leute haben halt Verträge gebrochen. Voll. Ich kann froh sein, dass es nur die Xbox One gekostet hat. Ja. Jedenfalls, ja, Gears of War Ultimate Edition, ein Remaster des ersten Gears of War, also es ist nicht eine Collection aus 1, 2 und 3. Was ich als erstes dachte, ehrlich gesagt, aber ja, leider nicht. Ja, es werden ein paar Sachen aus 2 und 3 drin sein, also ein paar Mechaniken, ein paar Maps aus 2 und 3 werden mit drin sein, sie haben den Multiplayer anscheinend nochmal so überarbeitet, wie es die Fans des ersten Gears of War gemocht haben. Gears of War 1 galt ja von den drei Gears of War Titeln auf der 360 als der beste Multiplayer-Titel, vor allem im PvP. Grafisch wurde es auf jeden Fall aufgebohrt und na, also ich habe ja Gears of War ganz gerne im Coop gespielt. Ich kann mit dem ganzen Dude Bros Ding nicht anfangen, auch wenn ich das Gefühl hatte, wenn man das spielt, dann fand ich das eher amüsant, als irgendwie, dass ich das irgendwie ernst nehmen kann. Ja. Aber auf jeden Fall für Fans von Covershooter, ich meine, das ist ja quasi sozusagen der Erfinder des modernen Covershooters. Ja. Auf jeden Fall nochmal einen Blick wert. Auf jeden Was Fall. Aber vielleicht dann interessanter ist, dann das neue Gears of War, das sie ja vorgestellt haben. Das ist ja Gears of War 4, das diesmal nicht von Epic selbst entwickelt wird, sondern von, hab ich wieder vergessen, die haben ja den Namen schon wieder geändert vom Studio. Die hießen ja zuerst Black Tusk, glaube ich, dann haben sie jetzt wieder verändert. 300, 330, wie hießen sie? Irgendwas mal? Sowas. Ja, ja, ja. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, leider. Jedenfalls, es kommt ein neues Gears of War. Man hat auf der Pressekonferenz, damit haben sie die Pressekonferenz geendet und man hat auch schon Gameplay gesehen. Grafisch sieht es natürlich, wie die letzten Gears of War Teile auch, ziemlich, ziemlich gut aus. Der neue Hauptcharakter, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, sie haben es geschafft, einen halbwegs generisch aussehenden Hauptcharakter noch generischer zu machen. Ja. Was fast unmöglich ist. Der Typ sieht ungefähr aus wie der Hauptcharakter aus Wolfenstein. Ja. Dessen Namen ich wieder vergessen habe. B.J. Blazkowicz, der gute B.J. Ja. Blazkowicz, aber er sieht total so aus. Er sieht einfach blonder, kurzhaariger Soldatenamerikaner. Sieht tatsächlich, also ja, mega generisch einfach. Mhm. Er ist mit einem weiblichen Charakter unterwegs, was auch nichts Neues erstmal in dem Sinne ist, aber man merkt auf jeden Fall schon, der Coop-Aspekt ist definitiv noch drin. Man hat jetzt erstmal nur zwei gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch wieder zu viert eben durch die Gegend brettern kann. Mhm. Ich war ein bisschen überrascht, dass man in der Gameplay-Demo ein bisschen wenig, also viel zu wenig Schießereien gesehen hat. Also man hat dann sich doch eher versucht, auf die Atmosphäre zu konzentrieren. Mhm. Wo ich aber das Gefühl habe, das war noch nie so die Stärke von Gears. Also es gab schon so ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen ruhiger war und du wusstest, okay, gleich geht's richtig, also wird's richtig heiß da. Ja. Aber da ist ein bisschen das Gefühl, weiß nicht, wenn man Gears of War zeigt, dann will man ja eigentlich auch diese ganzen Action sehen, eben das sich hinter den Kammern verstecken, diese ganzen War of Attritions mit den Locusts. Und das habe ich da schon ein bisschen vermisst. Ich meine, man hat am Ende dann so eine neue Art von Monster gesehen, so, das war schon ganz cool. Aber ich habe das Gefühl, sie hätten doch ein etwas actionreicheres Areal zeigen können. Das sage ich als jemand, der eigentlich normalerweise sagt, hier wird in Game-Demonstrationen wird zu viel geschossen, aber... Ich meine, Gears ist halt genau das. Gears ist halt richtig viel Schießen. So. Ich habe übrigens mal nachguckt, die heißen The Coalition mittlerweile. Ich weiß nicht, wo das 3 herkam, irgendwie hatte ich so im Kopf. Vielleicht von 343 von Halo. Das das kann tatsächlich sein. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, The Coalition heißen die und du hast auf jeden Fall recht. Ich meine, ich habe ja persönlich nie nie in Gears gespielt, aber es hatte schon diese merkwürdige Gothic-Horror- Atmosphäre, die mit diesem alten Herrenhaus und dem Sturm und Gewitter draußen und so ein Kram und viel Dunkelheit, das war tatsächlich ein bisschen befremdlich, fand ich auch, ja. Vor allem, weil sehr viel Mood-Setting war, so ungefähr 60-70% des Trailers ungefähr waren das und nur so ein bisschen rumgeballert, das stimmt schon. Die Monster sahen ganz cool aus, eigentlich. Ein bisschen enttäuschend, nachdem sie die beiden Protagonisten quasi ein bisschen eine Zeit lang verfolgt hatten, hatte ich das Gefühl, wenn man so die Schatten gesehen hat, hätten sie noch ein bisschen cooler aussehen können, aber sie sahen schon ganz gut aus auf jeden Fall. Aber ja, keine Ahnung, es ist halt Gears ist ein Gears, ne? Wird jetzt irgendwie wahrscheinlich auch nicht verkehrt sein. Gears of War Ultimate Edition bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ich habe das erste Jahr nie gespielt. Das gab es ja auch für den PC. Allerdings irgendwie war das ja super unerfolgreich. Und diese Gears of War Ultimate Edition wird auch für den PC kommen. Das haben sie dann später auf der PC-Pressekonferenz noch gesagt. Entsprechend finde ich das auch ganz cool eigentlich. Weil ich glaube nicht, dass ich das spielen werde, aber grundlegend nicht ganz verkehrt. Aber ja, Gears of War 4 sah jetzt auch nicht verkehrt aus. Also sieht gut aus und wird sich wahrscheinlich auch gut spielen, ne? Sind wir mal gespannt. Ja. Ja, dann gab es noch vier größere Dinge, die wir noch so erwähnen wollen, die eben nicht Spiele waren, die eben auf der Pressekonferenz erwähnt wurden. Insgesamt muss man sagen, waren das sogar fast die spannendsten Sachen, die Dinge, die eigentlich hauptsächlich außerhalb von Spielen beziehungsweise so spielperipher angekündigt wurden. Das war zum einen die Mods eben für Fallout 4. Das ist vor allem auch die Backward-Compatibility, die sie angekündigt haben. Diesen vier Nachrichten, die wir jetzt gerade noch haben, wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall die größte, ziemlich gut angekommen bei der Community, würde ich behaupten. Definitiv. Auch wenn die Liste jetzt von Xbox 360-Spielen, die kompatibel sind, noch recht gering ist, aber allein die Tatsache, dass sie eben gesagt haben, ja, die Xbox One machen wir jetzt abwärtskompatibel, nativ, ist ziemlich gut angekommen. Also ich glaube, viele Leute würden sich das jetzt auch wünschen, dass Sony da eben nachzieht, auch wenn es momentan nicht so aussieht, als würden sie das tun. Sie setzen ja auch so ein bisschen eher auf ihr Streaming PlayStation Now Service in der Hinsicht. Aber definitiv absolut gut bei der Community angekommen. Zu dem Zeitpunkt gab es dann auch schon Stimmen, okay, Microsoft hat jetzt gewonnen, die E3. Ja. Auch ich war sehr überrascht davon. Ich hätte nicht erwartet, dass sie das tun. Ich meine, man darf nicht vergessen, Xbox One war eigentlich die Konsole, die zuerst auch noch Always Online und Region Lock gewesen sein sollte, dass sie jetzt abwärtskompatibel ist. Definitiv eine sehr coole Nachricht. Auf jeden Fall. Vor allem natürlich auch für Leute, die jetzt vielleicht auch überlegt haben, ob sie jetzt wechseln sollen, in dem Moment, in dem du natürlich das Gefühl hast, naja, dann habe ich halt die One und kann dann mein Xbox 360 dann eben ad acta legen. Könnte das auf jeden Fall sehr viel, sage ich jetzt mal, ein größerer Anreiz für Leute sein, eben umzusteigen. Voll, ja. Und muss man auch abwarten, wie weit jetzt die Kompatibilitätsliste geht. Ich meine natürlich so die beliebtesten Spiele sind, glaube ich, schon so ein bisschen drin, aber ich habe auch gelesen, also ganz viele Titel fehlen noch. Also das, was am meisten momentan gewollt wird, ist Red Dead Redemption zum Beispiel. Was ja auch völlig absehbar war, dass das der Fall sein würde, ja. Aber einfach mal abwarten. Ich habe auch gehört, so die ersten Berichte so, dass auch sie haben ein paar Journalisten, die Abwärtskompatibilität schon ausprobiert haben, haben gemeint, sie haben Mass Effect 1 drauf gespielt und es sieht schon noch ein bisschen besser aus und läuft auch ein bisschen flüssiger als eben auf der Xbox 360. Also man merkt auch, dass es nicht nur einfach nur eine reine Emulation ist, sondern dass sie dass der Emulator auch dementsprechend dann auch ein paar Sachen verbessern kann, sowas wie Texturen und Auflösung von Texturen. Ich wollte sagen, so gerade Auflösung ist ja wahrscheinlich relativ easy zu machen und macht ja auch total Sinn, dass man das dann eben mit stärkerer Hardware auch ein bisschen hochschraubt, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube grundlegendes, ich habe ein kleines Problem damit. Ich merke, auf jeden Fall, das ist erstmal grundlegend der richtige Schritt, ein cooler Move. Wie du schon gesagt hast, gerade von Microsoft, glaube ich, ein bisschen unerwartet. Macht auch Sinn, wenn sie eben sagen, okay, wir haben noch genug Leute, die derzeit noch eine Xbox 360 besitzen und noch sich nicht für eine Next-Gen-Konsole entschieden haben. Dass man denen eben den Anreiz bietet, zu sagen, hey, wir wissen, die meisten Leute spielen gerade auf PlayStation, aber ne, die Backwards-Kompatibilität würde dir quasi in der Hinsicht helfen, weil du dann einfach eine Konsole hast, auf der du all dein Kram spielen kannst. Mich ärgert es natürlich in der Hinsicht ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, Backwards-Compatibility hätte bei beiden von Anfang an dabei sein sollen. Und etwas, was quasi von Anfang an so ein bisschen dabei sein sollte, fühle ich mich immer ein bisschen schwer, tue ich mich schwer damit, darüber zu jubeln, wenn es dann zwei Jahre später kommt. Aber natürlich ist es trotzdem immerhin, jetzt kommt es, wird Zeit. Trotzdem für mich habe ich mir das Gefühl, nicht so ein richtiges, oh Mensch, auf die Schulter klopfen von Microsoft. Muss der Hinsicht auch immer noch erwähnen, das ist so einer dieser Punkte, in der Nintendo noch am weitesten ist, nämlich Nintendo hat immer abwärtskompatible Konsolen. Richtig. Braucht Nintendo vielleicht auch mehr? Arguably als die anderen beiden, aber trotzdem, ja, das stimmt. Ich meine, PS4 habe ich das Gefühl, ich bin mir gar nicht sicher, ob die PS4 dazu in der Lage wäre, die PS3 einigermaßen emulieren, weil ich glaube, die Xbox hat schon da den Vorteil, dass die One und die 360 architektonisch definitiv sehr viel näher dran sind, als es die PS4 und die PS3 sind. Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, wie gut die PS4 die PS3 emulieren könnte mit dem Cell-Chip. Oder ohne den Cell Shift, besser gesagt. Ja. Das stimmt schon. Das ist tatsächlich noch ein relativ schwieriger Punkt, da hast du schon recht. Von daher, es könnte auch durchaus sein, dass es vielleicht noch ein bisschen daran liegt, aber ja, wie gesagt, mir geht's ums Prinzip, dass ich das Gefühl habe, sowas sollte eigentlich Standard sein und ist es irgendwie nicht und deswegen kann ich mich jetzt auch nicht mega drüber freuen. Aber es ist natürlich trotzdem ein guter Move und der richtige Schritt auf jeden Fall. Außerdem auch wieder Druck auf Sony, sich eben auch drum zu kümmern. Von daher kann das ja letztendlich für die Spieler eigentlich nur gut sein. Der nächste Teil war jetzt schon wesentlich kontroverser, würde ich behaupten. Sie haben nämlich dann kurz danach auch noch den Xbox Elite Controller vorgestellt. Ich glaube, erstmal waren da alle relativ begeistert. Es ist ein neuer Controller, er soll wesentlich bessere Analogsticks haben. Er hat austauschbare Knöpfe, was, glaube ich, vielen Leuten sehr gut gefällt. Zum Beispiel auch ein austauschbares D-Pad. Er hat eine Paddel am unteren Bereich, die man eben mit kleinem Finger und Ringfinger bedienen kann. Also die unter dem Controller quasi liegen. So ähnlich wie das ja der Steam-Controller auch hat, eben diese Paddel. Das Ganze ist relativ frei konfigurierbar, was, glaube ich, vielen Leuten sehr gut gefallen. Das heißt, man kann relativ frei die Tasten belegen. Es gibt den Hair-Trigger. Man kann also quasi feststellen, ab wann die Trigger oben arbeiten und so ein Kram. Alles super. Großes Problem, glaube ich, ist, dass als sie dann gesagt haben, wie teuer das ganze Ding wird, waren alle schon wieder so ein bisschen naja, dann lieber doch nicht. Das Ganze soll nämlich $150 kosten. 130 Pfund in Großbritannien. Richtig. Und das ist natürlich... Ich habe keine Ahnung, wie viel Euro ist, aber 150 Euro für einen Controller ist halt... Na, das Problem ist ja, normalerweise sind die Preise immer 1:1. Von daher würde ich davon ausgehen, dass auch 150 Euro. Ich meine, mittlerweile dadurch, dass der Euro so gesunken ist und der Dollar so gestiegen, ist es fast ja auch sogar richtig. Aber trotzdem, macht 150 Euro nicht weniger. Ich meine, der Controller sieht sehr gut aus. Ich glaube, das wird auch sehr hochwertiger Controller sein, der in dem in irgendeiner Weise auch das Geld wert ist, aber 150 Euro für einen Controller, ich weiß. Ich finde schon 50 Euro für einen Controller ist immer schon grenzwertig. Ja, es ist so ein bisschen eine Sache. Ich meine, was eigentlich ganz cool ist, ich glaube, wo viele Leute sich am Anfang drüber aufgeregt haben, war, dass sie eben das Gefühl hatten, das wird der neue Xbox-Controller. Vor allem ist es auch der einzige Controller derzeit, und das ist sogar das größte Unterscheidungsfeature, der auch einen Klinkeanschluss für Headsets hat. Vorne, so wie das der Sony-Controller ja jetzt schon hat. Das haben, glaube ich, viele Leute auch einfach gewollt, dass das passiert. Viele Leute haben eben Angst, dass das jetzt der neue Controller wird. Das heißt, wenn sie einen neuen Controller kaufen, wird es irgendwann der werden. Das ist nicht der Fall. Es wird einen normalen neuen Xbox-Controller ebenfalls geben für Xbox One. Der soll Mitte nächsten Jahres erscheinen. Das hat Microsoft dann im Nachhinein gesagt. Das heißt, es wird auch noch eine normale, reguläre, nicht-Elite-Variante geben. Was natürlich das Ganze wieder ein bisschen, ne, das ist wieder, dadurch habe ich das Gefühl, in ein bisschen anderen Licht. Und die paar Journalisten, die ihn jetzt in der Hand hatten, haben auch schon gesagt, naja, um ehrlich zu sein, jetzt, wo ich in der Hand hatte, ich habe schon das Gefühl, dass der durchaus auch seine 150 Euro wert ist. Das heißt, das, was du gerade auch schon gesagt hast, der ist schon wertig. Problem ist natürlich trotzdem immer noch, 150 Euro ist so viel Geld, ist halt die Frage, egal ob er das wert ist oder nicht, ob man es halt ausgeben möchte für einen Gebrauchsgegenstand. Wie gut, das muss halt jeder für sich entscheiden. Klar. Ich glaube, da muss man jetzt nicht kritisieren dafür, aber... Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin mit meinen Controllern bisher erst noch einfach nur ganz zufrieden. Ich glaube, den brauche ich erstmal nicht. Es ist halt schwer einzuschätzen, ob es das letztendlich für viele Leute wert sein wird oder nicht. Und davon hängt es ein bisschen ab. Also kritisieren kann man das in dem Sinn nicht. Wenn der Controller den Preis wert ist, ist er den wert. Keine Frage. Frage ist, gibt es da einen großen Markt für? Gibt es viele Leute, die sagen, die $150 will ich ausgeben, um eben diesen Elite-Controller zu haben? Das ist halt eben derzeit ein bisschen schwer einzuschätzen. Das nächste war auch ziemlich spektakulär. HoloLens Minecraft. Das war eine ziemlich coole Präsentation. Die waren wirklich eine sehr coole Präsentation. Ich habe mich ja gefragt, wie wollen sie HoloLens denn wirklich dann auf einer Pressekonferenz zeigen, dass auch die Welt mitsehen kann, weil wir haben ja nicht das entsprechende Equipment dafür und sie haben das extrem gut gelöst mit einem, mit einer Spezialkamera, mit der man eben sehen konnte, was der Typ, der eben die HoloLens eben anhat, eben in der Minecraft-Welt sieht, wie er eben mit der Minecraft-Welt interagieren kann. Mhm. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass HoloLens eher wahrscheinlich seine Anwendung außerhalb von Spielen finden wird, aber trotzdem, so wie sie es dargestellt haben, sah es schon extrem cool aus, muss ich sagen. Ja, also ich bin ja auch sehr skeptisch, gerade auch was Minecraft angeht. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dieses HoloLens-Ding bietet sich für Strategiespiele viel, viel besser an. Minecraft ist eben eine First-Person-Perspektive und auch ein First-Person-Erlebnis und ich finde, es ist auch wichtig für die Wahrnehmung in Minecraft. Ich finde, das ist wichtig für die Atmosphäre und das Spielgefühl. Entsprechend war ich von Anfang an so, ich hätte eigentlich keinen großen Bock, mich jetzt hinzustellen und eben von außen wie wirklich mit Lego Minecraft zu bauen. Nachdem ich es jetzt aber gesehen habe, wo sie es nämlich gerade, und das, glaube ich, fand ich, war das Geschickteste daran, im Multiplayer vorgestellt haben, da muss ich dann doch sagen, dass das eine relativ coole Idee eigentlich war. Weil im Multiplayer war es nämlich so, dass man eben eine Person hatte, die HoloLens auf hatte, vor sich der Couchtisch, auf dem Couchtisch eben dann die reingezoomte, rausgezoomte Welt, so wie er es wollte, von Minecraft. Und in dieser Welt sprang dann jemand rum, der das regulär ganz normal auf der Xbox aus der First-Person-Perspektive gespielt hat. Und das ist, finde ich, ein sehr schlauer Ansatz, dass man eben sagt, eine Person läuft hier rum und sagt, hey, ich brauche hier kurz deine Hilfe, kannst du mir sagen, wo das und das ist? Kannst du vielleicht auch mal in den unteren gucken, weil man nämlich eben tatsächlich auch die Welt einfach anheben kann und dann wirklich wie bei einer richtig detaillierten Minimap quasi in Anführungsstrichen, sehen kann, was eben auch unter der Welt passiert, wie die Tunnelsysteme verlaufen, wo welche Gegenstände und sowas sind. Das ist natürlich schon ziemlich cool, muss man jetzt ja mal sagen. Ich denke, das ist auch ganz interessant für so riesige Gruppen, die halt so riesige Bauten bauen, dass du halt einen hast, der so ein bisschen der Vorbauer ist und eben sich das angucken und meint, naja, ich habe das Gefühl, an der Flanke, da passt noch was nicht. Das ist tatsächlich. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen. Also, dass du da wirklich so einen Architekten hast, der eben da die ganze Zeit dann sich die Arbeit seiner Minions sozusagen anschaut. Ja, das, also genau. In der Hinsicht ist es tatsächlich dann doch ziemlich cool, muss ich auch sagen, wenn man es eben verbindet. Wenn man jetzt rein sagt, alleine spielt und dann eben in dieser HoloLens-Perspektive auf die Welt runterguckt und dann so verschiebt, finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so spannend, aber so grundlegend. Aber so ein Black and White in dem Ding, das ist so ein Gottspiel. Ich meine, man fühlt sich ja, glaube ich, schon wie so wie so ein Gott, wenn man da seinen Finger da reinlegt und dann halt Sachen macht. Absolut, auf jeden Fall. Und das ist ja auch wirklich ganz cool. Man kann ja auch sowas wie, es gibt ja auch tatsächlich andere Funktionen, die sie eingeführt haben. Man kann ja zum Beispiel einfach Blitze vom Himmel schicken und so ein Kram an gewisse Orte. Man kann Sprachbefehle geben, die auch ganz gut funktionieren. Tatsächlich, zumindest in der Präsentation haben sie ganz gut funktioniert. Ist natürlich immer die Frage, wie realistisch das ist. Aber eben mit der Xbox einfach reden und quasi an Punkte springen und Blitze verschießen und alles Mögliche. Das ist also tatsächlich schon ziemlich cool gewesen, muss ich auch sagen. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der skeptisch war, und ich glaube, im Nachhinein waren dann doch mehr Leute begeistert als enttäuscht von der ganzen Geschichte. Definitiv. Also es ist gut angekommen, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, und auch bei mir definitiv gut angekommen. Das sah schon cool aus, auf jeden Fall. Aber trotzdem nach wie vor, natürlich ist es nicht wirklich für Spiele gedacht, habe ich das Gefühl. Es ist tatsächlich eher etwas, was Designer zu Hause benutzen und. Augmented Reality, habe ich das Gefühl, ist immer besser in einem Work-Environment als unbedingt als Spiel. Sie haben ja sowieso auch eine Zusammenarbeit mit Oculus, die wurde ja schon vor geraumer Zeit angekündigt. Im Laufe der E3 haben sie auch angekündigt, dass sie eben mit dem Valve-VR-Team zusammenarbeiten und damit eben mit dem Vive, beziehungsweise halt eben mit der Idee, das ist ja bei Valve wieder genau dasselbe, dass dieses Vive ja nicht das einzige Virtual-Reality-Headset sein soll, das Valve unterstützen will, sondern dass es eben im Sinne des offenen Systems heißt, dass es auch andere Produkte geben wird, die eben Valve dann unterstützt. Und da hat anscheinend Microsoft eben auch eine Zusammenarbeit mit Valve und jetzt hauptsächlich mit HTC im ersten Moment. Das heißt, die versuchen sich so ein bisschen quasi, das, was sie mit der HoloLens machen, ist eben was anderes, als die anderen mit ihren VR-Headsets machen, und sie versuchen so ein bisschen quasi über externe VR-Headset-Produzenten so ein bisschen mitzumischen. Von daher, das gibt es ja durchaus auch noch, so ist es ja nicht, und dann ist die HoloLens quasi einfach eher nochmal doch ein Bonus, den die anderen eben nicht so ganz haben. Letztes, was noch kommt für Microsoft, wäre Xbox Game Preview. Vom Prinzip her nichts anderes als einfach Early Access für die Xbox. Auch das so ein bekanntes, vom PC bekanntes Prinzip, so ähnlich wie die Mods und ein paar andere Dinge. Für alle, die das immer auch gar nicht mitgekriegt haben und am Stein leben und kein Steam benutzen. Early Access auf Steam ist im Prinzip nichts anderes, als dass man ein Spiel in seiner Alpha-Phase oder noch früher kaufen kann schon, für einen reduzierten Preis, und dann einfach Teil der Spielentwicklung sein kann, im Sinne von, dass man das Spiel schon in seinen ganzen Alpha-Phasen spielt, Rückmeldung an die Entwickler gibt, regelmäßige Patches und Updates kriegt, um eben zu sehen, wie sich das Spiel sich weiterentwickelt, und eben tatsächlich schon während der Entwicklung als Spieler und ein Stück weit Beta-Tester quasi das Spiel schon spielt und dafür halt das Spiel auch ein ganz Stück günstiger kriegt und früher spielen kann, logischerweise. Ein ziemlich erfolgreiches Prinzip derzeit. DayZ ist darüber zum Beispiel finanziert worden. Ein Besiege, was in letzter Zeit in aller Munde ist. Fast alle Survival-Spiele, die in letzter Zeit groß waren, sind darüber gelaufen. The Forest zum Beispiel, alles Mögliche. Diese ganzen Titel laufen alle über das Early Access Prinzip, das heißt, es wird sehr, sehr gut angenommen auf dem PC, und ich glaube, das wird letztendlich auf der Xbox nicht groß anders laufen. Auch da ist wieder die Frage, wie ist es mit regelmäßigen Updates, wie frei ist das Ganze und so ein Kram, aber ich glaube, das ist tatsächlich sogar noch ein bisschen safer als Mods, das kann eigentlich nur gut werden. Und ich denke, das wird auch ganz gut angenommen werden, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass so eine zwangsläufige Entwicklung im Spielebereich ist, und ich glaube auch, Sony wird irgendwann dann auch so ein ähnliches System einführen. Höchstwahrscheinlich, ja, würde ich auch sagen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Oder ja. Kurzes Fazit unter die Microsoft-Pressekonferenz von deiner Seite aus. Ohne den Kontext der anderen drei, würde ich sagen, war die Microsoft-Konferenz, ich meine auch selbst, letztendlich war die Microsoft-Konferenz die sich eigentlich letztlich auch nicht wirklich verändert hat im Gegensatz zu den anderen. Grundlegende, grundsolide Konferenz, keine überragende Konferenz, aber eine sehr, also ich würde sagen, eine gute Konferenz auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr haben sie es noch ein bisschen besser hingekriegt. Dieses Jahr, was sie ganz gut gemacht haben, es waren wirklich einfach nur Spiele, Spiele, Spiele. Es war nichts, was nicht spielebezogen war. Damit war HoloLens eigentlich schon das, was am meisten außerhalb von Spielen, in Anführungsstrichen, war. Das wird dann nachher bei Sony nochmal ein bisschen anders sein. Da ist schon manchmal das Gefühl, dass da ein paar Dinge dabei sind, die mir nicht ganz so gepasst haben in der Pressekonferenz. Aber an sich war das schon ziemlich straight up einfach so viele Spiele wie möglich reinbringen. Es gab wenige krasse Highlights. Die Highlights, die da waren, waren tatsächlich hauptsächlich Dinge, die nicht direkte Spiele waren, sondern zum Beispiel der Mod-Support, die Backwards-Compatibility, die HoloLens-Präsentation und solche Geschichten. Das waren, hatte ich schon das Gefühl, so die Highlights, und entsprechend habe ich das Gefühl gehabt, war man im Nachhinein zufrieden, aber nicht übertrieben begeistert von irgendwas. Von daher würde ich sagen, es war einfach eine grundsolide Konferenz. Ich habe nichts, was ich groß zu meckern habe. Es gibt aber auch nichts, wo ich sage, das wäre jetzt richtig gut. Es war einfach eine richtig gute, also einfach eine gute Konferenz, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, dass die Konferenz gut war. Ich fand vor allem, dass sie sehr konsistent war. Also sie hatte recht wenige Ups und Downs. Aber sie hat halt dadurch natürlich, wie du auch gesagt hast, recht wenig Highlights. Also man hat so das Gefühl, ja, es war eine E3-Pressekonferenz, wie man sich so im Schnitt so vorstellt. Spiele. Ja. Ein, zwei interessante Sachen waren dabei, aber war jetzt nichts irgendwie, also war nichts für die Annalen, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, ja. Dementsprechend, glaube ich, war einfach auch, ich hatte nach der Konferenz das Gefühl, es war eine gute Showing von Microsoft. Auf jeden Fall. Sie haben damit jetzt vielleicht nicht unbedingt Leute von der Konkurrenz davon überzeugen können, jetzt drüber zu wechseln, aber ich glaube, zumindest für sehr viel, sage ich jetzt mal, Confidence in ihrer eigenen Anhängerschaft gesorgt, dass es mit der Konsole auf jeden Fall, also vor allem mit der Xbox One in Zukunft sehr gut weitergehen wird. Auf jeden Fall, ja. Das ist sehr gut zusammengefasst. Das würde ich auch sagen. Es war nichts, was jetzt irgendwie PlayStation-Besitzer bekehren würde wahrscheinlich, aber letztendlich hat es auf jeden Fall definitiv gezeigt, dass da einiges am Kommen ist und es ist einfach ein grundsolides und sehr gutes Line-Up ist auf jeden Fall. Ja. Gerade weil wir Sony zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatten, hatte ich auch das Gefühl, das ist, könnte durchaus auch wahrscheinlich von den großen drei vielleicht sogar die beste dieses Jahr werden, weil sie eben wirklich gar nichts hatte, woran ich mich groß aufgehängt hätte, was Beschwerden angeht und wir noch nicht genau wussten, was mit Sony läuft. Und dann, steigen wir gleich mal bei Sony ein. Dann kam eben Sony und ich würde sagen, von der ersten Minute an hatte man das Gefühl, dass diese Pressekonferenz doch ein bisschen was Besonderes werden könnte, weil das erste, womit sie eröffnet haben, war sofort The Last Guardian. Und das ist ja schon mal erstmal eine kleine Ansage gewesen. Ich habe natürlich immer noch das Gefühl, dass The Last Guardian für mich nie groß gestorben war. Ich hatte immer das Gefühl, dass es irgendwann kommen würde. Das war nicht so ein Ding, wo man das Gefühl hat, okay, kommt's noch. Sagen sie vielleicht irgendwann doch einfach, wir canceln das Ganze. Ich hatte immer das Gefühl, nein, die canceln, die werden das niemals canceln. Das wird irgendwann demnächst wieder kommen. Trotzdem war es auf jeden Fall eine Überraschung, würde ich sagen. Ich meine, das ist natürlich vor allem deswegen so, weil The Last Guardian sich ja dann auch in den letzten Jahren zu so einem Art Running Gag entwickelt hat. Schon, so ja. Wird man Last Guardian auf der E3-Pressekonferenz Sony sehen. Seit 2012 ist es jedes Jahr, siehst du auch immer in den ganzen Videos von großen, keine Ahnung, sei es IGN, GameSpot, GameTraders, Our most looking forward to games auf E3 war jedes Jahr The Last Guardian mit dabei. Und es war jedes Jahr einfach komplett die No-Show, dass einfach Leute gesagt haben, okay, das ist so ein Pressegeist. Es gab Leute, die gesagt haben, vielleicht haben sie Stillenheim gecancelt, vielleicht arbeiten sie immer dran, aber es gibt immer noch Probleme. Vielleicht ist es so eine Art, dann auch so eine Art Duke Nukem Forever und wir werden es irgendwie nie mehr so richtig sehen und irgendwann wird es so als halbfertiges Produkt irgendwie dann wieder erscheinen und so. Ja. Und man so richtig hat man, wenn man vorher gesagt hat, dieses Jahr kommt The Last Guardian, hat man nicht unbedingt jetzt das Gefühl, oder hat man nicht unbedingt Seriosität ausgestrahlt mit dieser Aussage. Ja. Es gab dann auch einen Typ von Guardian dann ein paar Tage vor der Pressekonferenz, der gesagt hat, ich setze meine Reputation darauf, dass sie The Last Guardian dieses Jahr zeigen. Und die Kommentare unter den Artikeln waren alle so, jedes Jahr gab es mindestens einen, der gesagt hat, ich bin Insider, ich weiß, sie werden The Last Guardian diesmal zeigen. Das war nie der wieder Fall. Nicht der Fall. Sein. Ja. Das stimmt. Und dass sie dann gleich damit eröffnet haben, war dann gleich schon mal, okay, anscheinend Last Guardian ist da und du hast dann auch natürlich, also ich weiß noch, als Sean Layden auf der Bühne mal gesagt hat, ja, wir sind ganz stolz, euch diesen Titel präsentieren zu können, wir wissen, das ist sehr weit, sehr hoch erwartet, da war ich schon so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, das hört sich ja schon so nach einem Last Guardian Hint an und dann hast du eben dieses Gameplay und dann siehst du am Ende noch Shu Yoshida wieder rauskommen und sichtlich erleichtert, das hat man richtig gesehen, das heißt, glaube ich, für einen kurzen Moment auch so ein bisschen das Gefühl, okay, dem geht das wirklich ans Herz, dass endlich er dieses Spiel präsentieren kann, nicht mehr schon. Eben die Klappe halten muss. Und es war ja auch ein ziemlich gutes Showing, muss man sagen. Ja. Grundlegend war es natürlich schon so, erstmal, das, was wir gesehen haben, war vom Prinzip her 1:1 die Erweiterung dessen, was wir bisher davon gesehen haben. Ja. Diese Szene, also, wie der kleine Junge aus diesem Tempeleingang, aus diesem verfallenen Ruineneingang kommt und dann kommt eben dieses Tier, was auch immer sehr tatsächlich genau ist quasi, hinter ihm her, diese Mischung aus Hund und Ziege und Adler und keine Ahnung. Das sind diese Szenen, die wir eben davor schon gesehen haben. Das war genau das, was wir damals eben so als einzige Bilder von The Last Guardian hatten. Nur, dass jetzt eben dieses Mal einfach danach noch 5 Minuten Gameplay kam, dass es konsequent sich fortgeführt hat. Es war Plattforming, es war eben der Einsatz quasi von deinem Tier auch, wie das Tier reagiert hat. Das war tatsächlich, ich würde nicht sagen übertrieben beeindruckend, weil das ist eigentlich das, was wir erwartet haben, aber es war trotzdem toll zu sehen, wie natürlich und cool dieses Tier gewirkt hat in seinem ganzen Umgang. Dass man auch das Gefühl hatte, obwohl eben dieser kleine Junge natürlich dem Tier körperlich völlig unterlegen ist, war er trotzdem so das Herrchen quasi. Er musste es ermutigen, zu gewissen Punkten zu gehen. Er musste einen, weiß ich auch nicht genau, so eine Art Totempfahl aus dem Weg räumen, wo so ein großes Auge drauf gemalt war mit bunten Sachen, weil das Tier eben Angst davor hatte. Das Tier wiederum hat ihn dann quasi so ein bisschen gerettet. Man hat sofort so dieses Shadow of the Colossus-Gefühl gehabt, auch ein Stück weit, wo eben es Szenen gab, wo der kleine Junge quasi fast irgendwo runtergefallen wäre und dann eben auf das Tier raufgesprungen ist. Und man, wie man das aus Shadow of the Colossus kennt, wie man auf den Kolossen rumklettert, so klettert er eben auf dem Rücken rum, während das Tier quasi durch das Level springt in der Zwischenzeit und sowas. Das war schon ein toller Einstieg, fand ich persönlich. Dass man sofort Gameplay gesehen hat, dass es sofort eins zurückerinnert hat an eben die ersten Szenen, die man gesehen hat. Diese Szenen, die auch dafür verantwortlich waren, dass so viele Leute so gespannt waren auf das Spiel. Klar, es ist natürlich auch das neue Spiel der Ico und Shadow of the Colossus mache, aber trotzdem habe ich das Gefühl, auch einfach das, was sie gezeigt haben damals, war schon etwas, was den Leuten einfach im Kopf hängen geblieben ist. Es war schon gleich sehr ikonenhaft und so ein Kram. Und dass sie das auch gleich fortgesetzt haben, fand ich sehr cool. Diese Sprache, die meiner Meinung nach Fantasiesprache war, die im Trailer war, klang sehr, sehr cool. Der Umgang damit und so. Also insgesamt einfach ein toller, toller Gameplay-Trailer. Kann man nicht anders sagen. Hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem aber, glaube ich, war es sehr interessant zu sehen, weil viele Leute ja im Vornherein schon spekuliert haben, selbst wenn sie es re-revealen, wie wird es aussehen? Wird es das Gefühl haben, das ist genau das gleiche Spiel oder werden sie etwas dran verändert haben? Also ungefähr das, was das jetzige Final Fantasy 15 erfahren hat, dass es eben nicht mehr genau das Spiel ist, was sie als Versus 13 angekündigt haben. Und ich muss auch sagen, so grafisch hat man das Gefühl gehabt, das ist genau das gleiche Spiel, das sie einfach jetzt wieder gezeigt haben. Und so im Nachhinein, jetzt hat man noch mit Shuyo Shida so ein paar Interviews gehabt, mit denen er eben gesagt hat, der Grund, warum The Last Guardian eben jetzt auf der PS4 erscheint, nicht auf der PS3, ist, dass sie es nie auf der PS3 richtig zum Laufen gebracht haben. Also das, was man bisher von The Last Guardian gesehen hat, lief nie auf einer PS3 in 30 Frames per Second. Sie haben super viele technische Probleme mit dem Ding gehabt. Sie hatten das Gefühl, wenn sie die Vision wahr machen wollen, dann ist die PS3 auf jeden Fall nicht ausreichend dafür und haben dann sehr viel sehr gestruggelt und dann kam, als die ersten PS4 Dev-Kits kamen, haben sie sich entschlossen, okay, wir müssen das einfach die Entwicklung auf die PS4 umstellen. Und anscheinend läuft die Umstellung seit 4 Jahren, also sie sind mittlerweile anscheinend auch schon sehr tief drin in der Entwicklung, weswegen sie auch einigermaßen optimistisch sind, dass es nächstes Jahr erscheinen könnte. Es ist also nicht so, dass sie jetzt erst seit 1-2 Jahren wieder an dem neuen Reboot arbeiten, sondern schon seit einer geraumen Zeit und man wollte einfach auf den besten Zeitpunkt warten, um eben das wieder anzukündigen. Und ich glaube, die Präsentation ist in dem Sinne gelungen. Leute sind auch wieder auf jeden Fall wieder hyped für das Spiel. Auch wenn Leute sagen, mittlerweile in den letzten Jahren ist halt viel Indie-Kram gekommen, wo das Gefühl ist, dass sowas Ähnliches auch schon da war, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn Ueda es schafft, diese Verbindung zwischen eben dem Hauptcharakter und dem Tier, das man eben begleitet, richtig hinzubekommen, könnte das ein sehr magisches Erlebnis werden. Und ich glaube, das ist auch alles, was die Leute wollen. Also das ist ja auch so, dass man nicht irgendwie jetzt quasi das in dem Sinne umfangreichste Gameplay erwartet. Man erwartet nicht irgendwie die, was ich was, vollste und ausführlichste und mit Quest vollgestopfte Welt oder sowas, sondern es geht einfach um so eine Art Roadtrip, es geht um eine Erfahrung, es geht ums Dabeisein und Erleben und Fühlen quasi in den Momenten, in denen man das spielt und nicht um viele andere Dinge, die andere Spiele ausmachen. Von daher glaube ich, Shadow of the Colossus und Ico-Fans werden, glaube ich, wahrscheinlich schon genau das kriegen, was sie haben wollen damit. Zumindest macht das so jetzt bisher den Eindruck. Von daher, glaube ich, sind da alle sehr erleichtert und zufrieden. Und das war auf jeden Fall natürlich ein super geiler Einstieg in die Pressekonferenz. Also kann man jetzt nicht viel besser eröffnen als mit The Last Guardian und endlich ist es wieder da. Der nächste Titel allerdings, muss ich sagen, hat mich auch, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert. Ich würde sogar sagen, das war die interessanteste neue IP-Vorstellung der E3. Mit auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass es die interessanteste auf der ganzen E3 war, aber für die Sony-Pressekonferenz auf jeden Fall. Und auf der E3 auf jeden Fall definitiv auch ein sehr, sehr cooler Titel. Das Ganze ist vom Prinzip etwas, was in letzter Zeit nicht besonders spektakulär ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt eine mega neue Idee ist. Das heißt, Horizon ist von Guerrilla, also von den Leuten, die eigentlich Killzone machen, und ist ein Post-Apokalypse-Survival-Open-World-Spiel. Was jetzt erstmal super unspektakulär klingt, weil davon haben wir gerade wie Sand am Meer quasi welche. Wenn man sich das Spiel dann allerdings anguckt und den Trailer sieht, man hat ja auch schon Gameplay im Trailer gesehen und den Artstyle und so, dann muss ich sagen, wird's gleich wieder wesentlich spannender. Zum einen erstmal das Outset, die ganze Idee dahinter ist eben, dass man eine postapokalyptische Welt zwar hat, aber eine postapokalyptische Welt, in der nicht einfach nur Wasteland und Zerstörung und die übrig gebliebenen Menschen kämpfen untereinander und benehmen sich wie Barbaren und Neandertaler quasi, sondern man hat eine menschliche Bevölkerung, die schon so weit entfernt von unserer Bevölkerung ist, dass wir für sie quasi einfach nur noch Legenden, Mythen und Erinnerungen sind. Eigentlich haben sie nicht mehr eine Verbindung zu uns. Es gibt nicht mehr die Verbindung zu unseren Vorfahren, sondern einfach nur irgendein entferntes Volk hat hier mal gelebt und riesige Städte errichtet. Man sieht eben so Skylines, man sieht Hochhäuser und so ein Kram, die halt mit wunderschönem Wald und Gräsern und sowas überwuchert sind. Also eine komplett andere Herangehensweise. Und die Leute, die man eben sieht, die Menschen, die man eben noch sieht, die leben vom Prinzip her wie so ein bisschen Nomaden in der Steinzeit, bloß eben mit Technik. Was eine ganz coole Kombination ist, ehrlich gesagt. Die haben Höhlenmalereien, die man am Anfang sieht. Sie sagt eben, wie gesagt, selbst die Ältesten von unserem Volk können sich nicht mehr dran erinnern. Das sind nur noch so Kindergeschichten irgendwie, die man am Feuer erzählt über eben diese alten Einwohner dieser Welt quasi, über die wir eigentlich an sich nichts wissen. Aber sobald man dann eben Gameplay sieht, wo es dann eben ans Jagen geht, sieht man erstmal, welche Gegner einem überhaupt entgegenüberstehen. Das sind alles vom Prinzip her zwar Tiere, aber alle hochtechnisiert. Das heißt, also es sind gar keine Tiere mehr, sondern es sind eigentlich Roboter. Sieht eigentlich aus wie Roboter-Dinosaurier so ungefähr, die meisten von denen. Ja. Reine Technik also. Sie jagt mit einem ziemlich fortschrittlichen Bogen auf jeden Fall, mit einem modernen Sportbogen quasi. Es gibt eine große Anzahl verschiedener Pfeile, die dann Elektroschocks zum Beispiel abgeben, die explodieren oder dergleichen. Und es spielt sich dann eben wie eine Art Third-Person-Shooter mit Pfeil und Bogen quasi. Sehr dynamisch, sehr schnell. Sieht wunderschön aus. Die Protagonistin sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Ja, super cooles Design. Sehr, sehr cooles Design. Vor allem erstmal die ganze Welt ist cool Design. Sie passt da perfekt rein. Sie ist eine Frau. Sie hat eine sehr, sehr coole Stimme, muss ich sagen. Sie hat schon gut gewählt auf jeden Fall. Sie ist nicht übertrieben. Ist, so wie ich es mitbekomme, ist Laura Bailey einer der besten englischen Synchronstimmen. Ich habe schon von Anfang an gedacht, dass man die Stimme einfach kennt, aber ich wusste nicht sofort auf Anhieb, wer es ist. Ja. Klingt schon super cool. Das Charakterdesign ist sehr, sehr cool. Es ist eine Frau. Es ist so ein bisschen Postapokalypse und es ist vor allem so ein bisschen Steinzeit. Da hätte man natürlich sofort wieder Knochenbikini und alles Mögliche im Kopf. Und da sind sie überhaupt nicht hingegangen. Sie ist auch nicht wie ein Supermodel gebaut oder so ein Kram, sondern sieht einfach trotzdem hübsche Frau auf jeden Fall. Aber es ist einfach, man hat das Gefühl, es ging nicht darum, einen reinen Token-Charakter zu erschaffen, sondern eben einen Charakter einfach. Sehr, sehr cooles Char-Design auf jeden Fall. Klingt jetzt schon total sympathisch und interessant. Könnte ein sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall werden. Jetzt muss man natürlich erstmal abwarten. Problem ist halt ein Stück weit auch, klar, Guerrilla ist kein unerfahrenes Studio, die machen auch keine schlechten Spiele, aber über die Qualität von Killzone kann man definitiv streiten und ich würde auch behaupten, das ist definitiv nicht die beste Shooter-Serie der Welt. Die Frage ist halt, inwieweit sie einfach auf dieses Killzone jetzt über die Jahre hinweg festgenagelt waren und ob sie nicht vielleicht einfach jetzt vielleicht auch ein Projekt betreuen, das so ein bisschen das ist, was sie über viele Jahre hinweg machen wollten. Das wissen wir natürlich alles nicht, aber zumindest würde ich ihnen dann zumindest den Benefit of the Doubt geben, zu sagen, vielleicht ist das jetzt so ein Spiel, worauf sie einfach Bock hatten und entsprechend könnte das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser werden von der Qualität her als Killzone. Sehr, sehr spannend, definitiv. Muss man jetzt mal im Auge behalten. Aber sieht extrem cool aus, muss ich sagen. Definitiv. Ich hatte auch das beim Gameplay so ein bisschen auch so ein Monster Hunter-Vibe. Ja. In dem Moment, als sie diesen großen T-Rex oder, ich sag mal, diese T-Rex-Maschine so mit Seilen einfängt und versucht, es dann sich am Bewegen zu hindern und so. Ich glaube, das könnte super cool werden. Auf jeden Fall. Was vielleicht ganz interessant ist in der Debatte um diesen Titel war dann, dass anscheinend auch da Sony anscheinend sehr viel hat Focus testen lassen, weil Guerrilla anscheinend auch genauso wie Naughty Dog damals mit Last of Us darauf beharrt hat, einen weiblichen Hauptcharakter zu nehmen. Und Sony anscheinend am Anfang ein bisschen nervös war, aber dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, das machen wir jetzt. Und wurde auch schon angekündigt, es wird kein Multiplayer geben, was manchen Leuten aber ausschließt, was ich wiederum nicht so ganz verstehen kann. Also ich finde es sogar gut, ehrlich gesagt. Ich auch. Also ich muss nicht immer Multiplayer, also einen angetackten Multiplayer im Spiel haben. Ich finde es okay, wenn sie sagen, sie wollen jetzt einfach eine gute Singleplayer-Erfahrung machen. Es gibt genug Multiplayer-Spiele da draußen. Also absolut. Ich fand jetzt die Debatte, ehrlich gesagt, ein bisschen unnötig, wenn da jetzt Leute sagen, das Spiel ist ja super lame, wenn es keinen Multiplayer gibt und dass es auch nur einen festen Hauptcharakter gibt, was vielleicht, wenn es, also sie beschreiben es selbst ja als Action-RPG, ich meine, im westlichen Sinne ist es schon, glaube ich, ein bisschen seltener, dass man einen fixen Hauptcharakter in einem RPG hat. Ich glaube, da ist man das eher gewohnt, dass man selbst einen Charakter mit eigenem, also aus eigenem Bild eben erstellen kann, aber ich muss sagen, die Hauptcharakterin ist so gut designt, dass ich gar nicht mit jemand anders spielen wollen würde gerade. Ich finde es auch, das hat eben was von The Witcher, das hat was fürs Gefühl, dass die halt, ich meine, wir sind natürlich, wir loben das jetzt schon sehr hoch auf jeden Fall und wir sind auch schon sehr enthusiastisch, das ist auch völlig in Ordnung, man muss natürlich trotzdem einschränkend sagen, wir wissen fast nichts über das Spiel. Klar. Trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass eben diese Frau, so wie sie designt ist mit ihrer Stimme und allem drum und dran, eben einfach sehr gut in diese Welt passt. Man hat auch das Gefühl, dass sehr viel Zeit in das Charakterdesign geflossen ist. Wenn man sie sich eben anguckt, hat man eben nicht das Gefühl, dass es relativ generisch ist, sondern dass man eben das Gefühl hat, das Gesicht, die Frisur, die Klamotten und so ein Kram, es ist alles schon sehr bewusst designt und in dem Moment stört mich das überhaupt nicht. Ich habe auch das Gefühl, wie zum Beispiel bei Geralt in Witcher, diese Person passt einfach da in diese Welt und die passt wahrscheinlich auch einfach in die Story, die sie erzählen wollen. Und dann habe ich da auch gar kein Problem mit, auch wenn es ein RPG ist. Finde ich trotzdem, das ist völlig legitim. Aber klar, ich kann auch total verstehen, warum es Leute gibt, die sagen, fester Hauptcharakter finde ich scheiße und kein Multiplayer finde ich auch scheiße. Das ist ein Stück weit auch das, was derzeit in der Industrie halt eben so läuft. Es gibt immer, also ne, so gewisse Tropes gibt es ja immer, diese angetackerte Multiplayer und so ein Kram, gewisse Dinge muss man haben, damit etwas erfolgreich ist. Finde ich gut, dass sie gesagt haben, nee, scheiß drauf, wir machen reine Singleplayer, das ist ein Hauptcharakter, wir wollen die Geschichte erzählen mit ihr als Hauptcharakter und wir ziehen es durch. Und glücklich, dass Sony damit das durchgezogen hat. Und jetzt sind wir mal gespannt, was letztendlich daraus wird, aber definitiv ein spannender Titel, würde ich auch sagen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Street Fighter 5. Da wiederum gibt's fast nichts Neues zu berichten. Nee, man hat nur einen kurzen neuen Trailer gezeigt. Ich glaube, man hat Cammy dann zum ersten Mal gesehen. Ja. In Street Fighter 5, aber ich glaube, so viel kann man jetzt dazu nicht sagen. Ich meine, ja, wir haben ja letztes Jahr schon drüber geredet. Es ist schon ein ganz großer Deal, dass es eben diesen Deal mit Sony gibt. Das ist nicht ohne. Street Fighter 5 ist einer der beliebtesten und meistgespielten kompetitiven Brawl. Du meinst 4. Ja, 4, ja, genau. Nicht 5. Street Fighter allgemein, aber ja, genau, der vierte Teil. Eines der kompetitiven Fighting Games, das eben viel gespielt wird. Das ist schon ein großer Deal mit 5. 5 sieht auch gut aus, sieht aus wie 4, selbe Grafikstil und so. Ich glaube, dass das 5 ist in dem Sinne erstmal nicht so spektakulär, weil ich weiß noch, ich meine, 4 war in dem Sinne, ich glaube, viele haben damals nicht mehr damit gerechnet, dass 4 kommt und 4 hat ja auch den Grafikstil nochmal ein bisschen angehoben. Ja, auch komplett und, verändert ein Stück weit. Dieses ganze Comic, dieses Überzeichnete und sowas. 4 hat ja auch ein Stück weit das Gameplay nochmal ein ganzes Stück überarbeitet. Ja. 5 wirkt da jetzt eher schon wie ein konventioneller Nachfolger zu 4, aber trotzdem, glaube ich, ist das durchaus ein guter Deal. Wesentlich interessanter, glaube ich, für die meisten, für mich persönlich, ehrlich gesagt nicht so, aber trotzdem glaube ich für die meisten war das, was als nächstes kam, nämlich Media Molecule, wo ja alle immer sehr gespannt sind. Die haben auch letztendlich eine Erweiterung zu dem gezeigt, was sie letztes Jahr schon gezeigt haben. Jetzt haben wir zumindest auch einen Arbeitstitel dazu und ein bisschen mehr Information. Das Spiel wird heißen Dreams, wenn man es ein Spiel nennen kann, so ganz sicher sind wir da auch noch nicht. Ja. Und du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, was so vielleicht das war, was man so gesehen hat und was für einen Eindruck das vermittelt hat. Weil wie gesagt, ich bin glaube ich derjenige, der da ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber ist, deswegen halte ich mich erstmal zurück. Ich bin auch nicht der größte Media Molecule Fan. Ich weiß, dass es auf jeden Fall innerhalb der Community sehr viele Fans von Media Molecule gibt. Ich zu einer gewissen Hinsicht auch auf jeden Fall zu Recht, wie ich finde. Also zunächst mal würde ich sagen, das Spiel sieht genauso aus, wie man sich möglicherweise ein Multimedia Molecule Spiel vorstellen könnte. Mhm. Sie haben ja auch schon damals, als sie die PS4 revealed haben, ja schon gemeint, sie arbeiten so ein bisschen mit Skulpturen diesmal. Also nachdem sie in Little Big Planet ja schon dann eher dieses ganze, also 3D bauen, so ein bisschen im, wie soll ich sagen, Stoff- und Wollstil, sage ich mal, und dem Papierstil in Terraria, haben sie gesagt, sie wollen mal irgendwas mit Skulpturen machen. Damals haben sie noch die Move, also PlayStation Move dann hervorgehoben, das haben sie diesmal nicht gemacht. Mhm. Aber was sie eben gezeigt haben, ist, dass sie eben das Gefühl, okay, man gibt Leuten eben über diese, man will ihnen die Mittel geben, ihre eigenen Träume sozusagen wahrzumachen. Also in dem Sinne, glaube ich, hatte ich das Gefühl, so eine Art Spiellevel, die nicht mal unbedingt jetzt, sag ich mal, unbedingt was mit Spiel zu tun haben müssen. Also sie haben auch eben gezeigt, dass du eben mit dem Controller dann auch eben ähnlich wie ein Puppenspieler eben deine Figuren bewegen kannst. Also hatte ich das Gefühl, dass du eben dann dadurch vielleicht auch bestimmte Szenen oder Cutscenes oder was auch immer, wenn es also um spielerisch zu bleiben, eben erstellen kannst und das mit anderen teilen kannst. Also es wird auf jeden Fall ähnlich wie Little Big Planet wieder eher darauf hinauslaufen, dass man eben seine eigene Kreativität ein bisschen auslebt, sie mit anderen teilt und dann eben auch in den Träumen von anderen Leuten sozusagen eintaucht und diese nachspielen, anführungszeichen. Wie das genau funktioniert, das haben sie noch nicht näher beschrieben. Sie haben auch schon gesagt, sie zeigen den Trailer jetzt erstmal. Es werden wahrscheinlich sehr viele Fragen offen bleiben, was definitiv bei mir der Fall ist. Ja, stimmt. Und werden dann später noch mehr dazu sagen. Ich glaube, sie haben auch schon gemeint, Paris Game Week, das ist ja dann da, wo Sony seine große Europa-Präsenz hat und Media Molecule als britisches Studio ist, dann halt wahrscheinlich dann eher dort stärker vertreten. Mhm. Da werden wir also nähere Details dazu kriegen. Deswegen ist noch schwer, was wirklich dazu zu sagen. Ich hab selbst immer noch das Gefühl, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo das Spiel jetzt wirklich da drin ist. Mhm. Noch weniger als bei Little Big Planet der Fall, weil ich schon das Gefühl, Little Big Planet ist halt ein Kreativbaukasten, wo noch ein Plattformer dran gebaut ist. Ja. Während Tearaway dann schon ein klassischer 3D-Plattformer war in einer fantastischen Welt, kann ich mit Dreams jetzt selbst eigentlich noch nicht so viel anfangen. Ich glaube, die Reaktionen waren bisher auch eher in dem Sinne Mix. Also die meisten wollen natürlich erst noch nichts sagen, wollen erst mal abwarten, wie das jetzt genau aussieht. Aber es sah auf jeden Fall aus wie ein typisches Media Molecule-Spiel. Ja. Und ich glaube, Fans davon sind auch ganz zufrieden, dass es so ein Spiel ist. Auf jeden Fall. Mich wird es jetzt wahrscheinlich erstmal weniger interessieren, aber Ja. Es ist auf jeden Fall wieder so, es ist halt Media Molecule. Das ist, glaube ich, so ein Studio. Sony ist froh, dass sie das haben. Und Media Molecule ist froh, dass Sony sie machen lässt, wie sie wollen. Und ich glaube, das merkt man an den Sachen. Ich glaube, ist auch schon immer sehr speziell, was sie da zeigen. Auf jeden Fall. Mein Problem ist damit hauptsächlich auch, und du hast ja schon richtig gut beschrieben, letztendlich auch, und ich glaube, letztendlich das Gameplay wird wahrscheinlich auf eben dieses Puppeteering hinauslaufen, auf eben dieses Puppenspieler-Prinzip, dass man eben seine Figuren in die Welt zeichnet, sie dann einfach an sämtlichen Gliedmaßen anfassen kann, bewegen kann, in Szene setzen kann und eben kleine Filmchen damit drehen kann. Am Ende des Trailers haben sie auch gezeigt, einen Zusammenschnitt aus ganz vielen verschiedenen Filmen, die sie damit schon erstellt hatten eben, mit Leuten, die eben im Studio das Ganze getestet haben. Ich persönlich konnte mit Media Molecule spielen nie so wirklich viel anfangen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so eine fast schon eingeschränkte und geforste Kreativität. Das nimmt natürlich jetzt ein Stück weit den Leuten, die da sehr kreative Sachen mitgemacht haben, ein bisschen auch wieder die Kredibilität. Das will ich gar nicht. Es gibt durchaus interessante Projekte, auch damals schon Little Big Planet. Es gab eben zum Beispiel jemand, der komplett Final Fantasy nachgebaut hat als Level in Little Big Planet, was ich sehr cool fand. Der Zeit lang habe ich das selber auf der PSP ja auch gespielt. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass es eben Kreativität um der Kreativität willen und nicht mit wirklichem Zweck gibt. Ich hatte nie das Gefühl, dass tatsächlich einfach eine besonders kreative Idee ist, sondern dass man eben den Leuten einfach nur einen relativ einfachen, rudimentären Baukasten gibt und sie den einfach mal machen lässt. Was mich persönlich halt nicht besonders reizt oder anspricht. Das gleiche Gefühl habe ich hier. Ich habe das Gefühl, es ist schon ganz interessant. Gleichzeitig hast du trotzdem nicht genug Freiheit und Möglichkeiten, um es wirklich richtig interessant zu machen, weil es ja immer noch in gewissen Bahnen funktionieren muss. Und das, was bei rumkommt, ist dann eben so ein Puppeteering-Filmsimulator, der jetzt aber nicht groß was anderes macht, außer halt, sagen wir jetzt mal, ein bisschen Artstyle im Sinne von Farben und Präsentation, als dass jeder andere Filmersteller, Software quasi auf der Welt das auch machen könnte. Ich habe das Gefühl, der kreative Aspekt für mich persönlich fehlt ein bisschen. Ich weiß nicht, was da jetzt mehr kreativ dran ist, nur weil ich ein paar Puppen bauen kann. Aber das muss man jetzt natürlich erstmal abwarten, wie du schon gesagt hast. Wir wissen fast nichts darüber. Ich persönlich bin sehr skeptisch, weil ich immer das Gefühl hatte, bei Media Molecule Spielen, die sind ein bisschen sehr viel, manchmal schon auch Style over Substance. Also, dass gewisse Dinge auch geopfert werden, diesem kreativen Gedanken wegen. Und dass ich gerade deswegen das Gefühl habe, die Spiele schrecken sich dadurch selbst ein bisschen ein. Aber das ist noch sehr, sehr früh und keine Ahnung, wie gesagt, ich bin einfach, glaube ich, ein bisschen negativ. Ich weiß auch nicht genau, warum. Irgendwie hat es für mich von Anfang an nicht den richtigen Vibe gehabt und ich bin da ein bisschen unzufrieden mit. Und naja, werden wir jetzt mal sehen, was da letztendlich bei rumkommt auf der Paris Game Week. Nächstes, Destiny The Taken King. Ist, glaube ich, etwas, worüber wir jetzt nur kurz einfach name-droppen quasi. Destiny, ja. Wir haben schon oft genug drüber geredet. Wir wissen, warum das Spiel erfolgreich war. Wir wissen auch, warum trotzdem super viele Leute dieses Spiel als sehr schlecht bezeichnen und sind auch der Meinung, dass es letztendlich kein, zumindest für die Verkaufszahlen und Spielerzahlen, die es hat, ist es eigentlich kein Spiel, das gut genug wäre, um das ein bisschen zu warranten. Die erste Erweiterung kommt, The Taken King. Beziehungsweise, ich glaube, also das letzte große Content-Update soll anscheinend ziemlich gut gewesen sein. Das habe ich zumindest. Richtig, das ist doch auch quasi schon der Ansatz von dem gewesen, was jetzt kommt, oder nicht? The Taken King, das ist doch, glaube ich, schon das Story. Ich kenne mich da nicht so wirklich aus, aber ja. Auf jeden Fall die neue Expansion sozusagen für Destiny. Ja. Kommt erstmal, glaube ich, zeitexklusiv für die PS4, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und. Ja, keine Ahnung. Also sieht halt nach mehr Destiny aus. Ich war ja, am Anfang war ich ja durchaus interessiert an Destiny, nachdem ich dann gesehen habe, wie es letztendlich gelaufen ist, als es rausgekommen war, war ich da ziemlich schnell wieder raus und es geht mir jetzt da genauso. Sieht ziemlich Standard Fare aus. Ich fand das Design von dem Oberboss, die haben sie, finde ich, ein bisschen zu viel gezeigt und ich fand es auch nicht besonders interessant, dieser Taken King, um den es ja letztendlich gehen wird. Aber da ich selbst Destiny spiele, kann ich da auch nicht viel zu sagen. Immerhin schön, dass sie es weiterhin unterstützen und wahrscheinlich auch weiterhin verbessern, patchen. Ich meine, Sony wird auf jeden Fall profitiert, glaube ich, immer noch davon, dass Leute in dem Kopf haben, dass Destiny so quasi exklusiv für PS4 ist, auch wenn es natürlich nicht ist. Naja, vor allem ist es, glaube ich, auch so eine Sache, dass das Spiel sich halt auch immer noch mehr als gut genug verkauft hat und auch immer noch gut genug läuft, ja. Damit es unterstützenswert ist. Obwohl viele Leute darüber gemeckert haben, haben wir ja von Anfang an gesagt, wir verstehen nicht so genau, warum so viele Leute das Spiel spielen, obwohl es ja letztendlich ziemlich schlecht wegkommt bei den meisten. Beziehungsweise viele Leute, die das spielen, immer noch meckern, dass das Spiel nicht gut ist und das spielen es trotzdem. Das ist ja, es war dieses große, keine Ahnung, in dem Jahr, Spiel, das ich am meisten gespielt habe, Destiny. Spiel, das mich am meisten enttäuscht hat, Destiny. Diese Kombination gab es so oft, dass ich frage, warum eigentlich? In der Tat, ganz viele Leute haben gesagt, ich weiß nicht, warum ich dieses Spiel eigentlich noch spiele. Destiny. Eigentlich ist es kein gutes Spiel, ja. Ja, anscheinend hat es trotzdem irgendeine Faszination ausgelöst, die Spiele anscheinend nicht fassen und beschreiben konnten, dass sie trotzdem daran gebracht hat, zu spielen. Also irgendwas muss dieses Spiel gemacht haben, was Spiel davon überzeugt hat, das Spiel ist nicht gut, aber ich spiele es trotzdem. Ich meine, es ist ja letztendlich immer dieses typische Sammelprinzip, wenn wir ganz ehrlich sind. Dieses typische Prinzip, was halt Grinding und Loot-Sammelei halt Fun macht. Ich meine, Borderlands 1, wenn wir ehrlich sind, war auch kein mega gutes Spiel. Du hast ja Borderlands 1 auch gespielt, ich habe es auch ausführlich gespielt. Du hast letztendlich nach den ersten 10 Leveln alles gesehen. Die Monster haben sich nicht groß verändert. Aber das ist ja das Problem. Bei Borderlands habe ich das Gefühl, du hast diesen Sammeldings, wo es dieses, du willst ja was Neues haben. Bei Destiny droppt ja fast nichts. Ja, ich meine, gut, das haben sie natürlich im Nachhinein, das haben sie ja anscheinend wesentlich verbessert. Es gab ja dieses merkwürdige Farmen vor dieser blöden Höhle und so Kram, die endlos spawnt. Aber klar, natürlich, trotzdem, ne, also ich meine, auch da war nicht so ganz klar, was die Faszination ist, und trotzdem hat sich sehr, sehr gut verkauft für sein Verhältnis und dann eben dafür gesorgt, dass es einen zweiten Teil gab, der zugegebenermaßen viel, viel besser war und dann auch zu Recht ein sehr gutes Spiel war. Aber ja, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht ist es einfach irgendwie so ein bisschen das. Ich so ganz nachvollziehen kann ich es auch nicht. Bevor wir da zu lange drüber reden, würde ich sagen, gehen wir auch einfach weiter. Und bei Sony gab es tatsächlich überraschend wenige Indie-Titel. Wir werden gleich noch über ein kleines Showreel von Devolver Digital reden. Das war eigentlich das Größte so ungefähr von der Länge her. Was sie noch gezeigt haben, war der nächste Titel. Und der sieht sehr cool aus. Das wird ein Konsolendebüt auf Sony haben. Wird also nur zeitexklusiv sein. Und der Titel nennt sich Firewatch. Was man im Trailer gesehen hat, sah nach sehr starkem Narrativ aus, obwohl man im ersten Moment, glaube ich, gedacht und geglaubt hätte, dass es eher ein Survival-Titel wird. Zum einen, was den Stil angeht, das erinnert ein bisschen an Leute, die das kennen, The Long Dark. Das hat so einen leichten Cell-Shading-Comic-Stil, der in den Wäldern, also dadurch sieht alles sehr artifiziell aus, aber hat auch einen sehr coolen Stil eben. Du bist Teil der Firewatch, also quasi ein Überwacher eines großen Waldgebietes, der eben dafür sorgt, dass keine großen Waldbrände entstehen. Du hast eben deine kleine Station, das ist eben so ein Hochsitz, der relativ hochgebaut ist, sodass du den ganzen Wald überblicken kannst und bist eben unterwegs. Und wie gesagt, das sieht im ersten Moment erstmal nach klassischem Survival aus, aber man merkt von Anfang an im Trailer, dass es anscheinend doch um sehr starkes Narrativ auch geht. Du hast einen Walkie-Talkie, in der du mit einer Frau kommunizierst, die anscheinend so ein bisschen die Koordinatorin von den ganzen Leuten in der Firewatch ist. Sie spricht also mit allen Leuten in der Firewatch, sagt dann aber selbst im Trailer auch, ist ganz verrückt, mit dir spreche ich viel mehr als mit allen anderen, also da entwickelt sich eine Freundschaft und eine Beziehung zwischen den beiden eben. Und das lässt, wie gesagt, lässt so den Eindruck, sie haben sich anscheinend sehr viel Mühe mit der Synchronisation gegeben, die auch wirklich, wirklich cool wirkt auf jeden Fall. Alles schon sehr, sehr gut, definitiv. Es scheint relativ viel auch Kommunikation zwischen den beiden zu gehen. Das heißt, es scheint nicht nur ein reines Survival-Spiel zu sein, sondern eben viel Narrativ auch zu geben. Und trotzdem ist so ein bisschen dieser Gruselfaktor mit drin. Der Trailer endet letztendlich damit, dass sie eben sagt, so, hey, bist du gerade in deinem, was machst du gerade in deinem Turm quasi? Mach mal bitte das und das. Und dann sagt er, ich bin nicht in meinem Turm, sagt sie, aber irgendjemand ist in deinem Turm. Und dann blickt man rüber zu seinem Turm und sieht eben, dass da das Licht brennt und dass tatsächlich jemand in seinem eigenen Turm ist, und da kommt auch so ein bisschen dramatische Musik und dann hört der Trailer auf. Also so ein ganz leichter Gruselfaktor, was sich ja natürlich allein in den riesigen Wäldern auch total anbietet. Scheint auch mit drin zu sein. Aber trotzdem, glaube ich, könnte das ein durchaus interessanter Titel sein. Ich persönlich war von Anfang an begeistert. Also ich mag diese Survival-Spiele, ich mag auch gerade diesen Stil von The Long Dark, ich mag diese ganze Idee davon, ich mag dieses Gruselige, ohne dass du ein Monster brauchst. Das mochte ich ja zum Beispiel auch schon, wie ich das schon erwähnt habe, bei Stranded Deep, diese Idee, dass du eben Grusel nicht durch Horror erzeugst, sondern eben einfach nur durch dieses Überleben einfach rein. The Long Dark gefällt mir auch total gut, deswegen gefällt mir auch der Stil, und dieses ganze narrative Element finde ich, kann das eigentlich nur bereichern und wesentlich spannender und intensiver noch machen. Und entsprechend bin ich da echt durchaus gespannt auf, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich, ja, ist es persönliche Präferenz, warum ich da so begeistert bin. Ich glaube, sonst hat das Spiel jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt, wovon man sehr begeistert sein könnte. Ich weiß nicht, wie hast du den Trailer zum Beispiel denn aufgenommen? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mir in dem Moment nichts Besonderes oder gedacht. Ich fand den Trailer ganz gut gemacht, aber hatte jetzt, also ich glaube, mich persönlich hat er jetzt nicht unglaublich heiß gemacht. Geht wahrscheinlich auch den meisten, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach also persönlich präsent. Ich tue mich gerade auch ein bisschen schwer, dieses Spiel einzuordnen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dann auch ehrlich gesagt keinen zweiten Gedanken dann daran verschwendet. Vielleicht auch verständlich, weil es gab ja auch noch andere größere Dinge in dieser Pressekonferenz. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch überrascht, als du am nächsten Morgen dann gesagt hast, ey, das war irgendwie ziemlich awesome, weil ich so, okay. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja, definitiv. Es macht ja auch total Sinn. Es gibt noch ein paar andere Ankündigungen, die sind jetzt ja auch kein Geheimnis mehr. Trotzdem werden wir es natürlich nicht wie die Leute spoilern, die es tatsächlich noch nicht mitgekriegt haben. Aber es gibt noch ein paar andere große Highlights in dieser Pressekonferenz, die alles andere ein bisschen überstrahlt haben, die aber für mich persönlich in der Hinsicht nicht ganz interessant waren, dass ich dann sowas wie Firewatch wesentlich mehr im Kopf hatte. Angefangen hat das Ganze so ein bisschen mit einem Vertreter. Wer war eigentlich auf der Bühne für Final Fantasy? Adam Boyce. Adam Boyce war für die ganzen Third Parties auf der Bühne. Stimmt. Und der kam mir auf die Bühne und dann ging es mit Final Fantasy los und alle waren schon so, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt kommt. Und das erste Spiel, was sie... Ein neues Spiel in der Final Fantasy-Reihe. Dann ging es dann wieder los. Dann war sein? Aber das war sehr schnell geklärt. Sie haben einen Trailer gezeigt. Im Trailer war nach ungefähr 2 Sekunden klar, dass das überhaupt nichts Großinteressantes ist, sondern irgendwie ein random Spin-off. Und das nennt sich World of Final Fantasy und ist irgendwie so ein süßes ich kann es nicht mal beschreiben. Ich würde einfach sagen, es ist ein Final Fantasy, wenn es von Level 5 gemacht worden wäre. Ja, das beschreibt sehr gut. Sie haben auch auf der Square Enix-Konferenz noch ein bisschen detaillierter gesagt, dass das Ziel mit diesem Final Fantasy ist, es vor allem neue Zielgruppen zu erschließen. Ja. Also vor allem auch kinderfreundlich, familienfreundlich soll es sein. Es soll Kinder eben in die JRPG-Welt, in die Mechanik ein bisschen einführen. Also was bisher bekannt ist, ist, dass wir ein modifiziertes ATB-Kampfsystem haben. Man hat ja schon diesen ganzen Chibi- und eher Kawaii-Stil schon feststellen können, der durchaus alle möglichen Leute in Japan anspricht, also nicht nur Kinder. Ja. Frauen werden mit Sicherheit auch sehr stark davon angesprochen werden. Es scheint auch in dem Sinne, also das Ganze habe ich da wirklich sofort das Gefühl gehabt, das könnte von Level 5 entwickelt worden sein, so ein bisschen Yo-Kai Watch Fantasy Life mäßig. Mhm. Es wird ein Hamauzu-Soundtrack haben, also dementsprechend, ich glaube, das wird auf jeden Fall kein billiger Casual-Titel werden. Ich habe das Gefühl, Square steckt schon recht viele Ressourcen auch in den Titel. Mhm. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Ankündigung jetzt von dem Westen jetzt so große Wellen schlagen wird, aber ich denke, das kann in Japan durchaus erfolgreich sein, so ein Spiel. Also auf jeden Fall. Wenn man sich den japanischen Markt anschaut, dann trifft das schon so ein bisschen auch den Nerv dann davon, glaube ich. Auf jeden Fall. Was aber, glaube ich, viel interessanter war dann, was danach kam. Richtig. Weil man hat dann im Hintergrund dann schon wieder den Livestream so gesehen, da waren alle schon so, Es kam halt noch ein Trailer direkt danach, ja. Richtig, er meinte schon so, ja, vor 10 Jahren hat Square Enix ein sehr erfolgreiches Spiel rausgebracht und wir wissen, die Fans wollen das und deswegen haben wir was für euch. Und dann war das dieses, okay, das wird wieder eine große Enttäuschung werden. Also ich selbst saß ja dann auch noch da und dachte so, okay, alles deutet darauf hin, dass es Final Fantasy VII Remake ist, aber Wird's eh nicht werden. Dann kommt der Trailer, du merkst, okay, es auf jeden Fall hat was mit Final Fantasy VII zu tun, dann hörst du den Text an und ich dachte, es ist bestimmt ein Sequel. Sie reden von Reunion, auch wenn Reunion so ein Schlagwort auch für Final Fantasy VII selbst ist und The Heroes are coming back und so, das heißt, oh Gott, wenn sie jetzt Final Fantasy VII 2 ankündigen, dann, ja, keine Ahnung. Und bis zum Ende, erst wirklich bis zu dem Aufschrift Remake, habe ich erstmal immer noch versucht, mich davon zu überzeugen, das ist nicht das Remake. Ja, man dachte dann sowas, okay, jetzt zeigen sie gerade wieder sehr schön gerenderte Sequenzen, könnte also auch ein Film sein. Vielleicht machen sie nochmal sowas wie Advent Children, vielleicht bringen sie nochmal einen Film raus. Oder ein Spin-Off oder sonst. Ich meine, klar, du hast dann schon Cloud gesehen, war schon so, okay, aber noch nicht hypen lassen, Stopp. Und dann kommt Remake, denkst du, okay. Ja. Das war auch sehr gut gelöst, es kam tatsächlich das einzelne Wort auf dem Bildschirm Remake. Und ich glaube, das Wort war so wichtig, weil wirklich alle Leute, alle, die ich dann im Nachhinein noch, wenn du die Livestreams oder die Live-Kommentare durchliest, alle waren so, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Ja. Warte lieber ab, lasst euch nicht schon hypen. Und erst dann kommt diese absolute Gewissheit. Es wird auf jeden Fall ein Final Fantasy VII Remake, ja. Richtig. Was vielleicht noch wichtig ist, es kommt zuerst für PlayStation 4. Man weiß noch nicht genau, wie das aussieht mit anderen Plattformen, wurde noch nicht genannt. Aus Insiderkreisen scheint es aber so, also man weiß nicht genau, aber gerüchterweise könnte es ein ähnliches Arrangement sein wie bei Street Fighter 5. Also dass es konsolenexklusiv für die PlayStation 4 bleibt und noch eine PC-Version irgendwann hinterherkommt. Was Sinn macht, glaube ich. Aber auch da muss ich in dem Moment erstmal sagen, ich glaube, bei dem Titel ist es fast egal, ob das nur zeitexklusiv ist oder nicht. Final Fantasy VII vor allem ist so fest mit der PlayStation-Marke verbunden. Man hat bei Type-Zero schon gesehen, der Split zwischen PS4 und Xbox One bei den Versionen ist riesig. Ja. Das heißt, selbst wenn es zeitgleich noch für die Xbox One erscheinen würde, wäre das auf jeden Fall ein riesiger Gewinn für Sony. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Japan komplett PS4-exklusiv bleiben wird, wie es mit vielen anderen Spielen auch so ist. Dementsprechend, glaube ich, ist die Debatte erstmal nicht so wichtig. Ich glaube, viel interessanter ist es natürlich, wie wird es jetzt genau sein? Also, was man schon weiß, Nomura wird directen, Kitase ist Producer und Nojima schreibt das Szenario. Also, eigentlich alle wichtigen Personen außer Sakaguchi sind mit an Bord. Ich gehe mal davon aus, dass Uematsu auch mit an Bord sein wird, weil die Musik im Trailer schon Musik aus dem Advent Children Film war, was Uematsu auch selbst arrangiert hat. Und da geht's halt erstmal los. Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit darauf verwenden, aber das könnte mega viel Potenzial haben. Für mich ist Final Fantasy VII nicht das beste Final Fantasy, aber ich kann absolut verstehen, warum es das für das viele ist. Beliebteste ja. ist und warum sich ein Remake anbietet. Und muss auch natürlich trotzdem zugeben, es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wenn sie wirklich ein Remake machen würden mit aufgebauter Grafik, ein paar leichten Anpassungen dafür in Sachen modernem Spieldesign, dann könnte es absolut richtig, richtig geil werden. Aber natürlich auch immer noch die Skepsis. Wie viel wollen sie denn daran verändern? Müssen sie vielleicht sogar etwas verändern? Wie werden die Fans solche Veränderungen aufnehmen? Zum Beispiel Random Encounter würde ich zum Beispiel sagen, weg damit. Da würden aber wahrscheinlich die Hälfte der Final Fantasy 7 Fans sagen, nein, das muss mit drin bleiben. Ja. Und ich habe das, glaube ich, schon oft zu diesem Thema gesagt, wenn es ein Remake kommt, ich glaube, du wirst nicht alle Final Fantasy 7 Fans oder Final Fantasy Fans glücklich stimmen können. Du musst bestimmte Entscheidungen treffen, die manche gut finden, manche nicht gut finden. Und wir wissen auch alle, die Final Fantasy Community ist super schrecklich, wenn es um sowas geht. Ja. Es wird da zu richtig fetten Grabenkämpfen kommen, aber ich glaube, ich versuche jetzt trotzdem einmal vorsichtig optimistisch zu sein und sage, okay, ich bin gespannt darauf, was sie draus machen. Ja. Ich bin nicht übermäßig gehypt, dass ich sage, das wird das beste Ding ever. Es hat mega große Chancen, aber auch sehr hohe Risiken, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, ja. Also ich muss sagen, als jemand, der da vielleicht noch mal ein ganz Stück weiter weg ist als du, obwohl ich natürlich damals ein Stück weit mit Final Fantasy VII eingestiegen bin, auch die danach erst angefangen habe, die restlichen Teile der Final Fantasy-Serie, die ich letztendlich gespielt habe, zu spielen und Final Fantasy für mich dann auch definitiv schon, was JRPGs angeht, so das Größte quasi ist und das Beste quasi, was ich je gespielt habe und ich da sehr viele nostalgische Erinnerungen dran habe, bin ich ja trotzdem ein Stück weit weg von der Final Fantasy-Franchise an sich, auch schon seit Jahren. Entsprechend, glaube ich, bin ich da noch mal so ein bisschen mehr mit Abstand und ich muss sagen, ich bin auch durchaus skeptisch, ich verstehe auch Skeptizismus in der Hinsicht, aber ich muss auch sagen, ich bin gleichzeitig auch sehr zuversichtlich eigentlich. Ich habe das Gefühl, das wird ziemlich gut werden. Ich habe das Gefühl, Square hat da ein relativ gutes Bewusstsein für. Im Idealfall habe ich das Gefühl, machen sie es einfach so, dass sie das Ganze einfach freilassen, dass sie Modularität bieten, dass sie eben sagen, ihr könnt Random Account ausschalten, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann gibt's eben ein alternatives System oder sie fallen komplett weg. Es gibt eine andere Möglichkeit dann zu leveln oder zu grinden oder so ein Kram, das einfach nur das anzubieten und zu sagen, aber wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr sie auch drin haben, wir haben die Option drin. Also wenn sie das, weißt du, wer weiß, ja, ob sie das so tun, keine Ahnung, aber zumindest habe ich das Gefühl, es gäbe Möglichkeiten, möglichst viele Leute zufriedenzustellen. Ich habe das Gefühl, es könnte durchaus sehr, sehr gut werden. Und wie gesagt, bin auch relativ zuversichtlich. Den größten Stolperstein, den ich sehe, ist so ein bisschen die Zeit. Ich glaube, dass man das, wenn man realistisch ist und ehrlich ist, sehr gut hinkriegen und sehr gut und schnell hinkriegen könnte. Den Track-Record von Square Enix, auch wenn es in den letzten Jahren besser geworden ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Und wenn wir jetzt wieder 4 Jahre lang hier auf Final Fantasy VII Remake warten, dass so der nächste Running Gag wird, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn sie das einfach knallhart durchziehen und das in einem Jahr, anderthalb Jahren rausbringen, was realistisch ist. Es ist nur ein Remake. Und wie gesagt, 2017 habe ich gesagt, ist ja ein gutes Datum, weil das ist 20 Jahre Final Fantasy VII. Also genau, das würde sich absolut anbieten. Ich hoffe, dass sie das anstreben und dass sie das auch hinkriegen, weil ich der Meinung bin, dass das tatsächlich einfach so ein bisschen die beste Variante ist, aber wie gesagt, ich bin durchaus zuversichtlich, was das Ganze angeht. Aber klar, wir müssen trotzdem skeptisch bleiben und abwarten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es irgendwie das Beste seit geschnitten Brot ist, aber es kommt, es war jahrelang erwartet und jahrelang auch erhofft. Nach dem Troll letztes Jahr von Hashimoto auf der Ding. Ja, ist es jetzt schon auch cool, dass es da ist. Es geht auch gleich spektakulär weiter. Wir schieben kurz was zwischen. Ja, oder willst du noch was sagen zu Final Fantasy? Nö, will ich eigentlich nicht mehr. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir schon das Gefühl gehabt, irgendwas ist diese Sony-Konferenz ist extrem spektakulär schon jetzt, ja. Ich meine, du hast schon The Last Guardian, Final Fantasy VII. Da fehlen eigentlich nur noch 2 Titel, um das goldene Quartett um das Grand Slam fertig zu machen. Richtig, um das goldene Quartett Holy Grails der E3 quasi zusammenzubringen. Als nächstes kam ein kleines Segment von Devolver Digital. Zum einen war das kein besonders spektakuläres Segment und zum anderen, glaube ich, waren zu dem Zeitpunkt alle völlig aus dem Häuschen und haben über Final Fantasy geredet und nachgedacht. War einfach ein Zusammenschnitt aus 4 neuen Spielen, die sie zeigen. Wir werden da nicht einzeln auf die Spiele eingehen, weil es wirklich nur ein kleiner Zusammenschnitt war. Wir können kaum was dazu sagen. Sieht klassisch Devolver Digital aus. Die liefern immer gute Qualität. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Werden also garantiert bestimmt coole Spiele werden. Klassisches Hack and Slay, pixelige Grafik. Sieht super aus. Was dann gleich als nächstes kam, hat dann schon mal den Hattrick voll gemacht zumindest. Auch wenn das Quartett noch nicht komplett war, war schon mal der Hattrick dann da. Als nächstes fängt Adam Boyce nämlich darüber an zu reden, dass es eben noch so einen weiteren Titel gibt, der eben schon seit Jahren von den Fans gewünscht wird. Und naja, er ist sehr aufgeregt und freudig, dass das Ganze eben hier auf der Pressekonferenz dann jetzt auch revealed wird. Über Kickstarter, genau. Er hat auch gesagt, das ist deren Projekt. Das hat also nichts in dem Sinne mit uns zu tun. Wir wollen uns da gar nicht groß einmischen. Wir freuen uns aber, dass sie hier sind mit ihrem Kickstarter-Projekt. Das ist, wie gesagt, voll ihr Projekt, aber wir zeigen sie eben einfach und dann kam eben so ein Kickstarter-Logo und während er darüber geredet hat, waren alle schon so, okay, das wird Bloodstained sein, das neue Castlevania quasi. Castlevania, was für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Genau, auch super doll erwartet, extrem erfolgreich gewesen, erfolgreiches Kickstarter bis zu dem Zeitpunkt gewesen, war wie gesagt super erfolgreich, sah super cool aus und sie sagten, okay, jetzt zeigen sie das einfach nochmal. Und während dann so der schwarze Bildschirm kommt, man sieht das Kickstarter-Logo, kommt der schwarze Bildschirm, wo der Trailer anfangen soll, und dann sieht man so ein einzelnes Kirschblütenblatt fallen. Und in dem Moment waren dann plötzlich alle so, oh, Moment mal. Das ist vielleicht doch nicht Bloodstains, ganz vielleicht ist es Shenmue 3. Das kann nicht wahr sein, aber es ist Shenmue 3. Und man hat so, ganz ehrlich, wir sollten das wahrscheinlich verlinken, du hast das, hast mir das ja vor ein paar Tagen geschickt. Es gibt so ein sehr schönes Video von einer Reaction, es, logischerweise gibt es ganz viele Leute, Journalisten und so ein Kram, die parallel zu dem normalen Livestream eben ihren eigenen Stream haben, wo man eben einfach Reaktionen von ihnen sieht, wo sie live kommentieren, was eben gerade gezeigt wird. Und es gibt einen sehr schönen Stream von Game Trailers, da sitzen die eben zu viert rum und gucken eben zusammen diese Pressekonferenz. Gerade waren alle durchgedreht wegen Final Fantasy VII, lagen sich den Arm, haben Schüler umgeschmissen, das war schon völliges Halligalli. Und dann meinen sie, okay, hey, wir sind professionell, wir sind Journalisten, wir beruhigen uns alle ein bisschen und gucken jetzt mal, was passiert. Und als dieses Kirschblütenblatt fiel, drehte dann der nächste Spieler komplett durch. Der ist wirklich komplett abgedreht. Der ist wirklich komplett durchgedreht, hat seinen Kopfhörer weggeschmissen, angefangen zu schreien, ist gegen die Wand gelaufen, das war völliges, weiß ich was. Das eine Mädel, was mit dabei saß, die einzige, die von Anfang an versucht hat, auch bei Final Fantasy VII möglichst professionell zu bleiben, hat sich komplett verjagt und erschreckt. Und es hat keine zwei Sekunden gedauert, dann kam eben Yu Suzuki, dann hat man sein Gesicht gesehen, jeder weiß, dass er derjenige ist, der Shenmue damals gemacht hat. Und es war sofort klar, dass es Shenmue. Es war auch sofort klar, dass es Shenmue 3 ist und nicht irgendwie ein Spin-off oder ein spiritueller Nachfolger, sondern nein, der richtige Titel, Sega hat anscheinend die Rechte rausgegeben, über Kickstarter Shenmue 3. Und dann ist tatsächlich alles explodiert. Ich glaube, zu dem Trailer brauchen wir gar nicht viel sagen. Das ist hauptsächlich das Kickstarter-Promotion-Video gewesen, würde ich behaupten. Ja. Man hat viel von Suzuki gesehen, wie er darüber geredet hat, dass es so lange Jahre hinweg die Fans gab, die diese Geschichte zu Ende erzählt haben wollten, dass er das selbst ganz, ganz lange machen wollte, dass es sehr schwierig war, dass er hofft, dass es über Kickstarter funktioniert und. Vielleicht für die Jüngeren unter uns, ja. Shenmue 2 ist 14 Jahre her. Shenmue 1 und 2 erschienen original auf der Dreamcast. Ich weiß gar nicht, ob Leute immer noch wissen, was das ist. Ja, und das war auch das Problem, weil die Dreamcast sich so wenig verkauft hat und Sega 50 Millionen für Shenmue 2 ausgegeben hat, dass das völlig unhaltbar war. Und dazu muss man sagen, 50 Millionen für die damalige Zeit entspricht ungefähr einem Budget von einem heutigen Destiny. Richtig. Ich habe das Gefühl, also... Und das auf einer Konsole, die keine Sau besessen hat. Richtig. Also es gibt schon einen Grund, warum Shenmue 3 erst jetzt kommt und wenn überhaupt... Aber es hat eine super dedicated Fanbase, die vor allem von der Geschichte des Spiels sehr beeindruckt war und sehr traurig darüber war, dass die Geschichte eben nie fertig erzählt werden konnte. Also es war von vornherein auf eine Trilogie ausgelegt und Sega hat einfach immer gesagt, okay, wir sind jetzt raus hier und Shenmue 3 ist einfach Geschichte. Und Shenmue 3 deswegen ist, glaube ich, von all denen, ich meine, Final Fantasy VII Remake kam ungefähr auf mit dem Reveal für die, von der PS3 mit der Tech-Demo, aber Shenmue 3 danach wird seit 14 Jahren geschrien. Ja. Und entsprechend spektakulär war das. Ja, eben von all den drei Ankündigungen kannst du sagen, das war die, die ich am allerwenigsten erwartet habe. Absolut. Und ich glaube, in dem Moment hast du da, also das Internet ist quasi explodiert. Also Kickstarter war sofort down danach, NeoGAF war sofort down, alle großen Videospielseiten waren down für ein paar Minuten. Also das war schon wirklich ziemlich spektakulär. Ja, allerdings, das muss ich auch sagen. Und vielleicht so zum Kickstarter selbst auch. Also sie wollten 2 Millionen Dollar haben, aber auch standen alle schon gesagt, na ja, das wird mit ziemlicher Sicherheit nicht reichen. Und warum finanziert Sony das nicht einfach selbst, wenn sie eh auf der Bühne haben? Und wie es jetzt rausgekommen ist, auf jeden Fall so, Sony wird das Spiel zu einem Großteil mitfinanzieren und haben das eben daran gebunden, ob der Kickstarter eben erfolgreich ist oder nicht. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also sie haben es offiziell nicht daran gebunden, sondern sie haben offiziell erst danach gesagt, wir haben gesehen, wie erfolgreich der Kickstarter war, deswegen wollen wir einsteigen. Wir glauben persönlich, dass es von Anfang an klar war, dass Sony einsteigt, wenn er erfolgreich ist. Ja. Ich glaube, das war abgemachte Sache. Aber sie haben offiziell nur gesagt, im Nachhinein, nicht vorher, hätte auch spontan sein können, theoretisch, dadurch, dass er erfolgreich war, entscheiden wir uns jetzt dazu, es zu finanzieren. Aber wir sind relativ sicher, dass sie es von Anfang an mitfinanziert hätten. Und da gibt es jetzt eine große Kontroverse, weil natürlich viele Leute das Gefühl haben, naja, warum sollten wir Fans denn noch mitfinanzieren, wenn Sony als großes Unternehmen dahinter steht. Also wir haben so eine ähnliche Debatte wie bei Amplitude damals, wo wir auch schon mal in so einem in der Sightish-Folge auch geredet haben damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, haben wir, ja. Ich muss ehrlich gesagt aber in der Debatte sagen, ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht so sehr. Jetzt bei Shenmue, also ich glaube, dass es gewisse, zum einen mal glaube ich, dass Shenmue, es schon Grund dafür gab, wie man gesagt hat, warum Shenmue nicht ganz so erfolgreich war, und ich glaube auch, dass viele Leute es schwer wird, Neuling Shenmue 3 an die Hand zu geben, eben weil es so stark Story-relevant ist und Shenmue 1 jetzt noch zu kriegen, ich meine, Shenmue 2 ist noch auf der Xbox erschienen als Port, aber Shenmue 1 gibt's nur noch für die Dreamcast und das, da gibt's dann mehrere Probleme, nicht A, es noch eine Dreamcast jetzt zu kriegen und B, das Spiel, was mittlerweile mega selten und teuer ist. Das heißt, dahingehend ist ein Problem. Und zweitens natürlich, Sega hat Yu Suzuki die License gegeben, was an sich schon mal ziemlich spektakulär ist, wie ich finde. Auch ziemlich cooler Move. Und ein ziemlich cooler Move von Sega. Aber ich glaube auch da, dass es da vielleicht auch gewisse Regelungen gibt, dass Sega vielleicht Sony gar nicht erlaubt, das Spiel komplett sozusagen zu backen, weil es immer noch Segas IP ist. Ja, das würde dann quasi, ja genau, Sony entwickelt eine Sega-IP plötzlich und dann wird's halt schwieriger. Oder Publisher. Und ich glaube auch, dass Sega mit Sicherheit noch irgendwie mit drin steckt. Also ich glaube, das Ganze ist nicht ganz so einfach, dass Sony das direkt backen kann. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Sony das vielleicht komplett backen möchte. Also da ist ein gewisses Risiko, obwohl das einer dieser, wie du schon gesagt hast, eines dieser heiligen Grale der E3 ist. Ja. Glaube ich nicht, dass es halt ein so großes Volume an Revenues erreichen kann, wie zum Beispiel Final Fantasy VII Remake das kann. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Zum anderen geht es natürlich vielen Leuten ums Prinzip, dass eben immer mehr Publisher eben Kickstarter so als Stimmungsbarometer benutzen. Und ich möchte da nicht zu viel dazu sagen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir in der einseitigen Folge sehr viel darüber geredet haben. Ja. Und ich stehe immer noch dazu, dass ich sage, ich finde, das ist gar kein Problem in dem Moment. Also was am Ende dabei rauskommt, ist erstmal, dass das Spiel erscheint. Und zwar nicht nur für die PS4, sondern auch für den PC. Und ich glaube, die Leute, die da jetzt sozusagen das Spiel mit Kickstartern, die haben davon jetzt erstmal auch keinen Nachteil daraus, dass sie eigentlich auch sozusagen Sony hätte mitfinanzieren können, weil es eigentlich auch so eine Art Pre-Order ist. Ja, vom Prinzip her. Es ist auch sowieso so eine Sache, du hast es alles schon ziemlich perfekt beschrieben, ich will auch gar nicht mehr groß was zu sagen. Ich bin auch der Meinung, das große Problem ist, dass es eigentlich eine Sega-Lizenz ist, dass Yu Suzuki, egal wie es gelaufen wäre, sich nie im Leben hätte es leisten können, die Lizenz abzukaufen. Sony das garantiert nicht gewollt hätte, weil dann wäre das ganze Projekt nochmal teurer geworden und es eben nicht so ganz klar ist, wie viel das tatsächlich wirklich einspielt. Und solange es Sega damit drin hängt, kann Sony, glaube ich, nicht einfach sagen, okay, wir publishen das, sonst hätte Sega wahrscheinlich gesagt, dann kriegst du die Lizenz von uns nicht. Von daher, glaube ich, war das letztendlich jetzt alles schon so ein ziemliches Hin und Her und ich glaube, vielleicht hat es einfach so gut gepasst, dass sie gesagt haben, Teil über Kickstarter, wir nutzen es als Stimmungsbarometer, schauen mal, wie viele Leute das finanzieren. Sony schießt einfach den Rest dazu, ist aber eben nicht alleiniger Finanzier von dem ganzen Titel. Sega wird beteiligt am Gewinn, weil es eben ihre Lizenz ist und dann schauen wir einfach mal, was letztlich bei rumkommt. Trotzdem übertrieben cool, dass es funktioniert hat auf jeden Fall. Total cool, dass es irgendwie sich jetzt so irgendwie auf den Weg gemacht hat. Ich bin der Meinung, das hätte man auch schon 5 Jahre früher haben können, wenn man gewollt hätte. Das ist übertrieben, aber Kickstarter läuft jetzt auch schon seit geraumer Zeit und hat sich etabliert. Die Japaner kommen erst langsam in Gang, mit Kickstarter warm zu werden. Das liegt wahrscheinlich auch mit daran noch. Aber an Bloodstained und jetzt Shenmue 3. Mein Shenmue 3 hat sein Ziel innerhalb von, glaube ich, einem Tag erreicht, die 2 Millionen. Nicht mal, 12 Stunden später. Als ich morgens die Pressekonferenz geguckt habe, das war ja nicht mal 12 Stunden später. Als ich morgens Pressekonferenz geguckt habe, das war so gegen 1 Uhr, die Pressekonferenz lief nachts um 3. Das heißt also, weiß ich was, 10 Stunden später war das finanziert. Das war aber 2,2 Millionen, als ich geguckt habe. Also, das war durch. Innerhalb von 8 Stunden oder 9 Stunden ungefähr. Und ist jetzt auch schon bei 3,3, glaube ich. Man erwartet auch, dass es noch ziemlich hoch abschließt, ja. Es könnte auf jeden Fall den gerade erst aufgestellten Rekord von Bloodstained demnächst schon pulverisieren. Richtig, ja. Ziemlich spektakulär auf jeden Fall. Aber bevor wir uns da jetzt völlig drin verrennen, weil es wird auch immer später, versuchen wir mal ein bisschen weiterzukommen. Die nächsten Titel sind auch nicht mehr so wahnsinnig viel, über die wir ausführlich reden. Von daher geht es, glaube ich, auch einigermaßen. Als nächstes kommt Assassin's Creed Syndicate. Da werden wir bei Ubisoft noch ausführlich drüber reden. Das Einzige, was, glaube ich, relevant ist, dass man erwähnen sollte, dass es einen exklusiven DLC für Sony gibt. Das sind so Missionen, die an einen Mordfall angelegt sind. Das ist quasi so eine Art Nebenmissionskette, wo man eben einen Mordfall aufklärt. Man kann das Ganze mit Evie oder mit ihrem Bruder spielen. Das heißt also, dieses kleine Problem, was ja Assassin's Creed Syndicate hat, dass ja viele Leute sagen, naja, diese ganze Geschichte, die eben bei Unity war, mit keinem weiblichen spielbaren Charakter, die haben sie jetzt bei Syndicate quasi damit umgangen, dass sie Eevee einbauen, aber gleichzeitig ist Eevee ungefähr 10% der Spielzeit nur spielbar, die meiste Zeit spielt man trotzdem. Es wirkt schon sehr wie ein Token. Es wirkt wie im Nachhinein so reingebaut, damit man quasi damit man es auf die Packung schreiben kann. Von daher glaube ich jetzt zumindest irgendwie ganz nett, dass sie halt diese Mission kann man zumindest mit ihr spielen, darum geht es auch ein bisschen. Man hat jetzt auch nur Eevee im Gameplay gesehen, nicht ihren Bruder wirklich. Aber trotzdem, mehr ist es nicht. Es ist nur ein kleiner exklusiver DLC, den Sony da abgreift. Als nächstes war Sean Murray da von Hello Games. An den wir uns alle, glaube ich, noch sehr gut erinnern können, der ja letztes Jahr dann No Man's Sky vorgestellt hat, wo wir alle völlig aus dem Häuschen waren. Leider muss man sagen, weil die Gameplay-Präsentation dieses Mal hatten nicht so mega spektakulär, er war einfach da. Er ist mit seinem Raumschiff zu einem zufällig ausgewählten Planeten geflogen. Zumindest hat er das gesagt, wie sehr das tatsächlich alles gerade live die Procedural Generated World oder das Procedural Generated Universe quasi wirklich war. Also ein random erstelltes Universum, so wie es ja eben quasi sein soll im letzten Spiel. Ob das wirklich quasi live gerade da ausprobiert wurde, ist nicht so ganz klar. Zumindest hat er das gesagt. Er ist eben auf einen zufälligen Planeten gelandet, wo noch nie jemand bisher war. Hat ein paar Sachen entdeckt, hat seine Entdeckungen hochgeladen und ist dann eben weitergeflogen. Das war schon die ganze Präsentation. Wir haben ehrlich gesagt nicht viel mehr gesehen, als wir vorher schon gesehen haben. Das heißt, wir können uns nicht sicherer sein, dass das Spiel tatsächlich sein Potenzial auch wirklich erfüllt und einhält, was es eben theoretisch hat. Ich glaube, wir sind alle mega gespannt, aber... Ne? Wir haben auch noch keinen Release-Datum. Er hat gesagt, wir kriegen bald eins, genau. Aber wir haben noch keins. Ja. Von daher... Also ja, viel Neues kann man auf jeden Fall nicht dazu sagen. Nee, es ist leider ein bisschen unspektakulär. Der nächste Titel war ein bisschen cooler, hauptsächlich aber auch nur, weil es dabei um einen Morpheus-Titel ging. Morpheus war selbst komplett abwesend auf der ganzen Pressekonferenz. Ich war mega überrascht. Alle haben erwartet, dass Sony mindestens so 20 bis 30 Minuten für Morpheus aufwenden wird, aber was nö. Gar nicht der Fall war. Ein Stück weit, 2 Minuten vielleicht. Ja, und das ist auch nur bei diesem Titel gewesen. Ein Stück weit auch verständlich, glaube ich, weil, wie du das schon bei der Pressekonferenz gesagt hast, Problem bei Morpheus, wie bei diesen ganzen Virtual-Reality-Brillen, ist immer ein bisschen die Präsentation. Du kannst nicht viel damit machen letztendlich und dadurch, dass sie Morpheus ja diesmal richtig breit aufgestellt auf dem Showfloor hatten, also wirklich viele Stationen, wo man viele verschiedene Demos ausprobieren konnte, was, glaube ich, so die Idee zu sagen, wir schicken die ganzen Journalisten einfach im Showroom. Das macht auch mehr Sinn. Also es ist einfach schwierig, Leuten, die am Fernseher sozusagen zu vermitteln, was VR jetzt genau oder was der Vorteil auch von VR richtig. Ist. Richtig. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer HoloLens, wo man eben den direkten Effekt im Raum sieht, ist ja VR letztendlich nichts anderes als eben diese Brille aufhaben und das direkt vor sich haben, aber von der Kamera aus gesehen macht das keinen Unterschied. Das Ganze ist ein Shooter, der nennt sich Rix, ist ebenfalls von einem Guerilla-Studio von, ich glaube... Ist von Guerilla Cambridge, die haben das genau. Killzone für die Vita entwickelt letztens. Genau. Von denen kommt eben dieses Spiel. Das ist ein 3 gegen 3, in Anführungsstrichen, selbst genannt quasi E-Sports-Shooter. Das ist also ein kompetitiver Shooter, der auch gleich schon so ein bisschen diese E-Sports-Anleihe mitführt quasi. Und das ist so das erklärte Ziel anscheinend, das in der Hinsicht zu etablieren. Also ein schneller, 3 gegen 3 ausgeglichener Shooter, der eben spezifisch mit Morpheus und eben in Virtual Reality funktionieren kann. Sie haben mir eine kurze Demo von gezeigt, das sah ganz cool aus, jetzt aber auch nicht mega spektakulär, hat glaube ich aber auch keiner erwartet. War so ein bisschen einfach der Token, um zu erwähnen, warum oder um Morpheus überhaupt mal zu name-droppen zumindest. Zu haben, ja. Genau. Könnte schon ganz cool werden. Ich erwarte da jetzt gameplay-technisch nicht wahnsinnig viel von und da E-Sports halt so gepolished sein muss, also ein Spiel für E-Sports muss so gepolished sein und so genau in seiner Mechanik so perfekt balanciert sein, dass es sehr schwer ist, speziell für E-Sports ein Spiel zu entwickeln. Ein kleines, halbwegs unerfahrenes Studio, das mal nebenher machen zu lassen, ich rechne mir da jetzt nicht mit großem Outcome, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Aber immerhin haben sie den Namen halt mal erwähnt. Und das war's vom Prinzip her. Ja, Call of Duty als nächstes. Ja, zum ersten Mal, sage ich jetzt Sony. Mal, sozusagen mit einer Partnerschaft mit Sony. Ja. Die letzten Call of Duty waren ja alle bei Microsoft. In der Tat. Was PR anging. War jetzt auch nicht so spektakulär. Ist halt ein Call of Duty. Sieht aus wie ein Call of Duty. Fühlt sich an wie ein Call of Duty. Ist jetzt halt eben das Black Ops in der Zukunft. Glaube ich, kann nicht viel verkehrt gehen. Sie haben so ein bisschen Nanosuit-mäßig wie aus Crysis. So Anzüge, mit denen sie spezielle Sachen machen können. Leute spezielle Fähigkeiten beschießen, Raketen werfen, höher, weiter springen, schneller bewegen und. Sie haben relativ viel Gameplay auch gezeigt. Ja, ist halt ein Call of Duty. Glaube ich nicht, dass da viele Leute irgendwas Spektakuläres von erwartet haben. Speziell jetzt eben für Sonys relevant ist eben auch wieder time-exklusive DLCs, Maps und so ein Kram. Also alles, was nebenher zu dem Spiel erscheint, wird alles zuerst time-exklusiv für Sony erscheinen. Vom Prinzip her tatsächlich eben der komplette Wechsel des Lagers. Ja. Ist, glaube ich, für Sony ein großes Ding. Call of Duty, da brauchen wir nichts. Brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie kleinreden. Nur weil wir das nicht so spektakulär finden, ist ein Riesending nach wie vor. Von daher ist es ein Riesendeal für Sony. Vor allem, weil du immer wieder merkst, keine Ahnung, wenn du mal nach einer Pressekonferenz mal Twitter durchgehst, wie viele Leute wirklich nicht genau hinhören. Also es gab wirklich super viele Tweets, die gesagt haben, Call of Duty Black Ops 3 exklusive PS4. Und ich meine, sowas funktioniert dann in dem Moment natürlich für die... Also wir reden immer so ein bisschen so, time-exclusive interessiert ja niemanden, aber es gibt super viele Leute, die einfach nicht richtig hinhören oder das nicht richtig hinhören wollen. Weil es dann tatsächlich ganz viele Leute gab, die gedacht haben, Call of Duty Black Ops 3 kommt jetzt exklusiv für die PS4. Was natürlich... keine Ahnung, völlig unrealistisch, aber mega unglaublich gewesen wäre, aber allerdings. Nee, ist nicht der Fall. Ja, in der Tat. Und ja, dann war nochmal Disney da. Jetzt, das war so ein bisschen der Teil, mit dem ich im Nachhinein sehr unzufrieden war, muss ich sagen, der, glaube ich, aber auch niemandem so richtig gefallen hat. So das, was eben bei Microsoft gefehlt hat, diese Höhen und Tiefen, wo man grundlegend durchgehend solides Spielepräsentation hatte, war bei Sony eben diese krassen Highlights mit einem Shenmue, mit einem Final Fantasy VII und einem Last Guardian und dann aber auch entsprechend, also nicht ganz so krasse Lows, wie die Highlights waren, aber trotzdem ein gewisses Low, wo dann eben nochmal so bestimmt 10 Minuten Disney Infinity da war. Also gefühlt auf jeden Fall 10 Minuten, ich glaube es waren nicht so viele. Letztendlich war es wahrscheinlich kürzer, ja, aber genau, also ja, Disney Infinity kann auch. Disney Infinity ist halt so das gleiche wie PBZ, habe ich das Gefühl. Ich weiß, dass es mega erfolgreich ist auch, sonst ja. würden sie es nicht auf der Bühne haben. Stimmt. Und dann auch mit Star Wars und so weiter, aber ja. Naja. Also ich will jetzt auch eigentlich nicht so viel Zeit dann darauf verschwenden. Stimmt, ja, keine Ahnung. Wir sind ja schon bei der 2-Stunden-Marke, glaube ich. Ja, wir sind schon gut bei der 2-Stunden-Marke, ja, allerdings. Ja, definitiv. Ist Disney Infinity, was sie quasi jetzt einfach wieder exklusiv angekündigt haben, nur mit was genamedroppt haben. Es gibt eine Limited Edition von Disney Infinity 3.0 mit einem Bundle eben mit Star Wars Episoden, eben zwei Star Wars Spiele oder zwei Star Wars Welten, die eben da gemacht werden, die man eben spielen kann, die dann eben jeweils Episode 1 bis 3 und 4 bis 6 eben umfassen. Es gibt eine exklusive Spielfigur, in Anführungsstrichen exklusiv Boba Fett, den man eben dann vor Holiday schon spielen kann. Das heißt, der kommt früher raus mit diesen Versionen und man kann eben schon früher spielen. Letztendlich ist er aber am Holiday dann auch zum Holiday hin, also zum Weihnachtsverkauf quasi für alle verfügbar. Und das war's vom Prinzip her auch. Definitiv sehr unspektakulär. Sie haben dann noch kurz ein paar Koop-Missionen zu Star Wars Battlefront gezeigt, da werden wir aber auch bei EA dann nochmal ausführlich darüber reden, weil da wesentlich mehr Gameplay war, ist durchaus interessant gewesen. Ich glaube, wie gesagt, auf den Koop-Teil gehen wir dann da auch nochmal ein. Und letztendlich abgeschlossen haben sie dann mit dem großen Ding, wo auch alle mit gerechnet haben, dass sie damit abschließen, nämlich Uncharted 4 nochmal. Das ist nicht so spektakulär wie manche andere Ankündigungen, aber glaube ich trotzdem von vielen eben so das, was sie eben am meisten erwartet haben, bevor sie... Sie mussten ja nicht ankündigen, also es war ja schon... Es war ja, als ich gesehen habe, dass sie mit Last Gun anfangen, wusste ich, sie werden mit Uncharted 4 enden. Also, richtig, genau. Es sei denn, sie haben noch irgendwas, also mit, in der Mitte der Konversation dachte ich, okay, wenn sie jetzt noch irgendwas richtig Krasses haben neben den anderen drei, dann vielleicht, aber ansonsten Uncharted 4 wird das endlich sein. Und das war's ja auch, 7 Minuten Gameplay-Trailer, keine Ahnung, ich bin jetzt ja nicht so riesig in Uncharted drin, kannst ja mal kurz so ein bisschen... Ich meine, es war auf jeden Fall Live-Gameplay, das wissen wir, weil es da das einzige technische Problem während der ganzen E3 war, nämlich, dass der DualShock 4-Controller anscheinend den Geist aufgegeben hat, kurz bevor... Die Demo, das hat man daran gemerkt, dass es eben, Nathan steht da, glaube ich, eine halbe Minute nur rum und macht nichts und du hast das Gefühl, okay, du musst jetzt den Controller eben bewegen und es passiert eben nichts. Ja. Und da wusstest du, okay, das ist auf jeden Fall Live-Gameplay, weil sonst wäre es auch ohne den Controller einfach weitergegangen. Richtig. Das war dementsprechend war das eigentlich ganz cool, dass da dann diese Unterbrechung war, weil dann wusste man auf jeden Fall, dass Live-Gameplay ist und ja, was soll ich mal sagen, also technisch gesehen war das auf jeden Fall ein sehr eindrucksvolles Level, wie ich finde. Ja. Sie haben, glaube ich, so ein bisschen versucht, dieses Zuglevel aus Uncharted 2, so dieses Feeling so ein bisschen einzufangen, dass du eben zwar schon irgendeiner Weise geskriptet von A nach B musst, aber du trotzdem irgendwie das Gefühl hast, die ganze Welt um dich herum ist wirklich lebendig und riesig, halt das, was sie damals in der Zugszene gezeigt haben. Und anscheinend war das ja auch nur die halbe Demo, also die ganzen Journalisten haben gemeint, die zweite Hälfte der Demo haben sie dann hinter verschlossenen Türen gezeigt, also da, wo dann der erste, die Gameplay-Demo von der E3-Pressekonferenz aufgehört hat, dann ging es noch weiter. Also dann auf der Brücke quasi genau. Und so weiter. Ja. Und alle Previews, die ich gelesen habe, meinen, das war absolut awesome, was die dann noch gezeigt haben. Und ich meine, im Ernst, ich habe halt das Gefühl, die Uncharted, das Uncharted-Rezept funktioniert einfach. Ja, also ich glaube, alle verbinden mit Uncharted mittlerweile gewisse Szenen und so. Uncharted 3 war für viele ja, also ich fand Uncharted 3 auch ganz gut, manche fanden es ein bisschen schlechter als 2 und bei 4 habe ich aber auch eigentlich wieder ein ganz gutes Gefühl, dass sie Uncharted zu einem guten Ende bringen werden und ich glaube, wir alle wissen, was wir von Uncharted erwarten können und definitiv. Ich glaube, jeder, der irgendwie ein Fan davon ist, also ich fand das Footage jetzt nicht überragend gut, aber auf jeden Fall hatte ich auch wieder Bock drauf. Ich meine, das letzte Uncharted ist auch wieder ein paar Jährchen her und sie hatten ja Last of Us dazwischen und deswegen habe ich schon Bock auf Uncharted 4, definitiv. Also ich glaube, da geht's den meisten so, ja. Ich glaube auch, dass das niemanden jetzt komplett weggeblasen hat, aber es war eben sehr, sehr gut inszenierte und sehr frenetische Action eben, die, glaube ich, auch gut dann zu Uncharted passt, irgendwie sowas. Man hat eben noch dieses kleine Banter, was man immer hat zwischen Sully und Nathan eben. Genau, also das ist ja auch etwas, was irgendwie die Uncharted-Serie irgendwie ausmacht. Genau, das, was auch den Charme ausmacht, dass die beiden nebeneinander die ganze Zeit alles kommentieren und erzählen und sowas. Und das war schon ein ziemlich cooler Trailer, also also ziemlich cooles Gameplay. Aber ja, also mega spektakulär jetzt auch nicht, aber ich glaube, es hat auch niemand erwartet. War einfach, glaube ich, ein guter Abschluss. Das Einzige, was wir noch erwähnen müssen, was eben so ein bisschen, wie wir es eben gerade auch bei Microsoft gemacht haben, was ein bisschen außerhalb der ganzen Geschichte war, also eben so ein bisschen eher dann für Peripherie bzw. System an sich. Sie haben noch über PlayStation View geredet, was, glaube ich, für die meisten Gamer ziemlich interessant war. Das war so einer der... Das war auch eher für Amerika, glaube ich, interessant. War eigentlich nur für Amerika interessant, ja. Das Gefühl habe ich auch, dass eben, keine Ahnung, super viele Angebote, die sie dazu eben auch haben, dass es eben speziell so ist, dass du dich für gewisses Channel subscriben musst, ohne ganze Pakete zu nehmen und so ein Kram, was wohl in Amerika stand ist, dass wenn du zum einen Channel subscriben willst, musst du eben gleich ein ganzes Paket kaufen und sowas. So ein paar Kleinigkeiten halt. Letztendlich ist es einfach halt das View on Demand, mit den Fernsehsendern quasi in Amerika. Und entsprechend unspektakulär ist das für uns hier in Europa. War auch einer dieser kleinen Tiefpunkte. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein bisschen mit dem Fazit vielleicht dann auch einsteige für die Pressekonferenz. Es gab durchaus ein paar Tiefpunkte für mich. Es gab zum einen diesen Disney Infinity Block. Sie haben mittendrin zwischendurch nochmal ein Sizzle Reel gehabt, wo sie einfach nochmal so zusammenfassend ganz viele Spiele gezeigt haben. Fand ich völlig deplatziert und unnötig, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es sehr lang war. Es war wirklich sehr, sehr lang. Es waren bestimmt so 6-7 Minuten oder sowas, die das Ding dann irgendwie auf dem Bildschirm war, wo man dann hauptsächlich Spiele gesehen hat, die man entweder aus früheren Präsentationen kannte oder jetzt gerade eben erst gesehen hatte. Wo ich das Gefühl hatte, ich brauche eigentlich keine Erinnerung daran, das ist reine Zeitverschwendung. Gerade weil man eben auch das Gefühl hatte, Sony hat nicht so wahnsinnig viel Zeit. Sie haben dieses Jahr ausnahmsweise auch mal tatsächlich einem wirklich nur 1,5 Stunden gemacht. Sonst, im Normalfall überziehen sie das ja immer sehr gerne mal. Ja. Diesmal waren es wirklich straight 1,5 Stunden. Und manche Spiele waren auch wirklich nur sehr kurz da. Zum Beispiel Devolver Digital hätte ich mich jetzt nicht dran gestört, nochmal ein paar Spielszenen tatsächlich aus einzelnen Titeln zu sehen. Devolver Digital war natürlich auch in dem Sinne... Ich weiß gar nicht, ob sie ganz glücklich waren mit der Platzierung. Ja, zum Beispiel das auch. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Es gab so ein paar Titel, wo ich das Gefühl hatte, die waren noch ein bisschen gerusht. Ein paar Sachen, wo man sich hätte mehr Zeit für nehmen können. Und in dem Moment ist es natürlich ein bisschen schade, wenn man das Gefühl hat, da wird dann auch noch Zeit mit sowas verschwendet, in Anführungsstrichen. Gleiches gilt eben für das PlayStation View, was natürlich vielleicht ein Stück weit mit drin sein muss. Aber, keine Ahnung, hätte man vielleicht auch an anderer Stelle ein bisschen erwähnen können. So viele Leute interessieren sich selbst dann auch in Amerika, glaube ich, auf so einer E3-Pressekonferenz nicht für sowas. Und dann hast du zum Beispiel dann auch noch mal sowas wie das Disney Infinity, wie gesagt, was da drin ist. Ist ein bisschen schwierig, fand ich. Ich muss zusätzlich auch sagen, dass ich persönlich als jemand, der eben so ein bisschen raus ist aus diesen ganzen großen Ankündigungen, natürlich schon verstanden habe, was für eine Tragweite das hatte. Trotzdem das Gefühl hatte, dass es halt innerhalb der Pressekonferenz definitiv besser zu präsentieren gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, man hätte besser mit den Ankündigungen umgehen können. Sie ein bisschen besser auch in Szene setzen können, als einfach nur eben den Final Fantasy VII Trailer zu zeigen, auch bei Shenmue. War natürlich cool, dass Suzuki da war, aber er war auch nur für so einen Satz auf der Bühne, wo ich auch das Gefühl hatte, dann redet doch wenigstens ein bisschen länger mit ihm. Wenn ihr am Ende dieses Sizzle Reel einfach komplett ans Ende setzt, nach Uncharted, wo die Leute schon aufstehen und gehen, die Leute, die halt Bock haben, gucken sie es noch an, die Leute, die keinen Bock haben, eben nicht. Dafür gebt ihr einfach ein paar anderen Sachen ein bisschen mehr Zeit, zum Beispiel dem Suzuki. Ich habe das Gefühl, man hätte es besser inszenieren können, das hat mich im Nachhinein doch durchaus auch ein bisschen enttäuscht. Insgesamt ist aber eben genau das, so das, was eben diese Pressekonferenz ausgemacht hat. Du hattest krass Höhen mit den drei großen Titeln, die angekündigt wurden. Das Einzige, was fehlte, war Half-Life 3, sonst dann wäre aber auch wirklich dann wäre wirklich die Welt explodiert, glaube ich. Ja, wenn sie nach Anders spielen, wenn noch, keine Ahnung, Game New rauskommen, wäre so, hi guys, übrigens. Wir machen Half-Life 3. Keine Ahnung, für Sony PS4. Exklusiv, ja. Keine Ahnung. Also wenn das tatsächlich irgendwie passiert wäre, dann wäre wirklich alles explodiert, aber trotzdem, diese drei Sachen, die sie angekündigt haben, waren schon extrem spektakulär. Die restliche Konferenz hatte durchaus auch seine anderen Highlights. Wie gesagt, auch ein Horizon fand ich extrem spannend, definitiv. Ein No Man's Sky ist immer cooles zu sehen. Firewatch hat mir persönlich gut gefallen. Also es war jetzt nicht so, dass noch andere, dass es tatsächlich irgendwie auch wenige große Highlights gab neben den anderen. Es war schon eine in der Hinsicht gute Pressekonferenz, aber es gab eben auch entsprechende Lows, die eben bei Microsoft gefehlt haben. Für mich kommt es dadurch entsprechend, muss ich sagen, ungefähr auf derselben Note hinaus. Ich würde sagen, es war beides gute Konferenzen. Microsoft hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen, weil es eben so einen schönen konstanten Flow hatte, aus einfach einer guten Pressekonferenz. Bei Sony war es halt so, oh mein Gott, ich kann es überhaupt gar nicht glauben und oh Gott, das nervt mich gerade zu Tode. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es doch irgendwie auch ein bisschen mehr bitterer Beigeschmack hängen geblieben ist. Aber insgesamt war das natürlich eine extrem gute Konferenz und wenn wir das jetzt in 3 Monaten vergessen haben und es quasi nur noch darum geht, dass auf dieser E3 eben auf der einen Pressekonferenz diese drei großen Titel angekündigt wurden, dann ist es auch scheißegal, wie die gelaufen ist. Die wird eh trotzdem in die Geschichtsbücher eingehen. Aber wie gesagt, für mich persönlich jetzt, so im Nachhinein muss ich sagen, ist sie definitiv nicht besser gewesen als Microsoft, aber ich glaube, in der Erinnerung wird sie es 100%, wird sie es morgen schon sein. Ist sie es wahrscheinlich jetzt schon. Ich glaube, das Ding ist natürlich auch, Sony hat insgesamt, wenn du da auf die Liste guckst, super viele Spiele, die generell überhaupt zum ersten Mal auch angekündigt wurden, die auch nicht geleakt sind, komplett. Also während du bei Microsoft schon mehr von den Titeln, von denen du schon wusstest, dass sie kommen, oder also Halo 5, Rise of Tomb Raider, Fable Legends, Forza 6, alles, was ihm schon angekündigt wurde, hattest du halt bei Sony dann zumindest sowas wie ein Horizon. Du hattest das erste Mal Dreams. Du hattest dann World of Final Fantasy, was ja auch irgendwie in dem Sinne vielleicht nicht mega interessant ist, aber auch was Neues ist. Also, du hast dann schon gemerkt, warum Sony am Anfang oder vor der E3 dann viele von den bereits angekündigten Sachen eigentlich schon in Trailerform rausgehauen hat. Weil sie dann doch lieber, glaube ich, das Limelight für diese ganzen richtigen Neuankündigungen eben. Ja. Ich meine, Hitman wurde ja auch erst zum ersten Mal offiziell bei Sony angekündigt. Stimmt. Zum Beispiel. Ja. Also insgesamt, ich würde halt sagen, ich kann auch sehen, dass das auf jeden Fall Sony hatte so ein bisschen auch seine Tiefs zwischendrin. Würde aber natürlich sagen, ich meine, diese drei Ankündigungen, ich hatte Diskussionen schon mit Merlin, ob die jetzt vielleicht ein bisschen deplatziert waren, ob man sie noch ein bisschen stärker hätte rausheben müssen oder nicht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, sie wissen schon genau, dass sie nicht mehr dafür brauchen, auch wenn man natürlich sagen könnte, ja, man hätte mehr noch draus machen können. Ich glaube, bei den diese drei Ankündigungen, also Last Guardian würde ich vielleicht noch ein bisschen rausnehmen, weil Last Guardian natürlich alle irgendwie ein bisschen gespannt drauf sind, ob man jetzt riesiger Ico oder Shadow of the Colossus-Fan war oder nicht, aber Final Fantasy VII Remake und Shenmue 3 funktioniert wirklich schon vor allem wegen den Fans. Also Final Fantasy VII vielleicht noch in der Hinsicht, dass viele Leute eben, die nie was mit Final Fantasy zu tun hatten, schon wissen, was irgendwie, warum Final Fantasy VII so ein wichtiges Spiel ist. Mhm. Und dementsprechend vielleicht auch daran interessiert sind, aber Shenmue 3 ist ein wahres, einfach nur, das ist für euch Fans. Komplettes Fanfest, ja. Genau, also wenn du nichts mit Shenmue zu tun hast oder vielleicht auch ein bisschen zu jung bist, um zu wissen, was Shenmue eigentlich ist, ist vielleicht eine der unspektakulärsten Ankündigungen auf der ganzen E3. So ist es einer der spektakulärsten, weil du eben weißt, wie sehr das den Fans am Herzen gelegen hat. Und du hast ja auch dann am Ende, als dann der Countdown weg war, hast du ja ganz kurz diesen einen Journalisten gesehen, der auch seine Arme nach oben gestellt hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Schon. Ein Typ stand wirklich im Publikum und war völlig aufgelöst, ja. Da hab ich das schon gesehen. Also, ich meine, ich hab's ja live gesehen und ich hab noch vorher geblödelt auch mit Kummel so, ich weiß nicht, ob bist du halt schon bereit für Last Guardian und so, und dann kommt das halt wirklich. Und wenn da auch noch FF7 Remake und Shenmue 3 da kommen, dann kannst du sagen, naja gut, am Ende könntest du objektiv sagen, war auch vielleicht nur, keine Ahnung, 7 oder 8 von 10, aber ich glaube, wir haben seit Jahren nicht mehr eine so spektakuläre E3 gesehen. Ich glaube, das letzte Mal, dass es wirklich so spektakulär war, als Final Fantasy 13 auf Xbox 360 angekündigt wurde. Das war auch, kam aus dem Nichts heraus und hab damals für Riesendiskussionen gesorgt. Und dementsprechend, glaube ich, in Sachen Buzz hat Sony definitiv, glaube ich, 100%. Also da brauchen wir nichts gegen sagen, das sage ich auch gerade. Ich glaube auch, dass es schon, auch wenn man das jetzt heute nur noch so betrachten und bewerten kann, es ist völlig irrelevant, was noch auf dieser Pressekonferenz gelaufen ist. Das wird in einem Monat keine Sau mehr wissen, was auf der Pressekonferenz war. Aber was alle wissen, ist, dass es diese eine Sony-Pressekonferenz war, wo die drei Titel eben alle drei drin waren und angekündigt wurden. Und ohne dass vorher irgendwas geleakt war, plötzlich war für die Welt präsentiert quasi diese drei Titel. Das wird absolut in die Geschichtsbücher eingehen, da braucht man nicht drüber reden. Bei Steam Remake gab es sogar eine Seite, die ein paar Stunden vorher gesagt hat, das wird kommen, aber meinst du, da glaubt niemand glaubt daran? Glaubt ja keiner mehr dran zu dem Zeitpunkt, ist ja scheißegal, ja. Das war dann wirklich so eine Art cool Story, Bro. Also, ja, schon. Kann ja jeder sagen. Ich kenne jemanden, der gesagt hat das. In der Tat. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum letzten der großen drei, weil wir uns auch ein bisschen ranhalten müssen, wie wir es schon gesagt haben. Es gibt einfach so viel zu bereden. Glaubt uns, das wird noch viel schlimmer in der nächsten Folge. Ich habe jetzt schon Graus davor, weil ich habe das Gefühl, da sind nochmal doppelt so viele Spiele drin, über die wir eigentlich reden müssen. Aber naja, wir versuchen es erstmal hier mit Nintendo fertig zu werden. Ich habe das Gefühl, Nintendo wird definitiv auch das Kleinste werden. Nintendo ist so ein bisschen das Problem, dass Nintendo letztes Jahr ja sehr groß Lob von uns gekriegt hat. Völlig zu Recht auch. Nintendo hat letztes Jahr eine fantastische Pressekonferenz gehabt, beziehungsweise Pressekonferenz war es ja nicht, das Digital Event. Ein gutes Digital Event plus der ganze E3-Dings mit Treehouse, was sie auch diesmal behalten haben vom Konzept. Was auch nach wie vor, wie gesagt, gut funktioniert, aber dadurch, dass es letztes Jahr eben eine Neuigkeit war und eben noch letztes Jahr die anderen beiden Pressekonferenzen nicht ganz so spektakulär war, konnte den Nintendo da sehr gut punkten. Dieses Jahr mit dem Digital Event, zum einen, das war extrem cool aufgemacht, da brauchen wir jetzt nichts sagen, ist natürlich ein bisschen kindisch, aber trotzdem ist es irgendwie lustig, diese Handpuppen eben zu sehen, die da rumspringen, das war schon ganz lustig und gut gemacht, definitiv, dieser Slapstick-Humor passt gut zu Nintendo und das fand ich dann eigentlich auch ganz gut. Sie haben auch relativ stark geöffnet, muss ich sagen, also ich glaube, am Anfang waren alle Leute noch ziemlich, weiß ich auch nicht, doch durchaus davon überzeugt, dass da durchaus was bei rumkommen könnte. Es ging nämlich gleich los mit Star Fox Zero für die Wii U. Wie wir im Nachhinein erfahren werden, einer der sehr wenigen Titel, der eigentlich für die Wii U dann irgendwie relevant war. Es war großteilig 3DS im Nachhinein, aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, noch, glaube ich, sah schon sehr gut aus eigentlich. Star Fox Zero, Star Fox Spiel für die Wii U. Die Kampagne wird von Platinum Games entwickelt. Ja, Platinum entwickelt ja gerade zur Zeit anscheinend alles, auch völlig scheißegal. Platinum was everywhere. Richtig, und das ist auch völlig scheißegal, was für ein Genre. Das ist auch, wenn man das Gefühl hat, die sind Experten für eine gewisse Art von Spiel. Mittlerweile machen sie Star Fox Kampagnen. Aber ja, Cooler Einstieg auf jeden Fall, sah auch gut aus. Außerdem, neue Star Fox ist jetzt auch nicht verkehrt, habe ich das Gefühl. Klar, das ist kein Mario und kein Zelda, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Ich meine, es war in dem Sinne halt kein Neuankunft. Wir haben alle schon gerechnet, dass die Neues was endlich mal richtig was dazu zeigen werden. Ja. Zu Star Fox. Sah, wie gesagt, auch gut aus. Das erste Star Fox, ich meine, wann war das letzte Star Fox her? Puh, keine Ahnung. GameCube? Das war ja sogar noch, das war nicht so ein klassisches Star Fox, das auf dem GameCube, das war ja dann eher so ein Action-Adventure. Oder? Ja, es gab Star Fox Adventure, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Star Fox auf dem GameCube war, ein klassisches. Ich glaube, das letzte war wirklich auf dem N64. Das ist ehrlich gesagt, hätte ich es gerade auch gesagt. Wie kommt mir das total abstrus vor, aber ich hätte auch gesagt N64 war das letzte. Ich hab sofort gesagt, oh, das sieht aus wie ein Star Fox, aber ich glaube, ich habe noch nie ein so schönes Star Fox gesehen. Ja, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wenn das letzte wirklich auf der N64 war, dann macht es Sinn, wenn ich denke, boah, ich habe noch nie so ein schönes Star Fox gesehen. Ja, in der Tat. Ja. Schwierig halt, also... Ich würde sagen... Wird bestimmt cool, glaube ich. Ja, genau. Ich würde auch sagen, es wird bestimmt cool. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Leute das durchaus erwartet haben und dann entsprechend auch nicht groß enttäuscht waren, logischerweise, darüber, was man ja fast hätte erwarten können, so ein bisschen. Trotzdem konnte das jetzt auch nicht wirklich letztendlich quasi alles retten, was dann danach noch passiert ist. Ging dann gleich weiter mit etwas, was dann wieder so richtig so das Meat derzeit von Nintendo ausmacht, hat man das Gefühl, wieder eins dieser Dinge, das halt sich verkauft wie geschnitten Brot und eben auch eine spezielle, ja, quasi, sagen wir mal, eher eine jüngere Käuferschaft hat. Sie haben dann gleich weitergeredet über Skylanders und Amiibo. Vom Prinzip haben sie einfach nur zwei neue Figuren vorgestellt, zwei spezielle. Ja. Warte mal, lass mich mal kurz, ich hab was im Kopf. Turbocharge, Donkey Kong und Hammer Slam Bowser. ja. Die halt eben das erste Mal, so wie ich es verstanden habe, ich kenne mich damit nicht besonders gut aus, aber so wie ich es verstanden habe, das erste Mal tatsächlich auch einfach für beide Spiele kompatibel sind. Das war ja anscheinend vorher nicht unbedingt der Fall. Das heißt, die kann man in beiden Spielen, sowohl in Skylanders als auch in dem allgemeinen Amiibo-Ding eben benutzen. Was an sich ein sinnvoller Schritt ist, aber glaube ich auch, wie gesagt, keine Ahnung, wer ist denn von uns schon in Skylanders Amiibo? Jetzt habe ich das Problem mit Amiibo. Ich meine, da will ich jetzt so einen kurzen Satz dazu sagen. Amiibo ist halt so erfolgreich und gleichzeitig shippt Nintendo so wenig von denen, dass du eigentlich nicht wirklich sagen kannst, oh, wenn du Bock drauf hast, mit diesen Amiibos zu spielen, dann kaufst du die einfach, sondern du musst dir wirklich im Internet vorher anschauen, okay, welcher Carrier hat jetzt welchen jetzt irgendwie exklusiv da, wie kann ich den jetzt vorbestellen, muss ich da anrufen, muss ich mich in die Reihe stellen oder so, und es ist anscheinend immer eine mega Lotterie, so ein Amiibo zu kriegen, dass ich wiederum das Gefühl habe, dass es irgendwie gleichzeitig so Sammler-Dings und gleichzeitig soll es aber auch so einen Nutzen haben, das funktioniert beides irgendwie nicht zusammen. Ja, also du kannst dich gleichzeitig nutzen und Sammelwert haben, weil das beißt sich. Ja. Und ich weiß auch, dass deswegen viele Nintendo-Fans immer noch so sagen, dieses ganze Amiibo-Ding sind mir nicht ganz zufrieden so damit. Aber das ist, ich möchte dieses Fass jetzt nicht aufmachen, weil ich das mal gesagt habe. Warum? Weil ich auch zum Fazit nochmal dann darauf zurückkommen möchte. Ja, schon. Ja, glaube ich, kann man relativ schnell einfach rüberglänzen. Übrigens zu Star Fox kurz danach, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, ist tatsächlich so, dass das letzte richtige Star Fox auf dem N64 war. Danach kam dann einmal Star Fox Adventures, was eben dieses Art Rollenspiel war, das übrigens auch von Rare ist. Und ursprünglich eigentlich als ein komplett anderes Spiel geplant war und sie haben es einfach nur geswitcht und dann eben, ja, Fox halt als Hauptrolle eingeführt. Dann gab es Star Fox Assault auf dem GameCube. Das war anscheinend eine Mischung aus allem Möglichen. Das war schon so ein bisschen Gameplay im Sinne von rumfliegen und Sachen machen. Es gab aber auch Bodenmissionen und so ein Kram. Also, ja, es ist schon eigentlich ein Star Fox, aber hat auch so viele Spielelemente, die nicht klassisch Star Fox sind, dass es schon wieder schwierig ist. Und es gilt wohl gemeinhin als der mit Abstand schwächste Vertreter in der Star Fox-Serie. Ich glaube auch, Star Fox hieß damals auf dem N64 gar nicht Star Fox in Deutschland. Ich glaube, das hieß Lilith Wars oder so. Naja, Lilith Wars gab es für den N64, genau. Das hieß Lilith. Das habe ich so kennengelernt, auf jeden Fall. Richtig, genau, ja. Und Star Fox Assault, wie gesagt, ist so ein bisschen, das gab es auf dem GameCube, aber war nicht so richtig. Dann gab es ein paar DS-Titel und jetzt Zero ist tatsächlich der erste richtige Full-Fledged Star Fox-Titel, wieder den es seit geraumer Zeit gibt. Ja, aber wollen wir weitergehen? Als nächstes kam dann was zu Legend of Zelda. Legend of Zelda Triforce Heroes. Genau, es soll ein Koop-Spiel für ein 3DS sein, ähnlich so wie damals dieses, wie hieß denn das? Es gab ja auf dem DS oder war es auf dem Game Boy Advance? Das war Game Boy Advance, ich glaube, hier Four Swords. Genau. Ich weiß nicht, so ein ähnlicher Titel. Sah ganz okay aus. Ich weiß, dass viele enttäuscht waren, dass es kein neues richtiges Zelda wie A Link Between Worlds ist. Was ich ehrlich gesagt auch lieber gehabt hätte als das, aber naja. Kann man ja mal ankündigen für den 3DS. Davon abgesehen, ehrlich gesagt, war Four Swords damals cool. Ich weiß, dass super wenig Leute das gespielt haben, weil es damals halt eben mit lokaler Multiplayer- und Handheld-Konsolen nicht so weit her war. Nachdem das selbst bei Nintendo heutzutage zumindest im Vergleich zu damals besser funktioniert, habe ich schon das Gefühl, dass es gut funktionieren könnte. Also ich mochte das damals. Four Swords fand ich damals schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Dieses kleine Koop-Mini-Zelda-Spiel. Ich fand das gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Also von daher, das könnte auch durchaus was werden, aber ja. Dann kommen wir zu Hyrule Warriors Legends. Stimmt. Einem 3DS-Port von Hyrule Warriors. Ja, was auch wieder völlig... Hyrule Warriors hat sich extrem gut verkauft. Definitiv. Das steht außer Frage. Das ärgert dich wahrscheinlich sehr. Nö, ist schon okay. Also ich bin ja überhaupt kein Freund davon. Ich finde das auch ganz schrecklich nach wie vor. Und ich bin euch der Meinung, dass ich mag... Also ich habe selbst noch nie groß Warriors-Titel gespielt. Ich verstehe die Faszination. Ich glaube, sie würden mir auch gefallen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Warriors-Titel. Ich habe auch nicht zum Beispiel sowas wie gegen Dragon Quest Warriors, wo ich das Gefühl habe, das passt halt gut zusammen. Aber ein Zelda passt nach wie vor nicht. Und mir gefällt das Design nicht. Und Zelda mit den riesigen Möpsen und diesem kurzen Kleid ist einfach schrecklich. Ich glaube, was mich am meisten aufgeregt hat, ist, dass plötzlich die Leute dann gesagt haben, ach, Warriors ist noch gar nicht so schlimm, nachdem sie jahrelang, vor allem die Reviewer, jahrelang auf Warriors rumgeritten haben. Stimmt, du bist ja ein durchaus großer Warriors-Fan, ja. Ich war durchaus mal ein großer Warriors-Fan und hab dann immer gesagt, naja, die Reviews muss man erleben. Und plötzlich, ja, hi, Warriors, jetzt verstehe ich plötzlich so, ja, es macht einfach Spaß mit so Leuten, die man kennt, einfach so, ich denke so, nee, no shit, Mann, das machen wir seit Jahren, nur weil ihr natürlich keine Ahnung von japanischer, chinesischer Geschichte habt. Ja. Was natürlich auch in dem Sinne nachvollziehbar, trotzdem habe ich mich in dem Moment erst so gefühlt so, no shit, Mann, das hätte ich auch schon seit Jahren sagen können, dass das in irgendeiner Weise schon Spaß macht. Wie schön, dass wir uns auch beide da einfach über andere Dinge, aber zumindest gemeinsam drüber aufregen können. Ja, alles quasi raus, ist das letztendlich einfach nur ein Port für ein 3DS, der war vielleicht ein bisschen absehbar... lockt jetzt auch niemand mit am Ofenrohr vor. Ähnlich leider mit dem nächsten Titel. Dann geht's plötzlich um Metroid Prime. Das war, ich glaube, das war für die Nintendo-Fans eine große Achterbahnfahrt, weil so, oh Gott, es kommt ein neues Metroid! Das wäre auch echt spektakulär gewesen. Vor allem für den 3DS, das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber dieses scheiß Federation Force ist ja nicht mal ein full-fledged Metroid-Titel, sondern so ein 4-Player- Multiplayer-Shooter-Titel. Ich meine, die Reaktion darauf, es gab Leute, die jetzt tatsächlich eine Petition dafür geöffnet haben, dass dieses Spiel bitte gecancelt wird. Kein Scheiß. Geil. Ich meine, da merkst du auch, Nintendo-Fans sind natürlich auch ein durchaus vocal Volk. Die sind halt, aber ich muss auch sagen, das ist auch mega übertrieben, finde ich. Das oder mit Petition, wir müssen dieses schreckliche Ding von der Bildfläche auslöschen. Ja. Also ich kann auf jeden Fall den Unmut verstehen. Ich finde es auch super traurig. Ich meine, es war auf jeden Fall mega enttäuschend für die Fans. 100%. Ich meine, ich bin aus Nintendo raus, aber wir sagen es immer wieder. Wir finden beide, du bist jetzt mittlerweile auch, ne, in den letzten Jahren bei Zelda, hast du quasi ein bisschen aufgeholt und bist jetzt auch durchaus an Zelda interessiert. Ich mochte Zelda ja schon immer. Und Metroid ist auch eine dieser Serien, im Gegensatz zum Beispiel zu einem, was von mir Star Fox, aber auch nur Mario zum Beispiel, mit denen ich nicht mehr viel am Hut habe und auch, glaube ich, nicht mehr viel am Hut haben werde, ist so ein neues Metroid etwas, was mich durchaus interessieren würde. Es ist schon durchaus traurig, dass man abgespeist wird. Ich meine, selbst wenn es ein 3DS-Metroid gewesen wäre, das zumindest ein volles Metroid gewesen wäre, hätte das ja durchaus cool sein können. Mach einen 2,5D-Sidescroller, geh zurück zu den Metroidvania-Wurzeln. Metroidvania ist gerade wieder in ohne Ende. Ja. Klassisches... Vor allem auf dem 3DS. Ja, hallo, perfekt. 2D. Und kleine Minimap oder so ein Scheiß ist doch perfekt. Oder Wii U mit dem Gamepad, da könntest du das auch noch als Minimap verwenden und so. Also das, genau, da wäre einiges drin gewesen. Selbst so ein Sidescroller, der ist wesentlich billiger zu produzieren, ist immer noch kein full-fledged Metroid, aber trotzdem würden sich Leute, glaube ich, mehr drüber freuen, als über dieses Federation Force, was, glaube ich, keine Sau interessiert. Dann ging es auch gleich weiter für den 3DS, wie ich schon gesagt habe. Am Anfang ging es mit Wii U ganz gut los, dann kam erstmal ganz lange 3DS. Jetzt sind wir die ganze Zeit nur bei 3DS. Nämlich jetzt kommen wir bei dem ganzen, sag ich mal, sehr japanischem Kram. Fire Emblem If, was im Westen anscheinend als Fire Emblem Fates im Westen rauskommt, 2016. Mhm. Man war sich nicht ganz sicher, ob es im Westen auch in zwei Versionen rauskommt. Also sie versuchen mit Fire Emblem jetzt das gleiche mit Pokémon, also Black and White sozusagen. Mhm. Man hat eigentlich gerechnet, dass sie im Westen einfach eine Version rausgeben, weil das, glaube ich, besser funktioniert im Westen. Aber sie haben jetzt doch sich dazu entschieden, zwei Versionen rauszubringen, womit ich nicht ganz so zufrieden bin, um ehrlich zu sein, weil ich dieses Pokémon-Prinzip, bei Pokémon macht es meiner Meinung nach Sinn irgendwie auch. Und ich kann auch verstehen, warum sie daran festhalten. Bei Fire Emblem bin ich mir da jetzt nicht ganz so sicher, ob man da jetzt das jetzt trennen muss zwischen zwei Fraktionen, welche man lieber spielt und so weiter. Also, gefällt mir nicht so, muss ich ehrlich sagen. Es klingt, man hat auch mal das Gefühl von Cash Grab halt bei sowas, ne? Aber ich meine, klar, Fire Emblem ist, viele sagen ja, Fire Emblem seit Awakening mit dem, sag ich mal, stärkeren Otaku-Appeal, ist ein bisschen so der Kniefall vor den Otakus, was viele Fire Emblem-Fans nicht gefällt, was ich nachvollziehen kann, aber muss halt dazu sagen, die Serie wäre tot ohne den Erfolg von Awakening. Und es ist auch immer noch gutes Gameplay, also das muss man auch sagen. Fire Emblem spielt sich immer noch super. Ja. Aber man hat schon das Gefühl, dass es ein bisschen vercasual wird, weil Fire Emblem schon ziemlich hardcore war auch früher. Ja, das stimmt, ja. Aber wie gesagt, sonst wird es auch gar nicht mehr geben. Und dann hast du Shin Megami Tensei X Fire Emblem, was als, ich habe den Namen schon vergessen, selbst ich kann diesen Namen mir nicht merken. Genroku, was ist ich, was if. Okay. Ich nenne es jetzt trotzdem einfach mal Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Wurde damit auch offiziell für den West angekündigt, kommt 2016 für die Wii U. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist irgendwie nicht so wirklich SMT, es ist schon mehr Person, aber auch irgendwie nicht. Also dieses ganze Idle-Kram und so, habe ich schon eher das Gefühl, es handelt sich um ein gepolischteres Compile-Hard-Spiel, so ein bisschen wie die Neptunia-JRPGs. Es wird mega gepolished sein, es ist ein Atlas-Spiel, sah vom Gameplay auch im Treehouse, was ich gesehen habe, einigermaßen interessant aus, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dieses Spiel passt absolut nicht auf eine Nintendo-Konsole. Ja, das hatten wir ja schon mal, haben wir letztens schon mal drüber geredet. Ich glaube, da haben wir letztens auch schon mal drüber geredet. Also auch mit dem ganzen Idle und ein bisschen mehr Fanservice. Es hat viel mehr Fanservice als Persona. Persona ist in der Hinsicht ja auch recht wenig, aber ich glaube, von allen Shin Megami Tensei-Spielen, die ich kenne, hat das schon mal super viel Fanservice. Ja. Was super komisch ist auf einer Nintendo-Konsole, weil ich das Gefühl habe, dass das, wenn dann, schon eher auf eine PlayStation-Konsole passt als auf eine Nintendo-Konsole. Aber mal abwarten, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die Fanbase ist nicht ganz sicher, was sie damit anfangen soll, so wirklich. Das Gefühl habe ich auch, ja. Auch ich als JRPG-Fan weiß nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, prinzipiell bin ich schon daran interessiert, weil es dann doch irgendwie von Atlas entwickelt wird, aber auch ich kann mir noch keinen so genauen Reim draus machen. Ja. Dann kommt Xenoblade Chronicles X, was ja jetzt auch schon in Japan erschienen ist. Dass die Meinung anscheinend nicht ganz so eindeutig positiv wie beim Vorgänger. Mhm. Aber wir haben jetzt endlich einen West-Release, nämlich am 4. Dezember 2015 geht es los. Ich muss sagen, ist für meine Meinung nach sieht es immer noch ziemlich fantastisch aus. Ich finde auch, dass es super aussieht, auf jeden Fall. Mit den Mechas und Open World sieht auch ziemlich gut aus für ein Wii U-Spiel. Auf jeden Fall. Bis auf die Charaktermodelle, beziehungsweise aufs Charakterdesign, was immer noch, wo ich immer noch das Gefühl habe, das passt. Das ist so wie Cloud Strife damals mit Polygon in dieser schön gerenderten Welt. Nur, dass es damals nicht besser ging einfach. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich habe auch das Gefühl, dass das Charakterdesign nicht so viel mit der Wii U zu tun hat, sondern dass es einfach irgendwas schiefgelaufen ist bei dem Design wirklich der Charaktere. Ja. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das Spiel sieht echt cool aus, aber als man das erste Mal, ich meine, in dem Trailer ging es ziemlich. Ich finde, ja, das erste Mal, als man dann diese Nahaufnahme aus dem Cockpit aus von diesem blondhaarigen Jungen gesehen, habe ich gedacht, alter Schwede, wie sehen die denn aus? Das sieht ja einfach aus wie ein Unfall, als ob das einfach nicht, also nicht, dass der irgendwie deformiert aussah, sondern einfach nur das Charakterdesign sieht einfach auch für das Spiel unpassend aus. Es fällt aus dem Spiel raus. Es passt nicht zum Rest des Stils. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich verstehe, ja, vor allem, du siehst ihn ganz einfach am Rücken und denkst, das sieht eigentlich alles ganz cool aus. Und dann dreht er sich um und denkst so, what the fuck? Ja, das ist alles so ganz merkwürdig glatt und die Gesichter sind, es ist einfach, es passt einfach nicht gut rein, ja. Aber ansonsten, glaube ich, Xenoblade Chronicles ist, glaube ich, auch so ein Ding, da haben auch genug Leute Bock drauf, weil ich auch völlig verständlich. Ich habe da, glaube ich, also, wenn ich eine Wii U hätte, glaube ich, wäre es einer dieser Titel, auf den ich mich definitiv noch freuen würde dieses Jahr. Oder insgesamt halt, überhaupt in der Line-Up. Wenn wir mal ehrlich sind. Genau. Und dann kam Animal Crossing, da gab es schon Gerüchte darüber, dass es ein richtiges Animal Crossing für die Wii U geben sollte. Dann war man erstmal enttäuscht, dass das erste Animal Crossing, was sie gezeigt haben, ein neues für den 3DS ist. Mhm. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe Animal Crossing nie gespielt, habe die Faszination dahin noch nie verstanden, weiß, dass es mega erfolgreich ist. Ja. Sag ich ihm, wie es oft zu spielen ist, verzeih, habe ich das Gefühl. Jedenfalls waren dann viele erstmal enttäuscht, dass es ein 3DS-Titel ist. Und dann kam das Wii U-Zeichen. Also yes, Animal Crossing für die Wii U. Crossing. Aber nein. Und was ist es? Es ist ein Animal Crossing Amiibo Festival. Ein, ja, Animal Crossing Party sozusagen. Eigentlich Mario Party mit Animal Crossing mit Amiibos. Animal Crossing mit Amiibos. Wo es alle gesagt haben, wow, Nintendo, das ist genau das, was wir nicht wollen. Ja, das ist genau vor allem auch der absolute Totalausfall. Dieses schöne Ding von Mario Party, alle verlieren, weil keiner Spaß hat, mit Amiibos. Und dann für Animal Crossing. Zumindest haben alle Münzen in dem Trailer gekriegt. Das heißt, anscheinend gewinnen diesmal alle. Ja, stimmt, diesmal scheint alles zu gewinnen. Diesmal scheint es mehr darauf ausgelegt zu sein, anstatt irgendwie diese harte, eklige, völlig random Konkurrenz, die du gar nicht wirklich aufrechterhalten kannst, weil am Ende eh völlig zufällig noch Sterne verteilt werden. Dass zumindest diesmal alle so sind, so, hey, gar kein Problem, ihr kriegt einfach alle was dafür. Alle werden dafür belohnt, dass sie spielen. Das ist so eine schöne Goldmedaille für Teilnahme. Ja, anscheinend gibt es jetzt auch Unmut darüber, weil man nicht genau weiß, welche Amiibos jetzt eigentlich damit kompatibel sind, muss man sich da extra nochmal Amiibos kaufen und so weiter. Also auf jeden Fall der zweite große Reinfall. Definitiv. Auf dieser Konferenz. Ja, leider. Und der Rest war dann, mein Yoshi's Woolly World kannte man ja schon. Ich finde, es sieht vom Arsch immer noch super cool aus. Ich auch. Ist halt super iconic, ne? Ich meine, keine Ahnung, das Kirby-Spiel damals ist ja dieselbe Engine auch anscheinend gewesen und so, ist es derselbe Stil, sah schon total awesome aus, fand ich, passt auch gut dazu. Keine Ahnung, sie haben halt eine relativ lange Sequenz dazu gehabt, wo sie eben die Erfinderin so ein bisschen von dem Woolly World gezeigt haben, die dann auch diese ganzen handvernähten kleinen Yoshis gebaut hat und so ein Kram. Das war eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen, sie haben es ganz gut präsentiert, aber klar, überhaupt diese ganzen Developer-Speaks in den Teilen finde ich immer ganz amüsant oder ganz cool bei Nintendo. Definitiv, das ist immer schon ganz spannend, aber ansonsten, klar, Yoshi's Woolly World haben jetzt nicht viel erwartet. Yo-Kai Watch ist so ein großes Fragezeichen, das jetzt im Westen erscheinen wird noch dieses Jahr. Yo-Kai Watch ist so erfolgreich wie alles andere, was übertrieben erfolgreich in Japan ist. Yo-Kai Watch macht momentan Pokémon in Japan Konkurrenz. Richtig. Das will was heißen. Richtig. Also es ist schon ziemlich spektakulär. Wie das allerdings im Westen funktioniert, gerade im Vergleich zu Pokémon, sehr schwer einzuschätzen. Ja, sehr schwer einzuschätzen. Es könnte auch mega erfolgreich sein, weil an sich das Spielprinzip ja schon ähnlich wie Pokémon ist. Sie haben ja anscheinend ausgesucht, dass das erste Yokai Watch, was im Westen erscheint, Yokai Watch 3 ist, was nämlich in Amerika spielt. Da muss der Hauptcharakter nämlich wegen dem Beruf seines Vaters nach Amerika ziehen. Mhm. Weil ich Gefühl habe, mit den ganzen Yokai ist eh schon schwierig im Westen, glaube ich. Aber wenn du es dann zumindest nach Amerika transportierst, ist es dann vielleicht für den, auch für westliche Kinder, was ja auch vor allem die Zielgruppe ist, vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen in dem Moment. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das läuft, weil Yokai Watch war ja auch in Japan, ist ja von einem absoluten, erste Woche von dem ersten Yokai Watch war ja ein absoluter Flop und hat sich dann durch Mundpropaganda zu dem entwickelt, was heute ist, nämlich einer der erfolgreichsten Franchise aller Zeiten auf dem 3DS. Mhm. Und ich bin echt gespannt, wie das im Westen läuft. Also es hat jahrelang gedauert, Level 5 ist ja mit sowas immer langsam, aber das könnte groß werden, vor allem wenn sie dann den Anime hierzulande dann auch oder in Amerika dann auch nebenbei dann laufen lassen. Könnte das sowas ähnliches, so einen ähnlichen Boom geben wie bei Pokémon? Man weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, also das Potenzial und der Vergleich zu Pokémon kommt ja nicht von ungefähr. Und ja, dann, wenn man sagt, naja, wenn das tatsächlich auch ähnlich erfolgreich werden könnte, Pokémon ist im Westen auch riesig, brauchen wir nicht drüber reden, Pokémon ist riesig. Das wird oft vergessen auch immer noch, also 3DS, Pokémon. Ja. Es funktioniert immer noch super gut. Der Anime war krass erfolgreich. Selbst das Sammelkartenspiel hat sich einigermaßen etabliert gehabt eine Zeit lang. Von daher, das hat auch sehr gut funktioniert. Also, dass wenn Yokai Watch da in irgendeiner Form anschließen kann, selbst wenn es nicht ganz so groß wird, wäre das trotzdem ein Riesending auf jeden Fall. Ja. Dann kommen nochmal drei Mario-Titel, die sie am Ende nochmal haben. Wobei eigentlich auch nur der letzte, glaube ich, so halbwegs interessant ist. Das erste ist Mario und Luigi Paper Jam für ein 3DS, das 2016 kommt. Das ist einfach Paper Mario, bloß halt so ein Crossover aus Paper Mario und 3D Mario. Also so sah auch schon ganz kreativ aus, so mit den Möglichkeiten, die du dann hast, dass du dann mit manchen Sachen dann nur mit dem Paper Mario reinkommst und so. Genau. Aber sah jetzt nicht mega spektakulär aus. Vor allem fehlt ihm auch natürlich, ich meine, du hast schon recht, also das haben wir auch damals alle gesagt, als wir es geguckt haben, vom Prinzip her ist es schon so, dass es natürlich ganz interessant ist, dass man eben diesen Mix hat aus einem 3D Mario und einem Paper Mario, der dann eben in der dreidimensionalen Welt logischerweise einfach auch sich schräg stellen kann, so platt ist wie ein Papier, um irgendwo durchzukommen oder so ein Kram. Das ist ganz cool, gleichzeitig verliert es natürlich aber auch so ein bisschen das Appeal, das es eben durch den Grafikstil von Paper Mario hatte. Paper Mario war ja ähnlich wie Yoshi's Woolly World oder sowas halt eben auch, ne? Also die Ästhetik, die das Spiel hatte durch eben diesen Paper-Stil, durch dieses abgerissene kleine Papierseitenmäßige, und der geht natürlich ein bisschen verloren dabei. Und es gab ja Leute, die gehofft haben, dass das neue Paper Mario eben für die Wii U ist, was korrekt, was auch nicht, der Fall ist. Was für die Wii U ist, ist dann Mario Tennis Ultra Smash. Was allerdings wiederum keiner groß erhofft hat, glaube ich. Weil Mario Tennis hat Mario Tennis, ne? Ja. Also funktioniert auch super gut. Ist auch schön, kommt noch dieses Holiday, also Holiday 2015, ist jetzt auch nicht so weit weg. Wird sich wahrscheinlich auch einigermaßen gut verkaufen. Gleichzeitig Mario Tennis Spiel ist jetzt auch trotzdem das Potenzial eines Mario Smash Brothers und ist damit entsprechend, ja, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und für mich persönlich das Interessanteste und glaube ich auch für Nintendo fast das Interessanteste, sie haben ein ziemlich großes Segment dazu gehabt, ist dann Super Mario Maker. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Nee. Kommt im September schon, also auch demnächst, ich glaube 11., 12. September oder so. 11. September, ja. 11. September, okay, sehr gut, ja, ich hatte es gerade noch so grob im Kopf. Und sie haben halt eben da ein paar Sachen so gezeigt, sie haben auch schöne Interviews gehabt eben mit Miyamoto und dem anderen Typen, der damals mitdesignt hat, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja. Und das war sehr schön präsentiert, sehr cool präsentiert und sah auch einfach extrem interessant aus, muss ich sagen. Einfach auf einfache Art und Weise Mario-Spiele ja fast schon bauen. Das ist ja nicht nur ein reiner Level-Editor, sondern dadurch, dass du ja eben quasi so aus allen Marios, die du hast, so Versatzstücke verwenden kannst, kannst du ja auch mehrere Levels tatsächlich bauen, so ein eigenes kleines Spiel quasi bauen, eigene Welten bauen und sowas. Das, was sie davon gezeigt haben, sah durchaus cool aus, durchaus kreativ auch vor allem auch aus, weil man halt eben auch diese Herausforderung, die man in Mario ein Stück weit ja nicht hat, einfach quasi, dass man sagt, okay, wir haben hier keine Ahnung, zum Beispiel einen kleinen Trooper, der eine Kanone auf dem Rücken hat und von oben werfen zwei Leute Hammer und dann kann man eben, wenn man den Trooper unter der Kanone kaputt macht, dann landet die Kanone und schießt und so. Also weißt du, man kann tatsächlich auch relativ kreativ damit bauen, auch Dinge, die eben in Mario bisher so noch nicht umgesetzt worden sind. Das sah tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz, ganz cool aus und da ich das auch kurz vor der Tür steht, glaube ich, war das auch ganz gut, damit vielleicht so ein bisschen zu enden. Man ist halt 30-jähriges Jubiläum von Mario und ich meine, wenn ich da ein bisschen schon so ins Fazit kommen kann, man merkt halt, 30 Jahre Mario und du hast kein richtiges 3D Mario, ist halt noch nicht mal gar nichts davon, also keine Idee, keine grobe Ankündigung, kein nichts. Ist schon super schade und traurig. Also ich glaube, das ist nicht, weil Nintendo nicht wusste, dass Mario 30 Jahre Geburtstag hat, sondern einfach das Pech ist, dass genau die Wii U Phase in dieser Phase ist. Also die Wii U ist mehr oder minder tot und Nintendo hat man das Gefühl, erkennt es ein bisschen an. Und das ist schon bitter. Und ich meine, wer noch daran gezweifelt hat, dass die Wii U einigermaßen tot ist, der wird nach dieser E3 ganz genau wissen, dass die Wii U quasi tot ist. Alles, was irgendwie noch groß kommt, ist alles, was irgendwie schon angekündigt wurde. Ich meine, Zelda, man sagt, Zelda kommt immer noch für die Wii U, aber man hat schon gemerkt, der NX ist schon in den Köpfen von Nintendo. Neue Konsole, diese auch selbst der 3DS, habe ich das Gefühl, hat nicht mehr so diese ganze Strahlkraft. Also viele Leute haben auch gesagt, das, was sie für ein 3DS angekündigt haben, war jetzt mehr so, ist okay, aber jetzt nichts Überragendes. Mhm. Das heißt, auch der 3DS ist auch im Westen und auch in Japan vor allem am Schwächeln mittlerweile. Ich glaube, der Markt ist da jetzt einfach satt vom 3DS. Und dementsprechend waren, also ich hatte halt das Gefühl, naja, die Nintendo-Konferenz ist halt okay. Das ist nichts, was ich jetzt irgendwie mich mehr, ja, mega überrascht hat. Aber wenn man sich vor allem natürlich die Stimmen von Nintendo-Fans anschaut, sie waren schon super mega angepisst und enttäuscht. Also ja, das war so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, wir beiden, als wir sie gesehen hatten, das war ja so ein bisschen die unspektakuläre Konferenz, die irgendwann um 18 Uhr lief, die haben wir uns zwischendurch nebenher angeguckt. Und wir waren beide so, hey, das war ungefähr das, was wir erwartet haben. Ja. Ich glaube, das Problem tatsächlich der Nintendo-Fans war, dass sie halt eben schon auch, glaube ich, wussten, was sie erwartet, aber es einfach ein Stück weit nicht wahrhaben wollten. Also ich habe das Gefühl, die Reaktion wirkte genauso. Ich weiß schon, dass ich eigentlich nichts erwarten sollte und ich weiß schon, dass wahrscheinlich nichts kommt, aber wenn das wirklich gar nichts kommt, wenn es wirklich so ist, dass die Wii schon tot ist, obwohl ich irgendwie noch dran glauben muss, weil ich sie halt besitze und Bock drauf habe, dann ist es, ja. Ich glaube, es wäre halb so schlimm gewesen, wenn diese ganzen Sachen, die geteased wurden oder die als Gerüchte da waren, wirklich vielleicht einfach gar nicht kommen werden, wenn es einfach gar kein Metroid gegeben hätte. Ja. Aber so ist halt ein doppelter Schlag ins Gesicht, es kommt ein neues Metroid, aber nicht für die Wii U und das, was für den 3DS kommt, sieht mega beschissen aus. Ja, das stimmt, das kommt. Animal Crossing, genau, es kommt Animal Crossing Wii U, aber es ist nicht eigentlich kein Animal Crossing, es ist halt Mario Party im Animal Crossing verpackt mit Amiibos. Ja, das Einzige tatsächlich, was funktioniert hat, würde ich behaupten, war Star Fox. Das war tatsächlich das Einzige in der ganzen Präsentation, wo ich das Gefühl hatte, das ist ein neuer Titel, das ist einer der größeren Titel aus der Franchise-Library, die Nintendo so hat. Klar, es kommt bei weitem nicht an sowas wie Zelda oder Mario ran, aber trotzdem ist einer der größeren Titel, der schon lange nicht mehr da war, den sich bestimmt auch viele Fans durchaus zurückwünschen. Und er kommt für die Wii U, er sieht auch entsprechend aus, es gibt keinen Haken, keine Einschränkung, kein gar nichts. Das war, glaube ich, der einzige Titel tatsächlich, wo ich das Gefühl hatte, so, der, da kann man sich nicht drüber beschweren, den ist schon alle einigermaßen zufrieden. Nee, aber ich glaube, damit, das reicht natürlich nicht in dem Moment. Also sie haben halt überhaupt das Gefühl gehabt, klar, Nintendo spreadet das Ganze immer über ihre ganzen Directs, aber sie trotzdem das Gefühl haben, zur E3 Direct muss man schon ein bisschen was Besonderes haben. Also eine ganz normale Direct brauchst du nicht während der E3 zeigen. Und das ist ja auch so. Ich meine, letztendlich haben sie es auch so gemacht. Wenn du dir anguckst, wie viel Aufwand sie dann im Vergleich zu anderen Directs reingesteckt haben und auch wie viel Zeit sie sich genommen, dann ist das ja auch so. Sie haben das ja anscheinend auch anerkannt. Aber das, was sie präsentiert haben, war halt leider nicht ansatzweise das, was eben Nintendo-Fans sich erhofft hatten. Und vor allem, das ist ja so ein bisschen das Problem, ich glaube, selbst ein Minimum wäre ja noch in Ordnung gewesen. Ich glaube, Nintendo-Fans hatten halt zumindest so ein gewisses Minimum im Kopf, das sie haben wollten. Ich meine, klar, man kann natürlich sagen, Nintendo-Fans sind natürlich in dem Sinne auch immer sehr vocal und so weiter. Also ich habe schon Stimmen gehört, das war schlimmer als EA und ich weiß nicht, jedenfalls, was natürlich interessant war, weil viele sich dann aufgeregt haben, weil zuerst hieß es ja, dass Nintendo und Square zur gleichen Zeit sind. Ich meine, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber dann haben schon alle gesagt, warum soll ich Square gucken? Ich meine, Nintendo Square hat doch gar nichts. Und am Ende natürlich alle so gesagt, ganz ehrlich. Ja. Square ist schon wesentlich besser weggekommen, ja, in der Tat. Ja, also um das Ganze abzuschließen, muss ich sagen, vielleicht so ein insgesamtes Fazit über die großen drei. Wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Ja. Grundlegend ist es schon so, dass Sony insgesamt, wenn man es objektiv betrachtet, diese E3 ein Stück weit gewonnen hat. Sie hatten am meisten Lows, auch wenn wir Nintendo da jetzt natürlich rausnehmen müssen, um das zu sagen, weil Nintendo diskutabel jetzt ein komplettes Low wäre für manche Leute. Für mich persönlich, wie gesagt, nicht wirklich, weil ich nichts anderes erwartet habe. Für mich war es eine relativ normale Nintendo-Konferenz, weil ich keine Erwartung hatte, aber mich jetzt eher überrascht, und zwar sehr stark positiv überrascht, wenn da jetzt plötzlich mein Mario um die Ecke gekommen wäre, für Mitte nächsten Jahres oder so ein Kram für die Wii U. Von daher war es schon definitiv so, dass man sagen muss, sie hatten definitiv ein paar Tiefpunkte, aber gleichzeitig haben sie trotzdem mit Abstand die wichtigsten Nachrichten quasi gehabt, mit einem Last Guardian, Final Fantasy VII und Shenmue 3. Trotzdem insgesamt eine sehr gute, wenn ich jetzt alle drei angucke, wie gesagt, Nintendo klammert da vielleicht ein bisschen aus, aber insgesamt einfach eine sehr gute E3 bis zu dem Zeitpunkt. Mich hat Nintendo nicht groß aufgeregt, ich habe das Gefühl, das war ungefähr das, was ich erwartet habe, nicht spektakulär, aber das ist auch in Ordnung so. Insgesamt fand ich, war es eine ganz okay Pressekonferenz. Sony, wie gesagt, hatte mehr Tiefen definitiv als Microsoft, da darf ja auch krassere Höhen, auf jeden Fall spektakulär, wird immer im Gedächtnis bleiben und mit Horizon und Firewatch und ein paar anderen trotzdem immer noch sehr coole Neuankündigungen. Und Microsoft war einfach grundsolide und gerade im Vergleich zu anderen Pressekonferenzen, die sie in der Vergangenheit hatten, vollgepackt mit Spielen wirklich. Von oben bis unten, es ging alles um Spiele, selbst die Dinge, die quasi nicht direkte Spielankündigungen waren, waren dann Dinge, die eben die Spiele betroffen haben, mit einem HoloLens, mit einem Backward Compatibility oder eben dem Elite Controller. Insgesamt also auch eine sehr gelungene Konferenz und ich muss sagen, von den großen drei jetzt einfach, wenn man von da ein kleines Zwischenfazit zieht, nicht nur für die ganze Konferenz, finde ich für die ganze E3, würde ich sagen, durchaus eine sehr coole, gelungene E3. Klar, das fängt nicht so diese Aufregung ein, die man hatte damals, als die Konsolen angekündigt wurden. Aber gleichzeitig ist es dafür halt Spiele, Spiele, Spiele. Also ich habe selten das Gefühl gehabt, dass wir so krass viele Spiele einfach auf einer Konferenz haben. War auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Also und es war sehr unterhaltsam. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Pressekonferenzen zu gucken. Es gab viel zu diskutieren, viel zu sehen, definitiv. Ich finde es immer noch super schön, dass mittlerweile sie Indies so etabliert haben, dass selbst in den großen Konferenzen Indies mit dabei sind. Klar, wesentlich weniger, als was wir schon in der Vergangenheit hatten, aber ein paar Dinge, die dabei waren, haben mich definitiv sehr positiv überrascht. Auch wieder ein Beyond Eyes zum Beispiel, ein Cuphead. Von daher, insgesamt von den großen drei her, muss ich sagen, durchaus positives Fazit. Ich fand's sehr cool eigentlich, bis zu dem Zeitpunkt schon mal. Ja. Ich meine, Sony, bei mir war es halt so, diesmal hatte ich das Gefühl, es hat sich wirklich gelohnt, bis 16:30 aufzubleiben. Ja. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich danach gleich schlafen gehen konnte. Ich meine, dafür war es dann doch ein bisschen zu what the fuck. Allerdings. Ich bin erst 6 irgendwann ins Bett gekommen, also ich kann eigentlich nicht schlafen, ich bin voll Adrenalin. Ich hätte im Nachhinein, wäre ich mit dir auch aufgeblieben. Also hätte ich das, ich meine, hätte ich es gewusst, wäre ich wahrscheinlich nicht aufgeblieben, hätte ich schon gewusst, dann hätte ich ihn nicht mehr, ne, aber ja. Hätte ich diese Vorahnung gehabt und gesagt, okay, ich gebe es mir jetzt einfach mal, ich glaube, es ist schon cool gewesen, das auch live. Vielleicht hättest du einfach nur warten sollen, was der Opener ist, weil wenn gleich Last Guardian kommt, dann wäre ich wahrscheinlich sitzen geblieben, ja, das kann sein. Naja, ja. Naja. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen, sorry, ja. Ja. Also ich würde auch sagen, eigentlich von allen drei haben eigentlich alle meine Erwartungen erfüllt. Ich meine, klar, ich würde nicht sagen, dass das, was Sony gezeigt hat, ich jetzt erwartet habe. Ich glaube, das kann niemand von sich behaupten, aber ich habe zumindest das eigentlich zuerst das Gefühl gehabt, also jetzt aus der Fanperspektive kann ich schon verstehen, dass Nintendo-Fans das Gefühl haben, sie haben am wenigsten aus dieser E3 mitgenommen. Mhm. Ich glaube, Sony-Fans können sich da in der Zukunft auf viele Sachen freuen. Ich meine, die Kritik, die bei Sony aufkam, war, dass viele von den Spielen, die sie gezeigt haben, noch ein bisschen weiter ferne sind. Also nicht unbedingt jetzt 2015er Titel sind, sondern 2016, 2017er Titel. Mhm. Im Gegensatz zu Microsoft vielleicht. Wo ich aber trotzdem irgendwie das Gefühl habe, das ist erstmal nicht schlimm. Ich glaube, wir haben dieses Jahr, Ende des Jahres, genug zu spielen, auch wenn es nur Multititel sind. Ich glaube nicht, dass Sony jetzt in irgendeiner Art irgendwie zum Zwang steht, jetzt große Exklusivtitel für Holiday unbedingt haben zu müssen. Stimmt, ja. Ich glaube, die großen Titel für diesen Holiday sind auch nicht unbedingt Exklusivtitel, jetzt außer Halo 5, sondern halt eher sowas wie ein Fallout 4. Und dementsprechend, glaube ich, muss sich Sony da keine Sorgen machen. Und Leute, die jetzt halt sich überlegen, jetzt eine Konsole zu kaufen, wenn du halt schon wissen, okay, da kommen halt diese ganzen großen Spiele noch bei Sony raus, glaube ich nicht, dass das die falsche Strategie ist jetzt erstmal. Nee, absolut nicht, definitiv. Und ich meine, ich glaube, wenn du die Chance hast als Sony, selbst wenn das FF7 Remake noch super weit am Anfang steht, wenn du die Chance hast, Last Gun, FF7 und Shenmue 3 auf einer Pressekonferenz zu haben, dann... Dann nutze die gefälligst, hallo, wie dumm müsste man sein, wenn man die Möglichkeit es nicht nutzt. Also, wie wir es schon gesagt haben, es gibt die 4 heiligen Gräle und 3 davon hatten sie auf ihrer Pressekonferenz. Das wird für immer im Gedächtnis bleiben. Ich meine, dadurch, dass auch noch das eine Spiel Dreams heißt, alle haben halt gesagt, die Sony-Pressekonferenz steht unter dem Motto Dreams can come true, so ein bisschen. Ja, also stimmt schon. Ja, das ist wahr. Gut, dann würde ich sagen, komm. Wir erst am Ende. Ich meine, nächste Folge kann ich schon mal sagen, also wir werden über Bethesda reden, für die das jetzt vermisst haben. Wir werden über Doom reden, wir werden über Fallout reden, wir werden über Square Enix reden, über die ganzen Ankündigungen, die sie da hatten. Tomb Raider hatten wir ja schon, aber Kingdom Hearts 3 zum Beispiel, also einer der großen Titel, die da gezeigt wurden. Wir werden über EA reden. Über Mirror's Edge, über Mass Effect vielleicht in Anführungszeichen. Naja, so ein bisschen drüber reden wir auf jeden Fall, ja. Wir über Ubisoft reden, über The Division auf jeden Fall. Noch Assassin's ein neues Creed, Rainbow ein Six. Mehr. Genau, Rainbow's, nee, Doch. Ghost Recon. Ja, stimmt, ja, genau, also Ghost Recon Wildlands, genau. Also es ist auf jeden Fall noch viel, was wir vorhaben mit euch. Auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, wir machen auch noch alles, was nebenher gelaufen ist, auf dem Showfloor oder andere Geschichten. Das heißt, das ist wirklich viel Inhalt. Stellt euch schon mal auf eine lange Folge auf jeden Fall ein. Macht aber Spaß. Bethesda-Konferenz, die erste, die sie hatten, war definitiv gut, hat sich gelohnt. Und Square Enix, die erste seit 5 Jahren. Genau, war auch super. Wieder positiv bestimmt. Richtig, also, von daher, es gibt, glaube ich, auch beim nächsten Mal hauptsächlich Positives von dieser E3 zu vermelden und entsprechend, glaube ich, werden wir auch wieder dementsprechend kann man auch nachvollziehen, warum Nintendo-Fans besonders enttäuscht sind. Alles andere irgendwie gut läuft, außer bei ihnen. Das stimmt schon, das war insgesamt eine sehr gute Konferenz. Wenn man jetzt das aus Nintendo-Sicht betrachtet, wird es wahrscheinlich schwierig, ja, das stimmt schon. Ja, tatsächlich ein bisschen schwierig, aber da kommen wir beim nächsten Mal zu. Wie immer, keine Tasties in dieser Folge, wir haben schon genug gelabert. Und sehen zu, dass wir uns jetzt gut vorbereiten auf die nächste Folge. Diese hier sollte euch ungefähr Sonntag erreichen, wenn alles glatt läuft. Die nächste Folge nehmen wir wahrscheinlich Montag auf, sodass dann Dienstag bis Mittwoch die zweite Folge draußen ist. Und dann haben wir wie im Normalfall auch eine Woche nach der E3 dann alles rausgehauen. Und dann sollte das, denke ich, passen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt, ne? Ja. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt gerade Uncommon Tastes Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontastes.de. Macht's gut, bis zur nächsten E3-Folge. Auf Wiederhören.